Komm, großer schwarzer Vogel, komm zu mir. Spann deine weiten, sanften Flügel aus und leg's auf meine Fieberaugen. Bitte, hol mich weg von da. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Abend. Ja, wieder da. Jo. Der Countdown läuft. Zur Wahl. Ja, schon wieder Wahl. Müssen die ständig unser reguläres Programm mit so einem Unsinn unterbrechen. Das schadet der Demokratie, diese Wahl. Ich meine, es werden immer Falsche gewählt. Das haben wir doch jetzt oft genug von allen gehört, dass bei den Wahlen eigentlich ganz viele Leute falsche Parteien wählen. Warum machen wir das dann überhaupt noch? Genau, der ganze Zettel ist voll mit Parteien, die ich nicht gewählt habe. Das gefällt mir nicht. Ja, wir müssen aufhören, diese bei einer Wahl halt für alle Parteien Kreuzchen möglich zu machen. Man kann doch einfach diese Kreise weglassen, wo das Kreuzchen hinkommt. Muss man einfach abschaffen. Muss man abschaffen, diese Kreise da. Beim Verstand. Ja, nur ja und nein. Ne? Das. Oder ein Kreuz bei allen Altparteien gleichzeitig machen. Liegt auch richtig. Ja, aber wenn du Nein ankreuzt, muss das schon irgendwie, das muss so intelligentes Papier sein. Dann geht dann irgendwo ein Licht an und am Tisch von den Wahlbeobachtern, dann machen die einen Haken bei dir hinter dem. Da steht dann plötzlich die richtige Frage vorne. Richtige Formulierung. Ja, ich meine, es wird ja auch viel daran gearbeitet, ne, dass die Leute dies wählen oder jenes wählen oder was anderes wählen. Und so, da ist ja ein Gezerre an den Leuten praktisch. Das ist ja dann schwer vorherzusagen manchmal, wie das dann so ausgeht. Ja, man kann nur hoffen, dass, also das Einzige, was ich mir eigentlich wirklich heute Abend erhoffe, ist, dass die Grünen unter 5% bleiben. Und dann gibt es ja immer noch die Chance, dass die über ein Direktmandat irgendwie trotzdem ihre Scheiße da reinkriegen, ihre Fraktion kriegen oder ihre Gruppe wenigstens. Jo, stimmt. Das in Brandenburg ganze vielleicht. Ganze Fraktionen gibt es ja dann immer, die sogenannte Grundmandatsklausel. Na, da reicht eins, ne? Ein Direktmandat. Ja, ein Direktmandat reicht und dann kriegst du halt anteilig für deine Stimmen Sitze. Mhm. Auch wenn du unter 5% bist. Okay. Und das ist die große Gefahr. Ja. Dann haben wir wieder so ein scheiß Zünglein an der Waage. Effekt im Zweifelsfall. Nachdem das übliche Zünglein an der Waage ja bei 1% gesehen wird, von den Umfragen her, die FDP. Das ist natürlich nicht so vertrauenerweckend. Jetzt schauen wir doch mal vielleicht gleich mal, was die Prognosen sagen. Also die Prognose des ZDF von 18 Uhr sagt der SPD einen deutlichen Sieg voraus mit 32%, bei 29% AfD, 11,5% CDU, 4,5% Grüne, aber wir wissen alle, Briefwahlstimmen etc. Wir haben schon Pferde kotzen sehen, also nicht zu früh freuen. 4,0 Linke, 2,5 Freie Wähler und BVB. Ich wusste gar nicht, dass Dortmund da auch antritt. Immer mitten dabei. 12% für das Bündnis Schnelle Weltherrschaft und 4,5% für andere. Beachten Sie, dass ich die FDP nicht einzeln genannt habe, die ist unter anderem. Jetzt gucken wir mal, was die ARD dazu sagt. So, 31% für die SPD. Hier ist der Abstand deutlich knapper, nämlich die AfD bei 30, die SPD bei 31%. Dahinter folgen mit Abstand die CDU bei 12, das Bündnis Schnelle Weltherrschaft bei 12, die Grünen bei 5, also das ZDF unkt schon. Die ARD unkt schon, dass sie drin sind. Mm, ja. Linkspartei 3%, Freie Wähler 2,7% und auch hier wird die FDP nicht mehr alleine genannt. Ja, so viel dazu. Ja, scheiß SPD, sag ich mal, als erste Reaktion. Die hatten im Juni noch 19% in den Umfragen in Brandenburg. Jetzt sind sie bei 31, das ist schon krass. Wie haben sie das bloß gemacht? Ja, da gab es ja auch so eine Bewegung, so nach dem Motto, alle stimmen für die SPD, damit die halt vor die AfD kommt. Ach so, okay. Also so ein bisschen Blockbildung. Stimmt, der CDU-Mann hatte ja auch den Wodke was beworben, ne? Hm. So ein bisschen. Verhältnisse wie in Frankreich hier. Ja, egal, was du wählst, du kommst. Es bedeutet. Oder zumindest ihre Politik. Ja, und um das sicherzustellen, ist ja viel Geld investiert worden, schon im Vorfeld, zum Beispiel in Propagandasendungen. Ja, ich wollte gerade sagen, bei uns im Fernsehen, da wird ja jetzt richtig diskutiert hier. Scheinbar. Scheindiskussion. Eine Sendung mit 100 Personen. Gleich 100. Eingeladen hat, ja. Und ja, ich könnte eigentlich schwören, dass ich mal, weil ich gucke ja nur wieder mal amerikanisches Fernsehen hier, wenn Football-Saison ist, dann gibt es immer die amerikanische Übertragung, da sind einfach nur die, also sind die Werbespots sind da auch mit drin, die schneiden sie da nicht raus. Und ich könnte schwören, dass ich für genau so ein Format da auch schon mal eine Werbung gesehen habe. Es hieß auch so, aber ich konnte es echt nicht mehr finden. Wenn du das googelst, die 100 kommt doch als erstes sofort The Year 100. Also es ist auf jeden Fall kopiert aus Amerika. Nee, das, was ich da gefunden habe, war irgendwie so eine Serie, aber jetzt nicht. Ach so. Nicht dieses Format. Ich meine, dass dieser. Ja, okay, ich habe es jetzt nicht angeklickt. Ich bin davon ausgegangen, dass das dasselbe ist, aber gut, das kann natürlich noch sein, dass das doch was anderes war. Ich guck mal gerade. Ja, guck du auch noch mal, aber ich habe schon geguckt. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich könnte schwören, dass ich das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie Werbung dafür gesehen habe, also programminterne Werbung. Und das muss dann also entweder bei NBC, CBS oder bei Fox gelaufen sein, weil das sind ja, so stimmt, die Sender. Das ist eine Serie. Wikipedia sagt, das ist eine Serie. Stimmt, okay. Nehme ich zurück. Nach dem Atomkrieg auf die Erde, bla bla bla. Ja, nee, das ist was anderes dann. Also ich habe es nicht gefunden, weil es würde mich auch überhaupt nicht wundern, weil im Endeffekt ist ja das meiste, was bei uns im Fernsehen läuft, ja irgendwoher übernommen. Ach so, da sind schon mal, ach nee, das ist wieder was anderes. Das sind schon mal Politshow, die 100 ist schon mal auf NDR gelaufen. Allerdings ging es da um 100 Fragen, wenn ich das richtig verstehe. Wenn die ausgebildeten Menschen über Ansichten zur AfD befragt, nach der Ausstrahlung. Okay, diese 100 Leute, die 100 Leute müssen ja zur Prüfung bestehen, bei denen immer eine Hälfte von stirbt oder so, ne? Und dann müssen die so weiter sich durchkämpfen durch die Stadt und so. Und wenn, das kenne ich. Squid Game, oder wie? Die 99% waren es früher, ne? Ja, also wir haben ja mal so einen 30-sekundigen Ausschnitt, wie hier die Frau Achterberg sagt, der Erzieher-Spirit der Moderatoren. Jo. Die scharfig dreinblickenden Teilnehmer, die Kindergarten-Pointen in jeder Szene. Es ist ein Gesamtkunstwerk der ARD. Schauen wir nochmal. Um die zu halten. Und dann frage ich Sie, liebe 100, wie sehen Sie es? Man muss ja die AfD nicht mögen. Und wir rütteln mal dran. Gott, schon dieses fucking Haus, auf dem bunte Gesellschaft steht. Ich meine, loaded question. Ich meine, oh Gott, als wäre bunt. Ich habe es schon so oft gesagt, diesen ganzen Begriffen liegt kein Wert inne. Bunt, bunt, bunt. Sind die Talons, die bei mir rumstehen abends ab 18 Uhr überall in der Innenstadt. Ist das bunt oder was? Was ist denn bunt? Was sind da noch für Begriffe drauf? Lebensstandard sehe ich noch. Das ist aus dem Häuschen, oder was? Ja, ja. Ich muss mir das mal groß machen. Okay. Scheiße, ist alles Scheißpack-Artefakte. Ja. Demokratie ist auf jeden Fall das Dach von all dem. Das Dach, natürlich. Ich meine, nicht das Fundament. Kindergartenporn und so. Man könnte es auch nach unten machen, aber gut. Da gehört noch ein Solarpanel auf die Demokratie. Aber durch zur Sonne gedreht. Oh Mann, ey. Ja, und Fundamente zur Freiheit. Brüder. Ja. Zur Sonne. Oh. Basis im Jahr 2024. Man muss die Grundgesetz. Die Gesellschaft ist unsere gesellschaftliche Basis. Föderalismus, Grundgesetz, Europäische Union, warum? Wenig Arbeitslose, na, das habt ihr super hingekriegt. Mhm. Das wird doch viel besser. Ich verspreche es euch. Wenig Arbeitsweise. Verfassungsgericht. Oh Mann. Alter, wir karren Tausende von Leuten ins Land und haben irgendwie immer mehr Arbeitslose statt weniger. Ganz komisch. Ist das Modernismus da links? Was? Modernismus? Nee, Föderalismus. Föderalismus, okay. Föderalismus und Europäische Union. Ja. Hm. Das Dach wird aber weggeweht, wenn da mal der Wind weht. Das bleibt, glaube ich, nicht da drauf. Warum nicht, dass die bunte Gesellschaft auch hält? Das fällt einfach runter irgendwann. Es regnet dann rein in die bunte Gesellschaft. Hey, guck mal, wenig Arbeitslose und bunte Gesellschaft, das fault dir innerhalb weniger Jahre weg. Gibt es das Ding jetzt als Set bei Lego oder was? Das wäre ja scheiße. Aber nicht drauftreten auf die großen Dinger, das tut halt schwierig. Genau. Sind das Sticker oder sind das Drucke? Man hält der Steine frei. Das ist eine Praktikantenarbeit. Ich glaub, und der Don Alfonso hatte auch bei Twitter hier die Handgeste von der guten Dame. Oh ja, stimmt. Kommentiert. Oh mein Gott. Ist nämlich das sogenannte Alt-Right White Power Symbol. Den nicht mögen. Man muss ihre. Was sie hier hochhält. Okay. Man muss die AfD nicht mögen. Argumente nicht gut finden. Man kann auch sagen, es ist schrecklich, wie dort argumentiert wird. Aber ist das wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie? Das Dach ist nicht mal fest. Sie wackelt dran und es fällt fast runter. Obergeil. Jetzt verstehe ich auch, was die Dame mit scharfigen Blicke gemeint hat. Ja. Ich meine, kein Wunder, ne, bei den Ansagen hier. Was ist denn? Die AfD ist jetzt der Wind, oder was, der da kommt? Oder? Ach, Verfassungsgericht steht auch noch an der Seite. Ist die AfD der Wind oder vielleicht das Erdbeben auch? Oder das Hochwasser? Oder alles, was... Ne? Die Katastrophe. Die AfD zerstört ja auch das Klima. Genau. Gott, Gott, Gott, Gott. Ja, und dann ist ja, haben wir da jetzt noch was zu? Nee, haben wir tatsächlich nicht, muss man noch ein bisschen was dazu sagen. Also es ist rausgekommen, dass mehrere, die dabei waren, auch mal als Statisten irgendwie beim Tatort und so, als Laienschauspieler quasi unterwegs sind. Ja, dann haben sie gesagt, das sei Zufall. Und dann sind die Internetautisten hingegangen, haben weitergeguckt und haben natürlich ganz zufällig noch weitere, mindestens eine weitere Person von der gleichen Agentur aufgestöbert, die auch da war. Außerdem war halt wieder mal, wie wir das schon kennen, ein großer Anteil von den Leuten in irgendeiner Form in der Partei engagiert. Aber nicht in der einen. Ja, nicht in der AfD, nee. Deswegen ist es auch auffällig und deswegen, oder daran sieht man auch eigentlich, oder könnte man, ne, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass sie das dann auch gefaked haben. Ne? Und es gibt auch so Geschichten. Ein Teilnehmer sagt, der hat sich halt irgendwie geäußert zu Freiheit und so Sachen und sagt, das ist rausgeschnitten worden. Und der Typ hat ihm noch gesagt, so nach dem Motto, ob er der AfD das Wort reden wollte, der Moderator. Also wenn man Freiheit, individuelle Freiheit und solche Sachen anbringt, dann ist man hier falsch offensichtlich. Ja, Kollektivismus ist angesagt. Ne? Stand ja auch auf dem Haus nicht drauf. Mhm. Stimmt, Freiheit stand nicht drauf. Ist auch oft ja nicht freie Persönlichkeitsentfaltung oder so. Steht zwar im Grundgesetz drin, aber. Dabei muss ja auch nicht Gerechtigkeit oder so drauf. Aber Verfassungsgericht drauf. Und sowas steht ja auch im Grundgesetz drin. Also hätte man ja, wenn das alles mit dazu gehört, hätte man ja auch einfach nur Grundgesetz schreiben können. Das wäre dann, hätte dann ausgereicht. Da steht auch Demokratie drin, ne? Das hätte man so. Um Mammons Bild aufzugreifen, wenn ich das Dach Demokratie irgendwie stabil haben will, brauche ich ein Fundament, auf dem Freiheit steht. Ja, das haben sie irgendwie vergessen. Also irgendwie haben sie es weggelassen. Ne, Fundament gibt es hier nicht, ist ja Lego, ne? Die lassen so alles weg, sonst wäre das Fundament wäre so aus lauter bunten Steinen, wie das bei Lego immer ist, bei den Sachen, die man nicht sieht. Ja, wenn denen die fragen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, Freiheit ist die Freiheit, es nicht anständig zu dämmen, damit das Klima in den Arsch geht oder so. Du darfst dich zwischen der veganen und der vegetarischen Variante entscheiden. Ist doch Freiheit. Ist doch Freiheit, komm mir nicht dumm. Du kannst dich zwischen Bus und Lastenrad entscheiden, um deine Einkäufe nach Hause zu bringen, Rentner. Jetzt hör doch auf, rumzujammern. Hier ist das Dach der Demokratie, das muss doch reichen. Hier ist ja nicht nass und so. So, jetzt muss ich das erstmal wieder auf den anderen Bildschirm verschieben. Oh, da hat es schon jemand vorher gewusst. Ja, genau. Also, die FDP hat versucht, sich reinzuklagen in die Wahlarena, nennt sich das, glaube ich, vom RBB. Und es hat aber das OVG hat gesagt, nein, zu keine Aussicht auf Erfolg und deswegen sind wir euch euren Platz da auch nicht schuldig. Der Psychodad hat noch eine gute Frage zum letzten Beitrag gestellt, nämlich ob das diese sprichwörtliche Scheune ist. Das ist eine sehr gute Frage. Stimmt, die Scheune, weil die wir so viel reden. Ja, das könnte sein, dass die das war. Ich habe die selber ja auch nur ganz kurz gesehen. Stand ja auch bunte Gesellschaft dran. Also, also sollst du doch studieren. Top. Ja, bunte Gesellschaft war ja eigentlich das Einzige, was da nicht im Grundgesetz drin steht von den Sachen, die da dran gestanden haben. Das fällt mir jetzt gerade ein. Da irrst du. Im ersten Artikel steht die Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Damit ist die bunte Gesellschaft ja praktisch Teil des Grundgesetzes. Oh, tut mir leid. Kannst du das ja. Aber schon ganz gut. Ja, aber das genauso wird es laufen und so läuft es ja schon. Ja. Auf die Art und Weise haben wir auch die Ökogesellschaft ins Grundgesetz bekommen. Auch wenn wir angeblich einen Rekordstand bei Arktis-Eis haben für die letzten 20 Jahre. Naja, das war ja wegen diesem Artikel 20a. Mit dem. Was sagt das Eis? Nee, dass wir die zukünftigen. So, also, dass wir unsere Natur erhalten für die zukünftigen Generationen. Das war ja das, was sie für diesen. Stimmt, ja. Für diese Entscheidung da herangezogen haben vom Verfassungsgericht. Klimabeschluss. Das war noch nie mein Urteil, das war nur ein Beschluss. Aber gut, reicht offensichtlich. Ja, endlich äußert sich auch mal ein Unternehmer, der kein Blatt vor den Mund nimmt über die politische Situation in Deutschland. Der ist ja Pensionär, ne? Seine Kinder haben übernommen. Ja, ja. Die fahren, glaube ich, ein bisschen eine andere Linie. Du kennst Wolfgang Grupp nicht. Der die Trigema-T-Shirts macht. Das ist der einzige noch in Deutschland produzierende Textilhersteller. Okay. Auf mittelständischen. Du kennst du nicht den Affen Charlie? Trigema. Das ist alles nicht meine Zeit. Charlie der Affe war aber lange, lange, lange. Und Trigema-Werbung gab es auch noch lange, lange, lange. Also könntest du auch noch mitgekriegt haben. Auf jeden Fall hat der Mann im schwäbischen Burlatingen einen Familienbetrieb aufgebaut, in dem Sportbekleidung hergestellt wird. Und also er ist so ein Typ amerikanischer Unternehmer halt. Und er ist so einer, der rumgeht und dann, wenn dann jemand gute Arbeit macht, dann sagt er eben hier, du kriegst irgendwie 3 Euro mehr die Stunde oder so. So laufen bei dem halt Gehaltserhöhungen und sowas. Also das war so ein Vollblutunternehmer, bis er jetzt halt auf die Pensionsbank gegangen ist. Und einer der wenigen, die halt wirklich gesagt haben, ich will hier in Deutschland bleiben, ich will deutsche Produkte machen. Ich weiß, der Textilmarkt ist eigentlich in Deutschland fast nicht möglich, aber ich mache es trotzdem und ich behandle meine Leute gut. Ich ziehe mir Leute auch ran. Also der hat immer von seinem Betrieb als Familie gesprochen, hat immer irgendwie Leute auch unterstützt und denen geholfen, wenn sie bei ihm gearbeitet haben. Also wirklich so ein, hat sich auch seine Leichen im Keller, hat jeder Unternehmer, aber ich fand den immer wirklich Hut ab. Was ich sage, die Regierung muss weg. Und ich, ich verstehe den Herrn Dr. Lindner nicht, wenn er nicht den Mut hat, diese Regierung, die keiner will, aufzulösen, indem er sagt, ich mache nicht mehr mit. Dann gibt es Neuwahlen und dann kriegt die FDP wieder Stimmen. Wenn wir aber Sesselkleber haben, ich sag mal, die im Prinzip nicht den Mut haben, den Tatsachen ins Auge zu schauen, dann tut's mir leid und dann können wir uns beschweren, wie wir wollen. Dann gibt's die Unruhen und dann gibt's die Protestwähler. Tja, kurz und deutlich. Ja. Ich meine, der sagt ja nur das, was ich auch schon seit Monaten sage. Die einzige Chance, die die FDP an verschiedenen Stellen gehabt hätte, ihre Haut zu retten, wäre zu sagen, nee, und hier sind liberale Grundsätze verletzt und das können wir nicht mittragen und deswegen... Ja, aber der Christian ist auch so gerne Minister. Ja, lieber regieren als nicht regieren oder so ähnlich. Lieber scheiße regieren als nicht regieren, gute Idee. Tja. Ja, aber dem Grupp traue ich mehr zu als der gesamten FDP-Führungsriege. Ja. Ohne Probleme. Auch in dem Alter noch. Tja, also, ja, engagieren also, sich nicht mehr, ne? Ich meine, die sind halt immer noch in diesem Modus, dass sie halt sagen, obwohl, ich meine, Merz hat ja jetzt gesagt, er will nicht mit den Grünen regieren. Das war ja immer das Ding, dass sie gesagt haben, ja, wenn wir jetzt rausgehen würden, dann würde Merz einfach mit den Grünen regieren. Merz hat gesagt, er würde aktuell nicht mit den Grünen regieren. Das ist nichts weiter als Sand in die Augen der Wähler gestreut. Natürlich wird er mit den Grünen regieren. Ja, aber aktuell reicht das schon, weil das war ja mal das, was es hieß, so nach dem Motto, ja, diese ganze Scheiße, die hier läuft, liegt da an den Grünen. Und wenn wir jetzt hier aussteigen, dann gibt es halt keine Neuwahlen. Dann kommt Merz und sagt, okay, ich mache mit den Grünen und dann geht es im Endeffekt genauso weiter wie vorher. Das war ja immer, das hat man zumindest so behauptet, dass das halt der Zusammenhang ist. Weil im Endeffekt, ja, also jetzt auch mit diesem Haushalt, ich bin mal gespannt, wie das dann durchgeht und was da auch alles hin und her geschoben wird oder so. Was willst du mit den Grünen aber noch? Im Endeffekt sagt man den Leuten ja halt eben, passiert alles nicht. Und nachdem, was ich gehört habe, ich habe da jetzt erst die Woche über mit einem MdB gesprochen. Ja, das ist im Endeffekt alles, wo man anfangs noch irgendwie probiert hat, auch die Fraktionen, dass man sich immer mal unterhalten hat oder so, auch die Leute, die jetzt nicht irgendwie direkt in der Regierung sind oder so, ist alles kaputt und zerrüttelt und da die Leute vertragen sich halt nicht mehr und jeder will halt nur noch so sein Ding irgendwie durchsetzen und im Endeffekt passiert aber jetzt halt so ziemlich gar nichts mehr, also. Okay, der Clemens Bartoli sagt, der Grupp hat 2016 gesagt, er würde die Grünen wählen. Ja. Okay. Ich glaube, ja, jeder macht mal Fehler und ich glaube, viele Leute in Deutschland haben das 2016 gesagt, die das heute nicht mehr tun würden und wahrscheinlich nie wieder tun werden. Ich habe auch mal die Grünen gewählt. Ich war auch mal dumm und jung. Ich nicht. Ja, Pech gehabt. Hey, doch, ich war auch jung und dumm, aber ne, da brauchte ich halt Geld. Ja, es gibt immer noch nur Prognosen übrigens in Brandenburg. Noch keine erste Hochrechnung, die mir bisher unter die Füße gekommen wäre. Ja, und hier geht es jetzt um den zweiten Attentatsversuch auf Donald Trump, der ja letzte Woche eigentlich so ziemlich zeitgleich zu unserem Stream war. Wir haben da nichts mehr mitbekommen, aber... Was? Ich habe euch doch extra Bescheid gesagt. Ich habe euch aus Holland... Habe ich euch eine Twitter-Nachricht geschickt, habe ich gesagt, habt ihr das mitgeschnitten? Ja, verdammt nochmal, da war Mama noch drauf geantwortet, 2 Minuten später. Ich sehe gerade, der Netaronax sagt, Lindner ist Doktor. Nee, der ist kein Doktor. Der Grupp hat ihn. Ja, da hat er sich falsch. Hat er, vielleicht der HC angenommen. Inzwischen. Du brauchst einen der Respekt, der wohnt ihm noch in dem Grupp. Scheinbar. Nee, und auf jeden Fall, also ich hab's zumindest nicht mitgeschnitten und wenn Mama davon nichts gesagt hat, dann, also ich hab's nicht mitgeschnitten. Und dies hier ist ein Artikel der New York Times, wo dieser Herr drin erwähnt wird, der das jetzt probiert hat mit dem Attentat. Und hier geht es um, also es ist schon ein bisschen älter, der Artikel, und da geht's um Amerikaner, die im Ukraine-Krieg probiert haben, da sich dieser fremden Truppe da anzuschließen. Und das sind also ziemlich viele von denen sind halt irgendwelche Blender, die da sonst was denen erzählt haben. Und einer ist irgendwie auch übergelaufen, also nachdem er da irgendwie keinen Bock mehr hatte, ist er zu den Russen rüber oder so. Also es ist eine bunte Mischung von komischem Kram. Und dieser Herr, der hat probiert, also steht hier in dem Artikel drin, dass der versucht hat, irgendwelche Afghanen zu rekrutieren und dann in die Ukraine zu bringen, damit sie da gegen Russland kämpfen können. Coole Idee. Ja. Gar nicht auffällig oder so. Oh mein Gott. Naja, was heißt auffällig? Also. Ich habe mitgekriegt, dass da Leute sich freiwillig gemeldet haben, das war ganz am Anfang, als es losging. Und die sind aber alle an die Front geschickt worden und verheizt worden, sozusagen. Also hier steht gar nicht groß drin von, also, oder ich kann mich nicht mehr erinnern, wegen Casualties irgendwie. Ja, sieht doch. Aber alle sind auf jeden Fall nicht verheizt worden. Krieg ändert sich nie. Ja, eine Söldnertruppe sind ja nicht immer die Leute, die gezählt werden, ne? Sagen wir mal. Das waren eigentlich keine Söldner. Ach so, okay. Das ist halt so eine Abteilung, die da hatten für Auswärtige, wo man sich melden konnte. Aber eigentlich, wenn in diesem Artikel hier steht, haben die auch erwartet, dass die Leute halt eine militärische Ausbildung haben. Also, dass sie mal den amerikanischen Streitkräften halt angehört haben. Und das war bei vielen wohl nicht der Fall. Und die wollten die eigentlich auch auf den Dienstgraden quasi haben, die sie da besessen haben. Und da haben sich alle möglichen Leute halt irgendwas da zusammengelogen, um da halt Zugang zu bekommen. Geil. Ich war General. Ja, genau. Nee, so krass jetzt nicht, aber auch schon halt mit diesen Offiziers. Sowjetische Kleinstrakete direkt durchgegangen. Sehen Sie mal, was ich kann. Ja. ARD hat die erste Hochrechnung. SPD 31,2, AfD 29,9, CDU 11,9, Grüne 5,0 immer noch. Ei. Linke 3,1, Freie Wähler 2,1 und jetzt haben sie weggeschaltet. Und Bündnis Schnelle Weltherrschaft 12%. Ja. Stärker als die CDU momentan in der Hochrechnung, geil. Ja. Das ZDF ist weiter bei der Prognose von 18 Uhr. Okay. Ja, und was war jetzt mit dem Vogel hier? Ja, wie gesagt, der soll halt irgendwelche Afghanen organisieren. Ach so. Hat er nicht geschafft. Das steht in der Artikel nicht drin. Das war jetzt auch der Schütze, ne? Das war der, der jetzt probiert hat, auf den Trump zu schießen, ja. Eine AK-47 hat er gehabt. Da habe ich mich schon gefragt, wo die her hatte. Gut von der Ach ja. Aber da haben die Waffen das ziemlich schnell gesagt, irgendwie, das sei wieder nur irgendwie so irgendeine ganz normale Knifte, die du da haben kannst. Die sieht nur so aus, das wäre keine, also da wäre ich vorsichtig. Okay, ich habe es irgendwo gehört. Ja, aber in dem Artikel stand auch noch drin, dass sie teilweise auch nicht wissen, wo die Leute ihre ganzen Waffen her haben. Also. In Amerika? Verrückt. Nee, ich meine jetzt in der Ukraine da die. Ach so, in der Ukraine? Verrückt. Ja, in Deutschland werden ja jetzt wieder Grenzkontrollen durchgeführt. Und man glaubt es kaum, es wurden tatsächlich Leute aufgehalten, ins Land zu kommen. Die FESA hatte, glaube ich, hauptsächlich so irgendwie angewiesen, dass man das aufschreiben soll, wenn einer kommt oder so. Ja, jetzt, wie gesagt, halten sie aber dann doch Leute auch fest. Schicken sie auch wieder weg und unerlaubte Einreise waren es jetzt schon 900 in der kurzen Zeit, die dann wohl abgewendet wurden. Und Moment mal, abgewendet? Da steht festgestellt. Festgestellt. Irgendwo im Text stand auch eine Zahl mit abgewendet, glaube ich. Und über 100 Festnahmen haben sie im Prinzip auch durchgeführt, weil diese Haftbefehle offen waren. 540 von der Polizei sofort zurückgewiesen, immerhin. Wie also, geil. Ja, 900 immerhin. Unerlaubte Einreisen und nur 540 Zurückweisungen. Verstehe ich nicht. Ist mir unklar. Ja, war unerlaubt, haben sie dann erlaubt, ne? Wenn ich 898 unerlaubte Einreisen feststelle, erwarte ich, dass 898 Menschen zurückgewiesen werden. Tja. Nee, das geht nicht. Steht so in unseren Gesetzen. Wegen, keine Ahnung, was für ein Gesetz oder Abkommen oder so wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ne? Ja, ja. Ja, das hat vielleicht doch Wirkung. Und wie gesagt, ich finde das auch witzig mit den Haftbefehlen. Ich habe mir schon fast gedacht, dass sie bei solchen, wenn sie mal wieder kontrollieren, dass sie da auch ein paar Leute finden, ne, die auch gespeichert sind wegen ihren Sachen auf dem Kerbholz oder so. Und das erinnert mich an die Kolumne von dem Martenstein, der hat geschrieben, dass er mit seinem Sohn im Freibad war und nicht reingekommen ist, weil er keinen Ausweis dabei hatte. Ja, und meinte dann so, jetzt kontrollieren sie im Freibad und an der Grenze immer noch nicht so. Das ist jetzt vorbei wohl, mindestens mal an der Grenze. Wie es dann im Freibad weitergeht, werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich sehen. Ja, aber gut, dass sie es erstmal machen. Ist schon okay. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite ist das halt, wie viele Kilometer sind bewacht worden dabei? Wie lang? Ja, keine Ahnung. So ne? Grüne Grenze ist ein bisschen schwierig zu bewachen wahrscheinlich, aber... Alle deutschen Landesgrenzen am Montag. An diesen 5 Tagen 898. Ja, und die Taz beschwert sich natürlich. Und so ähnlich wie der Böhmermann behaupten, nee, Deutschland würde dicht machen, was ja nicht der Fall ist, wie wir gerade gesehen haben. Dass da eben 400 von 900 dann doch durchgelassen werden. Zum Beispiel, wollte ich nur nochmal so hier anmerken. Ja, sicher, ob das zu mehr Sicherheit führt, ist fraglich, aber wahrscheinlich. Ne, schreibt er hier, wäre fraglich. Ja, so Litanei von schlechten Argumenten. Man muss eben gewisse Dinge kontrollieren, damit das nicht überhand nimmt. Ganz normal. Ich finde es blöd von der Taz, dass sie sich da so undifferenziert praktisch einmischt. Na gut, das sind sie. Ja gut, die fahren halt die knallhart die linke Linie. Das erwartet ja das Klientel auch von ihnen im Endeffekt. Die müssen ja auch... Ja. Wir haben ja letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr es besprochen habt, aber letzte Woche haben wir gelernt, dass die Taz ab Oktober 2025 unter der Woche nur noch online erscheinen wird und nur noch am Wochenende die Wochentaz eine gedruckte Form behalten wird. Das heißt, sie, umso mehr müssen sie die Klientel bespielen, die das hören will, was sie schreiben. Ja, Sicherheit, ja, Sicherheit. Ob das mehr überleben Sicherheit führt, ist fraglich. Ja, Sicherheit. Ich meine, wie wär's mit ein bisschen mehr Lebensqualität für, den, ja, für die Leute Art, hier? Ne? Wie wär's damit? Also, ja. Dass ich halt einfach vielleicht auch Deutsch, Leute Deutsch reden höre im Bus oder. Ja, ich meine, vielleicht gehört es auch dazu zu Lebensqualität, ne? Was ist jetzt auch nicht alles halt. Ja. Nee, aber wenn ein großer Abschnitt von unserem Flussufer halt. Voll Leute einer Hautfarbe sitzt, die dort ihre kleinen Geschäfte machen und so. Mhm. Und da andere Leute praktisch nicht mehr hingehen. Und das nervt mich alles an. Ja, ich möchte mehr Lebensqualität. Wenn ich im Stadtbad meinen Ausweis dabei haben muss, um reinzukommen, das nervt mich an. Wenn ja, ich habe die Bilder vom Oktoberfest gesehen, wo die Leute halt wie am Flughafen inzwischen. Mhm. Das ist wie in Israel vor 20 Jahren. Aber wir sind hier nicht in Israel, aber wir schaffen uns eine Situation wie Israel, wenn wir jetzt so weitermachen, wie es die Taz hier gerne möchte. Ja. Lieber auf Wiesen kontrollieren als an der Grenze oder so. Ja, das ist aber nicht das Richtige. Ich meine, Frederik Eichmanns, nichts gegen dich, aber du siehst nicht aus wie sie im Ehrenmann, der sich gegen drei tunesische Schläger irgendwie wehren kann. Weiß nicht, ob dir das klar ist. Ja, du hast ja recht, dass man da auch die entsprechenden Perspektiven ausblendet, ne? Das ist ja mal ganz eindeutig der Fall. Die müssen doch alle komplett ausblenden. Mhm. Wie viele tote Frauen und niedergestochene Leute müssen die alle schon ausblenden, damit die morgens überhaupt in den Spiegel gucken können, solche Menschen wie Herr Eichmann? Ja, da muss man sich nur einreden, dass das Problem eben männlich ist, ne? Ich höre immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung. Was für Sorgen und Nöte haben die denn? Was haben die denn, die Leute? Was sollen die denn haben? Muss man denen zuhören? Es gibt eine neue Hochrechnung, und zwar vom ZDF. Die sieht der anderen sehr ähnlich. Ein Detail gibt Anlass zur Hoffnung. SPD 31,8, AfD 29,9, CDU 11,6, Grüne 4,7. Aber wie gesagt, freut euch nicht zu früh. Ja, auch gestiegen, aber ein bisschen. Linke 3,8, Freie Wähler 2,6, Bündnis Schnelle Weltherrschaft 12% und die anderen 4,3. Und jetzt will ich gerade mal gucken, zeigen die uns hier Sitzverteilung, Koalitionsrechner haben wir noch nicht oder was? Nee. Ja, eigentlich finde ich es schlapper für die CDU, aber wenn man sich vorstellt, dass die SPD ist ja so komplett nee, ich glaub, in der Richtung, dass sie dann mit der BSW und der CDU zusammen macht oder so, alles vorstellbar. Die CDU hat ja mehr oder weniger freiwillig geblutet hier, ja? Indem sie diese Voidke-Show gerissen haben. Ja. Ja. Also 33 Sitze für die SPD, 30 Sitze für die AfD, 12 für die CDU, 13 für BSW, wenn das passieren sollte. Und wenn die Grünen reinkommen, haben wir 31 für die SPD, 29 für die AfD, 11 für die CDU, 5 für die Grünen und 12 für den BSW. Ja, das BSW. Und was will dieser Mann mir sagen? Ich stehe hier am Hamburger Jungfernstieg und hier merkt man zu jeder Tageszeit, besonders abends, die Folgen der illegalen Migration ganz besonders stark. Der Jungfernstieg hat sich zum Negativen verändert und deswegen muss doch endlich allen eines klar sein: Die illegale Migration nach Deutschland muss gestoppt werden, notfalls auch durch Zurückweisung an den deutschen Grenzen. Ich stehe hier. Ja, da haben Sie mir vorher auf nette Mutti verraten, ne? Also. Von der Merkel kommt das sehr ursprünglich. Aber ja, plus, ne? Ja, also der, besser der, spät als nie, oder wie sagt man? Na, wieso, der Plus ist doch eigentlich. Er hat doch nie was Gegenteiliges behauptet. Ja. Wo gehört der hin? Zur CDU? CDU in Hamburg. Ah, okay. Das war der, der auch gegen das Gendern ist und so. Ja, und hier der Herr Kruse, das ist auch FDP Hamburg, ist das. Ein Bundestagsabgeordneter und ich glaube auch der Vorsitzende von der FDP Hamburg aktuell. Und der sagt, Christoph, wann bist du falsch abgewogen? Ich habe den Eindruck, dass du weder am Jungfernstieg noch sonst irgendwas merkst. Sonst würdest du solche fremdenfeindlichen Äußerungen nicht tätigen. Problem illegale Migration muss gelöst werden. Dein Verhalten hilft dabei nicht. Das ist so geil, oder? Dein Verhalten, die Wahrheit zu sagen, hilft dabei nicht. Es gibt immer wieder Leute, die sehen das einfach irgendwie nicht, das Problem. Ja, dass man daran kritisieren kann, ist natürlich so ein bisschen, dass er jetzt nichts Konkretes irgendwie gesagt hat, nur gesagt, man merkt das hier und ja, also da wäre vielleicht ein Beispiel irgendwie ganz hilfreich gewesen. Ja gut, es gab ja schon diese Diskussion zu dem Jungfernstieg seit diesem, was war das, irgendeine Talkshow oder was? Wo jemand gesagt hat, irgendwie die Frauen trauen sich nicht mehr auf den Jungfernstieg. Genau. Und dann hat die andere Tante gesagt, was, das würde sie zum ersten Mal hören. Melanie Ammann vom Spiegel, ne? War das? Ich glaube, ja, genau, das war die Tante vom Spiegel. Genau. Heute habe ich noch gelesen, das wäre das Ammann-Syndrom oder so. Vielleicht hat er darauf Bezug genommen einfach und hat diesen Teil der Sache als bekannt vorausgesetzt. Das könnte ich mir vorstellen. Denke ich auch. Dass das ein Beitrag praktisch zu dieser Ammann-Diskussion war und dass er deswegen das nicht näher ausgeführt hat. Bei mir jetzt auch noch neu. Ich weiß, dass ich dieses Jahr zweimal in Hamburg war. Einmal bin ich falsch rum aus dem Bahnhof rausgegangen. Das war schon eine ganz, ganz schlechte Idee. Ja, aber auf der anderen Seite liefen auch ein paar gruselige Gestalten rum. Hast du ein bisschen in den Norden rausgegangen sozusagen? In der Nordseite, zur Nordseite ist das meistens aufgeteilt. Und da ist dann immer übel. Also ich bin auf jeden Fall an der Seite rausgegangen, wo es nicht Richtung Jungfernstieg ging. Tja, Jungfernstieg, das zieht die Moslems natürlich besonders an, das ist klar, ne? Nee, auf der anderen Seite war es schlimmer. Okay. Also, schon ein paar Metern habe ich gedacht, ja, hier ist ja überhaupt niemand, der irgendwie so aussieht, als kämen seine Großeltern auch schon hier aus diesem Land. Und noch mal ein paar Meter weiter waren die ersten Polizisten, die irgendwie ihn untersucht haben. Cool. Da dachte ich mir so, ja okay, ich glaube die Richtung hier ist falsch. Dann bin ich wieder umgedreht. Ja, Horus Lupercal fragt sich, ob wir die Schaden für die Wirtschaft durch die Kontrollen erwähnen. Also meinst du jetzt bei den Grenzkontrollen? Was denn für Schaden? Früher haben sie immer, wenn du in den Urlaub gefahren bist, alle Leute kontrolliert. Endlos lange Schlangen an den Grenzübergängen, weil alle Leute kontrolliert werden mussten. Oh. Familien, die in Urlaub fahren. Völlig blödsinnig eigentlich. Du kannst doch einfach Racial Profiling betreiben. Ja. Du willst doch nur Einwanderer rausziehen, oder? Kann man in dem Fall ein bisschen machen. Und natürlich wird das einen Verlust geben, klar. Wenn du den Verkehr aufhältst, wirst du auf jeden Fall irgendwo höhere Kosten haben, weil die Zeiten einfach steigen, die Sachen unterwegs sind. Ja, keinen Verkehr auf und außerdem kann man ja auch dagegen rechnen, dass dann keine Straftaten mehr passieren, die uns Geld kosten auch oder so. Ja, aber ich meine 500 von 900. Wie sicher bist du, dass unter den 400 keine Straftäter mehr sind? Und warum muss man die überhaupt reinlassen, wenn sie illegal einreisen? Ich glaube, da ging es darum, dass sie die Dublin-Leute nicht zurückweisen wollten bisher oder so. Das ist, glaube ich, auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Aber weiß ich nicht genau. Ja, es geht größtenteils darum, dass es diese Grenzkontrollen ja so lange halt eigentlich geben muss, wie die Außengrenzen nicht also undurchlässig sind. Und wir haben das ja im Endeffekt ausgesetzt 2015, vorübergehend in Anführungsstrichen. Und mittlerweile ist es ein Menschenrecht geworden. Wie an Ausgangsgrenze reinzukommen oder was? Nee. Ja, also es wird so darüber geredet, dass als wäre das ein Menschenrecht in Deutschland über die Grenze einfach rennen zu dürfen. Und ich erinnere daran, dass wir ja diese Grenzenkontrollen, die wir jetzt machen, ja sowieso andauernd auch machen. Hin und wieder, wenn irgendwelche G20-Gipfel sind, wenn irgendwelche Fußball-Sachen sind. Na, ja, also, die Aussage, dass das nicht möglich wäre, die war schon ziemlich keck, ne? Finde ich auch. Also natürlich das möglich, sieht man ja auch jetzt wieder. Ja, der Grund, warum wir es jetzt halt eben machen, ist, weil es halt notwendig ist. Ja, und wenn das so, wie es eigentlich vorgesehen ist, alles laufen würde, dann wäre es nicht notwendig, aber es ist halt leider ja nicht so. Also, die Außengrenzen sind ja durchlässig ohne Ende. Die Leute bewegen sich einfach weiter, wie es ihnen gefällt. Und die Merkel hat das damals unterm Dings gehalten, unterm Deckel gehalten mit dem Deal mit der Türkei, ne? Das war auch ein großes Ding, ja. Und wenn sich jemand wehrt, wie Griechenland, wird er von den Gutmenschen im Norden halt in Stücke gerissen dafür. Das finde ich auch so lächerlich. Ja, ja, also die Außengrenzen und so, ja, aber halt dann Leute halt die Einfahrt in die europäischen Gewässer verweigern, das geht nicht. Das, nee. Ja, die Ungarn haben jedenfalls ihre Grenzen weiterhin kontrolliert und damit gegen das Asylrecht angeblich verstoßen, behauptet hier die EU. Und hat dann eine Millionenstrafe, ich glaube, das waren irgendwie mehrere hundert oder 100 Millionen ungefähr etwa. 200. 200 sogar. Ja, aber wenn ich mal zum Vergleich sage, also nach allem, was ich von unserem grünen Oberbürgermeister hier in Hannover gehört habe, kosten diese ganzen Flüchtlingsunterbringungssachen, gut, das ist teurer, da sind natürlich auch Ukrainer mit dabei, aber es kostet 160 Millionen alleine nur für Hannover pro Jahr. Ja. Ich habe gelesen, dass es 50 Milliarden im Jahr inzwischen sind in Deutschland. Also ja, wie gesagt, die sind 200 Millionen Fliegenschiss, also sofort ein Modell Orban, wenn das geht. Also die 200 Millionen, die zahlen wir ja mit dem Schulterzucken, wenn wir dafür die Gesetze wieder einhalten können. Ungarn hat ja auch zusammen mit den Niederlanden jetzt praktisch bei der EU beantragt, aus diesem Asylding auszusteigen. Genau, ob das so geht oder nicht, das will man dann sehen. Ne? Also, ja, wie gesagt, die Ungarn haben halt das nicht gemacht, die Grenzen nicht aufgemacht, haben eine Strafe gekriegt, beziehungsweise sind verurteilt worden, haben aber nicht gezahlt. Und jetzt hat die EU eben die Auszahlungssumme entsprechend verkürzt, die so ins Land gehen sollte. Ja, genau, hier. Und die Holländer beantragen eben, dass sie da auch rauskommen. Klar, die Holländer haben jetzt auch eine andere Regierung gewählt, eine Rechte eben zum ersten Mal. Man wundert sich ein bisschen, die Schweden fallen aus als Vorbild, ne? Die Holländer jetzt auch, die waren immer so offen, so weltoffen und so, tralala, plötzlich. Ne? Ich meine, so plötzlich ist es nicht in Holland, es ist auch lange, hat es ja lange geschwelt und ja, vielleicht haben die auch schlimmsten Sachen schon hinter sich, so mit dem, was jetzt in England war und in Frankreich mit den Wahlen, dass die so verschoben waren, etwas gab es vielleicht in Holland auch schon in der Vergangenheit, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall wollen sie da jetzt raus. Ja. Also ich muss jetzt gerade wieder durch meine direkten Erfahrungen in der letzten Woche sagen, ich habe das Gefühl, dass die Integration bei denen einfach besser klappt. Natürlich haben die auch die Marokkaner, die in Amsterdam irgendwie in den Kartellen sitzen und diese ganzen Probleme. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen, die aus anderen Ländern in die Niederlande gekommen sind, dort anders integriert sind. Du hörst fast nie Leute irgendwie wie bei uns in ihrer Heimatsprache durch den Laden brüllen oder durch den Bus oder irgendwas. Okay. Die Leute sprechen da Holländisch. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, da ist einfach der soziale Druck noch anders, dich zu benehmen. Weil also ja. es kommt mir viel, viel angenehmer vor als bei uns. Ja. Ich meine, gut, ich war jetzt in Sandford, ist natürlich auch wirklich, das ist dann touristisch, ja, da ist es nochmal anders, aber auch wenn du in Haarlem bist oder in anderen Gegenden, na, habe ich das Gefühl, das ist einfach angenehmer als hier und sauberer und besser organisiert. Ja, vielleicht haben sie auch deswegen länger durchgehalten, aber es ist dann ihnen, oder ja, jetzt haben sie eben so gewählt, dass das auch irgendwie zu Ende gehen soll, sozusagen. Sie hat ihnen auf jeden Fall scheinbar zu viel, ne? Ja, ich meine, Theo van Gogh, muss man ja nur sagen, solche Sachen, also, ne? Also, die haben ja ihre Erfahrungen auch schon gemacht. Ja. Ich hoffe Ihnen, ich wünsche der niederländischen und der ungarischen Regierung viel Erfolg. Es gibt so die Ärger in der EU wahrscheinlich, ich weiß nicht genau. Die haben ja angeblich auch jetzt erst was verabschiedet, so Migrationspakt oder so mäßig. Habe ich aber noch nichts zu gelesen, richtig. Ja, und hier haben wir den Beweis, dass auch in Holland halt die gleiche Nummer läuft, oder in den Niederlanden die gleiche Nummer läuft, die auch bei uns läuft. Hier haben wir mehr als 800 prominente Christen unterzeichnen Erklärung gegen die extreme Rechte. Eine christliche Lebensphilosophie kann unmöglich mit einer rechtsextremen Ideologie einhergehen. Ja, ist auch nicht das ist der wichtigste Satz in einer Aussage, die von 843 führenden Christen in den Niederlanden unterzeichnet wurde. Hauptsächlich führende Predigern. Christen, ja, fand ich auch sehr lustig. Führende Christen. Von führenden Christen. Gleich 850. Gleich 850. Das ist maschinenübersetzt, deswegen. Ne. In der Erklärung werden halt ausdrücklich die Partei von Gerd Wilders, PVV, und das Forum für Demokratie erwähnt. Wir wollen eine klare Untergrenze setzen. Das Evangelium und die Extremrechte passen nicht zusammen. In Deutschland hat die katholische Kirche so etwas schon einmal gesagt. Ja. Dennoch hofft der Initiator, mit Christen, die rechtsradikale Parteien wählen, in Kontakt zu bleiben. Wir wollen in Kontakt bleiben. Wir sehen das wirklich als den Beginn eines Gesprächs. Das ist geil so. Du denkst also falsch, lass uns drüber reden, aber du denkst falsch. Niemeyer Schäfer möchte klarstellen, dass die Wahl der PVV nicht bedeutet, dass man kein Christ mehr ist. Das wäre auch geil, oder? Ah, sie haben AfD gewählt? Gut, dann kündige ich Ihnen jetzt Ihre Mitgliedschaft hier im Jesusverein. Das wäre es noch. Ich höre, dass viele Leute besorgt sind. Und das ist natürlich erlaubt. Man muss sich nur mal fragen, ob man die Schuld dem Flüchtling oder dem Muslimen geben soll. Ne? Man darf denen nicht die Schuld geben, auch wenn die manchmal ein Messer in der Hand haben oder sagen, man möchte ein Kalifat haben in den Niederlanden oder so. Da muss man drüber hinwegsehen. Manchmal sind die temperamentvoll. Fast ein Viertel hat bei den letzten Wahlen zum Repräsentantenhaus christliche Wähler oder für PVV gewählt. Verständlich, sagt der konservative Evangelist Daniel van Deutekom, der die Erklärung bewusst nicht unterzeichnet hat. Er sagt auch, dass Nächstenliebe wichtig sei. Aber die Aussage setzt fälschlicherweise keine Priorität in der Nächstenliebe. Sie setzt die Liebe zum Nächsten mit der Liebe zu jemandem aus einem fernen Land gleich. Oha. Den Nächsten, nicht den Übernächsten, auch nicht den Überübernächsten. Ne? Das haben die fast verstanden davon hin. Wie die Katholiken das sind. Der wurde interviewt, der von Deutschland kommt, und hat halt gesagt, dass er rechts gewählt hat, und dann hat er unangenehme Reaktionen aus der christlichen Szene der Niederlande bekommen. Er befürchtet, dass seine jetzt verspreitete Stellungnahme zur Polarisierung beiträgt. Als Christen sollten wir uns nicht gegeneinander ausspielen. Politik ist Nebensache. Es geht vor allem um den Glauben an Jesus und Gott. Ja, und wenn man auf eine Kirche guckt und glaubt, dann hat er durchaus vollkommen recht. Dann hat der Rest in der Kirche erstmal nichts zu suchen. Aber wir wissen genau, LGBTQI+ und all die anderen Dinge müssen überall rein. Überall, wo Menschen irgendwie Spaß haben. Und sei es eine Kirche. Und er sagt noch, es ist nicht unchristlich, realistisch zu sein, wie man reinlässt. In einer Welt, in der Millionen von Christen und LGBTI-Menschen verfolgt werden, ja, das ist es realistisch, den Vorzug zu geben an Asylsuchende, die unsere Liebe zu Freiheit und Gerechtigkeit teilen. Ja, hier so ein Pfaffe, der hat natürlich in der ganzen Welt verteilt seine christlichen Nächsten, sozusagen. Und dann hat er da auch in der ganzen Welt verteilt seine Nächstenliebe zu verteilen, sozusagen. Das gilt aber nicht für uns. Du, aber wir verteilen doch auch schon Nächstenliebe ja, ohne Ende, ja, weil wir haben einen hohen Posten in unserem Staatshaushalt, um anderen Ländern zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und dann haben die Leute ja auch jederzeit die Möglichkeit zu spenden. Wir haben zig NGOs, die sich darum kümmern, Leuten, die Hunger haben, irgendwie was zu essen zu geben oder die Blindheit bei Kindern zu heilen. Wir können das alles machen. Das ist aber vielleicht könnte sogar die Kirche mal was abgeben von ihrem Einkommen. Ganz frische Idee. Ja, okay. Ja, yeah, those in the first rows clap your hand, those in the back seats rattle your jewelry. Ja, yeah. Oder andersrum. Ja. Yeah. Nee, Christen, die glauben, ich meine, ihr Jesus sagt genau das Gegenteil von dem, was sie da machen. Aber, naja. Eine reine Lehre. Bin ich auch nicht mehr einhalten. Aha. Die unreine Lehre gibt's hier. Unangenehme Wahrheit, Die unangenehme Wahrheit hinter Rassentheorie wird uns hier versprochen von Frau Nguyen Kim. Aber nicht wirklich gehalten. Das ist wieder das Übliche bei ihr. Also erstmal fängt es an mit ganz offensichtlichen Dingen. nämlich also mit objektiv messbaren Dingen. Sie redet da halt über Menschen, die aus verschiedenen Regionen kommen und dass sie sich halt unterschiedlich entwickeln an den Gegebenheiten, die da sind und dass es so Unterschiede gibt, die man halt feststellen kann in der DNA, aber dass das halt winzige Unterschiede sind sozusagen verglichen mit dem mit der ganzen Spezies natürlich und dass teilweise auch Leute weniger Unterschiede haben, die jetzt eigentlich weiter auseinander sind und Leute, die eigentlich näher zusammen wohnen, höhere Unterschiede haben und lauter so Dinge. Und das soll dann quasi entkräften, dass man ja da irgendwie was draus macht. Was ja, manche Unterschiede wirken sich eben sichtbar aus und manche nicht, ne? Und so, wenn jetzt ja, 2%. Sichtbar wirken sich ja auch Unterschiede zwischen jedem Menschen aus. Also es gibt ja kaum Menschen, die wirklich gleich aussehen. Also eineige Zwillinge vielleicht, aber ja. Und ja, aber dann kommt sie natürlich zu irgendwelchen politischen Sachen wieder. Und also erst geht es um die Kriminalstatistik. Und da hat sie dann irgendwie was gefunden, wo irgendwie so ein Graph irgendwas nicht richtig von der Messart irgendwie war. Also die Skala stimmte da nicht. Und ja, da kann man auch irgendwie drauf hinweisen, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so kriegsentscheidend. Und dann meint sie halt wieder, dass in der Kriminalstatistik ja die Zuwanderer und diese Leute nicht unterschieden werden. Das ist aber nicht ganz richtig. Ich habe das extra nochmal nachgeschaut. Also, das letzte Mal, als ich da reingeguckt hatte, als ich mich da noch mit einem gewissen Sally drüber gestritten habe, über diese Geschichte, der hat es mich auch schon mal behauptet gehabt damals. Das war 2016 mit der Statistik von 2015, glaube ich. Oder ein Jahr später, ich weiß nicht mehr ganz genau. Mann, hast du ein Elefantengehirn. Und da war nämlich aufgeschlüsselt, also es geht halt darum, dass man sagt so, ja, wir wissen ja gar nicht, warum die Leute in Deutschland sind, vielleicht sind die ja nur auf der Durchreise, vielleicht machen die ja hier nur Urlaub, das ist ja gar nicht gesagt, dass das alles halt irgendwelche Migranten sind, ja, aber das wird aufgeschlüsselt, also es wird zwar nicht mehr so genau aufgeschlüsselt, weil damals war es auf jeden Fall so, dass da auch drin stand, Angehörige von Streitkräften wurden da extra aufgelistet. Also wenn da jetzt einer von den britischen oder amerikanischen oder was wir sonst noch so haben, ich glaube, das ist alles, oder? Haben wir noch irgendwelche anderen? Ja, also von denen halt ein Angehöriger hier irgendwie also Verdächtiger einer Straftat ist, dann wurde das da extra ausgewiesen. Also stand dann da extra in der extra Kategorie. Und das gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Aber was wir noch haben, ist eine Unterscheidung nach Aufenthalt, nach erlaubten und nicht erlaubten Aufenthalt. Und in den erlaubten Aufenthaltssachen wird das auch nochmal unterschieden nach geduldeten und hier Kontingentflüchtlingen und sonstige irgendwie. Ja, legale oder was, ja. Und bei sonstige ist die Zahl am höchsten und da weißt du jetzt bei den sonstigen halt nicht mehr, wo die genau hingehören und das ist halt so ein bisschen das Dumme da dran und da ist jetzt halt, das ist ja so gewollt. Also, dass man das nicht mehr genau aufschlüsselt, ist ja gewollt. Und es wird hier natürlich so dargestellt, als ja, wäre das halt nicht bekannt und die Leute, die also das behaupten, dass das dann also die Flüchtlinge das Problem sind, die behaupten quasi was Falsches. Aber da müsste man ja sofort halt sagen oder behaupten zumindest was, was man so nicht behaupten kann, weil man ja es nicht genau weiß. Aber die richtige Antwort dann darauf lautet ja dann nicht so, oh ja, voll interessant, Frau Nguyen Kim, dann ist das jetzt wohl so und dann müssen wir damit wohl leben, sondern die richtige Antwort lautet, ja, dann sollte das ja dann auf jeden Fall wieder festgestellt werden und ausgewiesen werden. Aber es ist natürlich vollkommen klar, warum das nicht getan wird. Weil wenn das nicht getan werden würde, dann würde das natürlich diese Diskussion nicht begraben, sondern dann würde es das halt zur Tatsache machen, wo man jetzt halt noch sagen könnte, ja, man weiß es ja nicht genau. Na, das ist halt der Grund, warum man das nicht macht. Also ja. Gibt es ja auch andere Gründe, warum Menschen irgendwie ähnliche Eigenschaften haben, wenn sie aus derselben ähnlichen Ecke kommen, so. Also kulturell oder so, sich angeeignet haben. Ne? So, sich teilen, ja, das kommt auch nochmal so mit dazu. Das wird halt auch überhaupt gar nicht. Ja. Also es ist im Endeffekt halt wieder, wie das bei ihr immer so der Fall ist, man springt da halt wild hin und her zwischen Sachen, die halt objektiv feststellbar sind, wie irgendwelche DNA-Zusammensetzungen und dann auf irgendwelches soziologisches könnte, sollte, würde, wissen wir nicht, um dann irgendwelche hier diese, also sie hat dann so mehrere schwarze Aktivisten, die dann da ihre Meinung kundtun dürfen als Wissenschaft sozusagen, unter anderem diese Frau Kelly. Und da geht es dann in Richtung, ja, der Kolonialismus hat ja dies, das und jenes getan. Und da wird halt komplett ausgeblendet. Also es ist halt diese einseitige Sicht der Dinge, dass so, als ob überhaupt alles von Sklavenhandel und so nur gewesen wäre, weiße Leute, die in Afrika irgendwelche nach Amerika schippen oder so. Und alles andere, was es da ja auch gegeben hat, zum Beispiel in muslimischen Ländern an Sklaven, was ja eine sehr verbreitete Sache war, an allen Teilen der Erde, wird komplett ausgeblendet, um da halt so ein, die dunklen und die hellhäutigen Dinge irgendwie draus zu machen. Ja, die Statistik unterscheidet aber auch nach Nationalitäten oder so. Und ich meine, das ist ja auch mit Rasse nicht gemeint, ne? Nationale Zugehörigkeit eigentlich. Es geht ja mehr so um Prägung durch Lebensumstände, was ich. Menschen in Afrika sind eben dunkel, weil sich die Sonne so stark scheint und so Sachen. Ja, das sagt sie ja quasi dann auch. Das ist ja auch vollkommen offensichtlich. Aber wie gesagt, es leitet dann halt ab von diesen offensichtlichen Tatsachen in irgendwelche Behauptungen von Frau Kelly, irgendwelche soziologische Scheiße. Und das wird dann aber auch wieder so präsentiert, als wär das halt genauso objektiv wie diese Feststellung am Anfang von dem Kram. Weil da gibt es ja auch keine Trennung dazwischen. Und sie sagt dann quasi auch so, ja, ihr Rassisten, so nach dem Motto, wir haben das ja alles hier widerlegt, was ihr irgendwie sagt, das stimmt ja alles nicht und die Statistiken und es gibt das ja alles nicht, ja, was ihr behauptet, also hört mal auf damit, so nach dem Motto. Das ist quasi das Fazit von der ganzen Sendung. Na, also es ist wieder so ihre übliche Masche halt. Weil das macht sie ja immer. Also, ob es jetzt Rassen gibt oder nicht, hat sie nicht beantwortet praktisch. Und das ist doch auch überhaupt nicht die Frage. Ja. Eigentlich. Ich meine, dass es ganz klare Unterschiede zwischen Menschen gibt, die an verschiedenen Orten dieses Planeten leben. Das sagt sie ja. Genotyp und so, ne? Also, das sagt sie ja. Aber wie gesagt, das ist halt nur eine Brücke, um dann halt irgendwelche politischen Statements zu machen, die irgendwie mit dem Hier und Heute zu tun haben. Ja, es ist Indoktriniert-TV, ne? Es ist Erziehungsfernsehen. Ja, aber das hat halt mit Privilegien und dem ganzen Scheiß halt auch gar nichts zu tun, weil da, wo die Leute, wie man sagt, gelbe Haut haben, ja, zum Beispiel, da haben die das Privileg. Ja, genau, da das haben nicht Privileg Weiße kommt das Privileg. Da und in Afrika haben auch nicht Weiße das Privileg. Ja, das bringen sie übrigens auch unironisch, also diese Privilegiendiskussion mit diesen ganzen Behauptungen, dass angeblich die Leute alle keine benachteiligt sind bei der Jobsuche, benachteiligt sind bei der Wohnung. In China ist man als Chinese bei der Jobsuche extrem benachteiligt, ja. Ja. Ja, total. Es ist so lächerlich. Und ich habe schon 100 Mal auch erzählt von meinem Kumpel, der öfter in Tansania ist und den man immer überall und an jeder Stelle Mzungu, Mzungu hinterher ruft. Weil er halt weiß ist. Und weil er für Geld steht. Weil Weiße haben Geld. Ja? So einfach ist das da. Aber wir müssen uns über jede Äußerung beschissen nochmal Gedanken machen, damit hier Mai Tai nicht irgendwie getriggert wird. Ist doch total bescheuert. Und ich meine, natürlich, wir wissen ja auch, es gibt so wie die Deutschen Witze über die Ostfriesen machen oder über die Polen machen, die Polen halt Witze über die Deutschen oder die Russen oder es ist immer so. Es ist überall so. Nur in unserem Westen wird dieses ganz normale tribalistische Verhalten, das nun mal in uns drin ist, zu Tode diskutiert und interpretiert und dann wird es pathologisiert. Das ist alles so krank. Ich meine. Ja, ätzend. Also, die machen das, wie gesagt, auch professionell scheinbar, dass sie da die Sachen so immer so vermischen und dann gegenseitig Begründungen noch stricken, die doch echt so fragwürdig sind. Oh, jetzt sind wir voll da, ja. Da war mal jemand genauso gut mit den Titeln wie wir. Und ja, genau. Ich hab mir überlegt, dass ich hier, der Homo Duplex hat nämlich jetzt die Woche über geschrieben, dass er jetzt 1, 2, 3, 4 Abos hatte, also 1.243 und 34, so herum. Ich dachte wieder. Und da habe ich gesagt, ja, ich muss es auch mal wieder empfehlen. Also abonniert mal bitte alle den Homo Duplex, seinen YouTube-Kanal, weil er hat er jetzt nämlich in regelmäßigen Abständen. Also erstmal könnt ihr sein Buch als Hörbuch da hören, das hat er eingesprochen in mehreren Videos, und dann macht er jetzt immer alle paar Wochen hier auch so ein halbstündiges Video-Essay, sage ich mal. Und die letzten Ausgaben, die da waren alle sehr gut, und auch diese hier, da geht es um ein kommunistisches Gefängnis in der rumänischen Stadt Recipitesti, und da hat man halt irgendwelche Menschenexperimente mit neuen Menschen erschaffen, irgendwie gemacht mit Folter und solchen Sachen, und die Leute, die gefoltert wurden, mussten danach die anderen foltern, und alle haben ganz besonders heftig gefoltert, weil wenn man nicht genug heftig gefoltert hat, dann war man direkt im Verdacht, dass man auch ein Böser ist sozusagen. Ein Feind vom System. Und das sind ja halt immer so die Sachen, die bei solchen Gerechtigkeitsdingen mit neuen Menschen da eben mal rauskommen können, ne? Und es ist halt wichtig, dass man sich sowas immer wieder vor Augen führt. Findet ja in der öffentlichen Debatte nicht viel statt. Nee. Wie hat das aufgehört dann? Mit diesen Experimenten? Ich denke mal, irgendwann, ich glaube, er hat das auch gesagt, dass irgendwann haben sie das dann abgebrochen, also die Leute oben drüber. Ja. Krass. Ja, Horror-Stories. Ja, wie gesagt, bitte abonnieren und immer fleißig angucken. Ja, man glaubt es kaum, aber der weiße Hai hat zugeschlagen. In der Nähe von Gran Canaria. Und zwar hat so eine Frau, da haben sie erst geschrieben, dass sie wohl beim Schwimmen angegriffen worden wäre. Aber es war nicht ganz richtig, so wie sich hinterher herausstellte, hat sie wohl am Rand des Bootes gesessen und ein Bein ins Wasser gehalten, weil war ja so warm. Und sie wollte auch angeln eigentlich und hat dann schon mal ein bisschen Fische angefüttert. Essensreste reingeschmissen. Also so richtig. Ja, richtig, eigentlich. Komm her und friss mich eigentlich. Dumm die Deide. So. Dumm. Ja. Schon enorm blöd. Sie waren nur beflissen, oder wie man sagt, so, dass sie darauf hinweisen wollten, dass es nicht viele Haie gibt da in der Gegend. Die Leute sollten ihren Urlaub nicht abbrechen, deswegen so. Ja, ich meine, so blöd ist auch nicht jeder. Ne? Ja, das war eine Deutsche auch noch, ne? Das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Ja. Das war eine Deutsche. Ich habe gesagt, wenn sie zum lieben Gott kommt, dann lacht der auch noch. Ja, Darwin Award gibt es ja auch da schon seit längerem, nicht? Was für ein Ding? Den Darwin Award. Für Leute, die sich selber aus dem Genpool entfernen. Ja, dann könnt ihr vielleicht eine Rolle spielen dieses Jahr. Oder nächstes. Macht es hier einen entscheidenden Fehler? Nein, sie macht mindestens zwei entscheidende Fehler. Ja, und der dritte war das überhaupt nicht, wo schon mal aufgepasst hat oder so. Dumm die da, ne? Herrlich. Die Mopo. Ja, dann gibt es auch noch einen interessanten Aspekt, nämlich den der Zuständigkeit, weil das in so einem internationalen Gewässer irgendwie vor der Westsahara irgendwie war. Sagen sie hier, dass also das hat irgendwie auch 2 Stunden gedauert, bis sie die irgendwie erreicht haben. Von Spanien aus sind sie dann losgeflogen im Endeffekt. Der Farmer 96 sagt, wie kann man von einem Hai angegriffen werden? Man hört doch die Musik. Das stimmt eigentlich. Made my day, sehr schön. Oh mein Gott. Ja, vielleicht hat sie Kopfhörer aufgehabt oder so. Oh, auch noch. Mit Noise Cancelling. Völlig sorglos, absolut Susi sorglos. von Männergewalt umzingelt. Jetzt gehen wir dahin, wo es weh tut. Ja. Simone Dede Aivi, von Männergewalt umzingelt. Fühlt ihr euch auch so? Jeden Morgen, wenn ihr rausgeht? Da höre ich auch immer die Musik. Ja, genau. Fight Club zum Beispiel. Da höre ich immer, where is my mind? Und dann weiß ich schon, gleich haut mir wieder einer aufs Maul. Nee. Simone Dede Aivi, meine Damen. Feminismus heißt nicht, Männer zu hassen, sondern für die Freiheit und Sicherheit aller Frauen zu kämpfen. Der Kampf gegen Männergewalt ist essentiell. Okay. Der Kampf gegen Gewalt. Funktioniert nicht, ne? Der Kampf gegen Gewalt. Mit friedlichen Mitteln. Nee, Wingu. Simone gehört nicht zu denen, die aufhören wollte. Ich glaube, die bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Stimmt. Nee, das war die Menstruationstante und wer war es noch? Ja. Eine so langweilige, die immer von ich geschrieben hat. Ne? Als Feministin wird mir immer mal wieder unterstellt, ich würde Männer hassen. Das stimmt nicht. Ich interessiere mich einfach nicht sonderlich für sie. Ich wurde nicht Feministin, um mich gegen Männer zu positionieren, sondern weil ich verstanden habe, dass die Art und Weise, wie ich mein Leben leben will und alles, was ich für meine Selbstverwirklichung, meine beruflichen Ambitionen und meine Lebensfreude brauche, dass meine Freiheiten und Sicherheit von FeministInnen erkämpft wurden. Da hat aber jemand alles sich ein Haus in Wolkenkuckucksheim gebaut. Waren das die Feministinnen, die Hitler niedergeworfen haben, oder was? Ja, in der Rückschau ist jedenfalls alles toll, was sie gemacht haben, ne? Ja, in ihrem begrenzten Bild mag das irgendwie. Ja, Legendenpflege, ne? Wir waren ja erst 1997, haben wir erst den Paragraphen gekriegt gegen Vergewaltigung in der Ehe. Und ihre Sicherheit wurde von Feministinnen erkämpft. Es gab nie vorher in der Geschichte der Welt das Ding, dass ein Mann eine Frau beschützt hat. Das gab es nicht. Das haben immer nur Feminist-Sternchen innen gemacht. Das ist eine Urban Legend. Fast alles, was mich Mensch sein lässt, der ich bin, der den Mensch sein lässt, der ich bin, habe ich dem Feminismus zu verdanken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Such einen Arzt auf oder mach irgendwas. Aber wenn das stimmt, oh mein Gott. Das ist nichts, worüber ich jedes Mal nachdenke, wenn ich hosentragend aus dem Wahllokal komme, auf mein eigenes Bankkonto schaue oder ohne meinen Mann um Erlaubnis zu bitten, einen Arbeitsvertrag unterschreibe. Aber manchmal ist genau das ein wichtiger Reality-Check. Nichts an Rechten und Freiheiten ist mir zugefallen. Doch dir schon. Ja, was denn? Ich dachte, der Feminist hat da alles gemacht. All das, was du da erzählt hast, hat die Generation deiner Mütter und Großmütter erkämpft. Und vielleicht gar nicht, weil sie Feministinnen sind oder so, sondern weil sie einfach ein eigenes Konto haben wollten und über sich entscheiden wollten und den ganzen linken Unsinn schon damals gehasst haben. Aber du nimmst die einfach mit und sagst, ja, das war der Feminismus und damit auch ich. Ich schaut her, Feminismus. FeministInnen vor mir und neben mir haben all das erkämpft. Wir kämpfen immer noch. Um ein freies, unabhängiges und selbstbestimmtes Leben für alle Frauen, inklusive Transfrauen. Was an alle Frauen ist nicht zu verstehen. Trans, inter- und non-binäre Personen. Und wir kämpfen vor allem um unsere Sicherheit. Sicherheit vor Männern. Ich habe nichts gegen Männer, aber wir brauchen Mittel gegen Männergewalt. Aktuell sind es 2 Fälle von Männergewalt, die Aufmerksamkeit bekommen. Der Vergewaltigungsprozess in Frankreich um den mutmaßlichen Vergewaltiger Dominique Pellicot, der seine Frau über Jahre gemeinsam mit anderen Männern betäubt und 100-fach vergewaltigt haben soll. Ja, so mies. Kranke Drecksau, keine Frage. Wenn das so war. Ja, das ist zugegeben vor Gericht, habe ich gelesen. Bei 50 Mitangeklagten können wir wohl von einem Vergewaltigernetzwerk sprechen. Und dem Femizid an der Marathonläuferin Rebecca Cepetegi. Ihr Lebensgefährte hatte sie mit Benzin übergossen und angezündet. Da würde ich gern über die kulturelle Sozialisation des Lebensgefährten der Marathonläuferin mit Ihnen sprechen, Frau Ayivi, aber dann nennen Sie mich einen Nazi und dann wird das wieder nichts. Und wie gesagt, ja, also dieser Vergewaltigungsprozess komplett abartig, aber ich meine, das Letzte von dem Umfang, an was ich mich erinnere, war der Herr Fritzl. Und das ist auch schon wieder einige Zeit her und ich denke nicht, dass man von solchen absoluten Spitzenausschlägen im System, und ich meine, ich weiß nicht, was es für kranke Arschlöcher waren, die ihm dabei unterstützt haben oder seine Frau vergewaltigt haben. Ich weiß nicht, was der da für einen kranken Club aufgemacht hat. Aber ich weiß nicht, so die Leute, die ich kenne, den traue ich sowas. Am Ende ist er aufgeflogen worden, weil er irgendwie in der Stadt dann noch den Mädels mit drauf gefilmt hat. Außerdem, was will sie denn dagegen machen? Gesetze erlassen oder wie, die es alle schon gibt? Ja, oder was will sie machen? Nee. Ja, gute Frage. Ne? Wird immer von Sicherheit gequatscht oder so. Die kannst du einfach auch nicht und so ohne weiteres erhöhen. Das geht gar nicht, wenn man nicht auch nämlich Maßnahmen oder Beobachtungen oder sowas hochschraubt. Ne? Bin ja auch keiner. FeministInnen als Männer, HasserInnen zu bezeichnen, während es ganz offensichtlich ein Problem mit Männern gibt, die Frauen so sehr hassen, dass sie sie unterwerfen, benutzen oder töten wollen, ist Täter-Opfer-Umkehr durchgespielt. Nee, das hier ist Kindergarten-Argumentation durchgespielt. Weil es gibt FeministInnen, die Männerhasserinnen sind. Wie hieß die Tante Samantha Allen zum Beispiel? Es gibt auch welche, die geben das offen zu. Und wenn man sich die Literatur und die Webseiten und die Veröffentlichungen anschaut, kann man diesen Eindruck durchaus bekommen. Und das steht in keiner Beziehung dazu, ob es Männer gibt, die halt Frauen so sehr hassen, dass sie sie unterwerfen, benutzen oder töten wollen. Das stellst du hier in einen Zusammenhang, aber es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Frauengewalt kommt halt nicht ans Licht. Das ist, ich meine, ja. Ihr dürft pauschalisieren, aber der Rest darf es nicht. Ja, so. So, und jetzt kommt der Part, den ich besonders mochte, nämlich, dass nur noch viele große Medien den Begriff Femizid benutzen und so auf die strukturelle Komponente an Morden an Frauen aufmerksam machen, ist ein wichtiger Fortschritt in der Debatte und der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. In so ein Euphemismus ist mal wieder der Fortschritt in der Debatte, ne? Hier ist ein ungedeutetes Wort, ne? Fucking Orwell. Ja, unsere Hegemonie herstellen ist ein Fortschritt, ja. Auf jeden Fall. Und diese Fortschritte müssen wir genau jetzt machen. Wir müssen jetzt die Rechte und Sicherheit von Flinta-Sternchen stärken. Ja, sind ja auch nicht alle Feministinnen so der Meinung, dass da die ganzen LGBTQs reingehören in ihre Gruppe, ne? Also, tja, da setzt es sich schon ein bisschen ab. Denn wir sind umzingelt von Reaktionären mit mindestens einer Gemeinsamkeit. Verachtung von Frauen, Queers und selbstbewusster Femininität. An diesem Punkt gibt es zahlreiche Schnittmengen zwischen Rechtskonservativen und Rechtsextremen, christlichem Fundamentalismus, Islamismus und anderen menschenfeindlichen Ideologien. Jetzt möchtest du den Islam noch in deine politischen Gegner rühren oder die Strömung des Islams, die dir nicht zusagen. Das ist richtig cool. Ja klar, Islamisten sind ja auch Rechte mittlerweile. Weil halt Konservative, die sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder kopulierende Männer in Hundemasken auf der Straße sehen. Natürlich dasselbe sind wie das iranische Regime, dass Menschen, die in der Abgeschiedenheit ihres privaten Lebens irgendwie homosexuell sind, vom Haus werfen. Das ist natürlich dasselbe, Simon Didier, klar. Sie wollen Frauen klein halten, über sie verfügen, über ihr Leben und ihre Körper bestimmen. Während sich sogenannte Lebensschützer innen mit der AfD verbünden, benennt die CDU einen Kanzlerkandidaten. Na, wer kann den Satz vollenden? Benennt die CDU einen Kanzlerkandidaten? Friedrich Merz. Ja, ja, und was kommt für ein Vorwurf? Dass er gegen Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. Ja, richtig, ihr habt beide den Gummipunkt gewonnen. 1997 hat er gegen das Gesetz zur Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Stimmt. Ist geil, wenn man halt ein 27 Jahre altes Ding rausholen muss und nicht ja, mal die Frage stellt, wie der Herr Merz heute dazu steht. Stimmt ja noch nicht mal. Also ich meine, das war ja nur eine Diskussion quasi, also es war ja nicht die Frage von legal oder illegal, war das ja gar nicht. Sondern es war die Frage von Nötigung oder Vergewaltigung. Das war die Frage. Und damals gab es halt viele Leute, die halt gesagt haben, nee, wir wollen nicht, dass für uns ist es nicht dasselbe, ob jetzt irgendein Wildfremder sich an einer vergeht oder ob das jetzt der eigene Ehemann ist. Das ist für uns unterschiedlich. Und deswegen wollen wir das eine als schwere Nötigung haben, wenn das der Ehemann ist, und das andere wollen wir als Vergewaltigung haben. Das war das damals. Und es ging nicht darum, dass das eine okay war oder so. Das war nie okay. Das war eine schwere Nötigung. Und damals haben die das auch alle, ich habe das irgendwo noch hier in meinen Bookmarks. Ich twitter das gleich nochmal raus. Das haben die auch alle gewusst damals im Bundestag. Ich meine, ich habe mir das ganze Diskussion, das Protokoll mal durchgelesen. Das war denen vollkommen klar, dass es da nicht drum ging, ob das jetzt strafbar oder straffrei ist. Das war auch gar nicht die Diskussion. Es ging nur darum, ob das halt als Vergewaltigung gewertet wird oder halt als schwere Nötigung. Aber okay war es deswegen trotzdem nicht. Und diese ganzen Sachen, die man sich davon versprochen hat, die sind alle nicht eingetreten, wie üblich bei dem Scheiß. Dass Frauen einfach ihr Leben leben können und nicht nur auf dem Papier gleiche Rechte haben, sondern in der Realität. Hä? Dafür müssen wir jetzt, genau jetzt, mehr Feminismus wagen. Selbstverständlich queer. Selbstverständlich intersektional. Das ist so ähnlich mit der Energiewende. Das müssen wir jetzt besonders stark vorantreiben, um rauszufinden, bei welchen 50% wir jetzt ankommen. Ne? Ob bei den 50%, wo es klappt, oder bei den 50%, wo es nicht klappt. Ne? Ich würde mal mit einer Hochrechnung reingrätschen wollen, kurz, bevor wir weitermachen. ZDF-Hochrechnung 19 Uhr, 31,5% SPD, 29,3% AfD, 11,8% CDU, 4,7% die Grünen, 3,6% Linke, 2,7% Freie Wähler, 12,1% BSW. Und in der ARD haben wir eine Hochrechnung von 19.09 Uhr. Da ist es SPD 31,1%, AfD 29,8%, CDU 11,9%, Grüne weiterhin bei 5%, Linke 3%, Freie Wähler 2,5%, BSW 12,3%. Ja, ich habe gerade noch meinen Tweet eingeblendet. Man sieht ja jetzt hier natürlich wieder nicht die Antworten darauf, aber in dem Thread dazu habt ihr auch die ganzen Dokumente alle verlinkt und Auszüge da draus. Und also, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, was da damals wirklich gesagt wurde 1997, dann könnt ihr das hier nachholen. Korrekt. Umzingelt von Männergewalt. Hilft doch der Frau mal jemand. Ja, gibt es manchmal komische Diskussionen. Die Rona hat auch sowas angestrengt die Woche, dass er unbedingt wollte, dass nicht das Wort Mann gestrichen wird aus dem Exhibitionistenparagrafen, weil das ja eine Männertat wäre oder so. Fucking hell. Oh ja, das war gut. Sie hat gefragt, wem das denn nutzen würde, wenn man da jetzt Frauen auch in den Paragraphen schreiben würde. Und habe ich drunter geschrieben, der Gleichberechtigung. Ja. Ich habe gar nicht geguckt, ob sie mich geblockt hat. Den Juristen auch, da kannst du ja den anderen Paragraphen dann streichen, wo das dann steht, dass die Frauen auch verantwortlich sind, wenn sie was machen, so ungefähr. Also. Ja, oder wie wäre es mit den Trans-Leuten? Weil da woher will denn die Frau, der ich einen Propeller habe, wissen, wie ich mich in dem Moment identifiziert habe? Nee, ich meine ja auch, also sie gehört ja zu den Leuten, die sich darüber beschweren, dass dann Männer als Frauen angesehen werden. Ja, da hat man doch eine Schlupflücke für die dann gestrichen. Da kannst du ja sagen, wenn die hier in unsere Sauna kommen, dann ist es trotzdem Exhibitionismus. Auch wenn die sich als Frauen identifizieren, ist doch perfekt. Ja, eigentlich schon. Wobei Exhibitionismus in der Sauna irgendwie ein bisschen schräg wäre. Ja, stimmt. Roman Mars. Dann darfst du das durchaus. Das genau, wenn du angezogen reinkommst, dann wirst du da ist das wie am Gegenteiltag. Reverse Exhibitionism. Das ist wie amerikanische Dings Sauna. Die gehen ja auch immer mit Unterwäsche Vögeln. Ne? Dass du so weißt. Ihr guckt doch die Filme. Die stehen immer mit Unterwäsche auf, wenn sie da rauskommen. Aus dem Bettchen. Nach dem Schäferstündchen. Achtung, linker Faschismus. Ja, das hier konnte ich leider nicht lesen, aber der Anleser war der Angriff pro-palästinensischer Aktivisten auf Berlins Kultursenator Joe Cialo zeugt von finsterster Entschlossenheit. Hier geht es nicht um Meinungen, hier geht es gegen Menschen. Also ich hatte da, abgesehen von diesem Artikel, noch nichts von gehört. Aber die Berliner Protestfolklore war schon mal lustiger. Oder zumindest weniger durchgeknallt, sagt die SZ. Ja, also jemand verletzt oder was? Also ein Politiker angegriffen. Ja, da gibt es ja auch schon andere Reaktionen an anderer Stelle, ne? Also Hashtag Walter Lübcke oder so. Worte führen zu Taten, keine Ahnung. Ja, zumal das wohl auch halt bekannte Aktivisten waren. Warum man die nicht in den Flieger steckt und nach Hause fliegt, weiß ich auch nicht. Angriff auf den Amtsträger war doch genau das, wovor sie so viel Angst haben, weswegen sie Gesetze verschärfen wollen und alles. Ja. Und hier wird das wie eine, so eine Lappalie behandelt. Ja, also von der SZ jetzt nicht scheinbar, aber so generell schon, ja. Ja, von dem Autor der SZ. Bestimmt ist das schon 5 Tage alt, sozusagen. Hätte man ja was davon hören müssen, eigentlich. Naja, der Autor der SZ sagt der linke Faschismus dazu, also. Dann verharmlost er das ja nicht. Ja, ja, gut. Das sagt man sich deswegen. Ich meine, damit ist es halt nur ein Autor. Ein Autor. Ach so, ja, okay. Es ist nur ein Autor, der. Ich sehe aber auch gar keine neuen Meldungen dazu, irgendwie, wo es. Dass das jetzt heißt, den haben wir, oder der wird irgendwie. Ne. Ja, von 7 Männern angegriffen. Autsch. Ja, es wird noch viel autschiger. Tempelhof Schöneberg, Nummer 1918. Gestern Abend ist ein Mann in Schöneberg von mehreren Männern angegriffen worden. Nach Angaben des 37-Jährigen war er gegen 21.30 Uhr auf dem Gehweg am Neuendorfplatz, Ecke Bülowstraße, unterwegs, als ihm 7 Männer entgegenkamen. Nachdem er sie auf Hebräisch gegrüßt hatte, attackierten die 7 und fragten ihn, ob er aus Israel käme. Also mit anderen Worten, hat Shalom gesagt. Jo, oder wie ist das zu verstehen? Ja, denke ich mal. Anschließend ließen die Tatverdächtigen von ihm ab und flüchteten dann. Der Verletzte begab sich selbstständig mit gesichtsarmen Beinverletzungen in eine Klinik. Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen dort den Sachverhalt auf. Ein Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen zu der übernommen. Okay, ich glaube, da fehlt irgendwie was, aber. Ja, zum Vorfall. 7 Männer. 7 Männer entgegenkamen, nachdem er sie auf Hebräisch gegrüßt hatte, attackierten ihn die 7. Ja, Wahnsinn. Absolut. Also, Shalom reicht dann schon. Shalomchen. Puff. Nein, das ist kein neuer Maffei-Song, wie ich sehe im Sky. Und sieben Männern angegriffen. Es ist nicht witzig. Nein. Boah. Ja, auch hier gab es auf die Nase, nämlich in Hannover am Freitag. Ja, für Polizisten aber, oder was? Genau. Boah. Und zwar wurde Herr Krah in der Stadt. Und wollte bei einem Freizeitheim, was von der Stadt natürlich betrieben wird, da gab es irgendwie ein Treffen von AfD-Leuten, die den Herrn Krah eingeladen hatten, also Maximilian Krah. Und dazu gab es die Gegendemonstration, an der auch der Bürgermeister teilgenommen hat, von den Grünen. Und das wird hier natürlich so dargestellt, oder die sagen selber halt, dass sie da einfach nur dagegen waren und warum der so böse ist. Und das Bündnis Bundstadt Braun hat da demonstriert mit Gewerkschaften und Kirchenverbänden. Also kannst du davon ausgehen, dass auch wieder die üblichen Kommunisten und alle möglichen anderen Leute noch mit dabei waren, von denen man hier wieder nichts erfährt. Und danach, nach der Veranstaltung, kam es dann zu versuchen, die AfD-Veranstaltung zu stören. Gegen 15 Uhr versammelten sich 300 Personen unter dem Motto Protest gegen die Veranstaltung der AfD friedlich. Nachdem die Zahl der Demonstranten auf 500 angewachsen war, wurde die Versammlung gegen 17.05 Uhr beendet. Im Anschluss versuchten dann ca. 200 vor Ort verbliebene Personen, also auch welche von der super tollen Demo, die Teilnehmer der AfD-Veranstaltung am Betreten der Räumlichkeiten zu hindern. Aus der nun als Spontanveranstaltung deklarierten Gruppe heraus kam es zu Sachbeschädigungen und weiteren Straftaten. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert teilt auf X ein Video, das zeigt, wie vermummte Demonstranten mit Gegenständen auf Autos einschlagen, Gegenstände auf die Fahrzeuge werfen. Ja, das ist also die Autos wollten scheinbar auch an der Veranstaltung teilnehmen, denke ich mal. Die Veranstaltungsteilnehmer mussten unter Polizeibegleitung in das Freizeitheim gebracht werden, wobei es weiterhin zu massiven Störungen aus dem Kreis der Demonstranten kam. In 21 Fällen wurde die Polizei durch Schläge und Tritte sowie Flaschen- und Steinwürfe angegriffen. 4 Personen wurden vorläufig festgenommen, die Beamten sind leicht verletzt und weiterhin dienstfähig. Also wie ist es denn nichts Schlimmes passiert? Klang jetzt ein bisschen schlimmer eingangs, aber trotzdem ist es schon wieder. Ja. Machen die da eine Show, wenn da einer auftritt? Ne? Okay, bis 21.45 Uhr haben die da wohl was gemacht. Und die Leute sind schon da auf freien Fuß. Ja, klar. Sachbeschädigung, Beleidigung. Ja, unmöglich, ne? Da kommt mal einer vorbei. Schlimm, die Gewalt von rechts. Müssen sie gleich so eine Welle machen. Ja. Gewalt vom rechts. Ja, von hier? Wo denn sonst? Vom rechts. Vom rechts. Und vom rechts. Vom rechts her. Das stimmt, ja. Das stimmt bestimmt. Jo, nochmal. Nee, jetzt nicht die MIT. Oh Gott, wenn ich die Fresse schon sehe. 6 Monate alt. Ich warum mag den Monate? Nicht. Ich finde den. Ja, das ist ätzend. Ja. Ist der Florian Schröder oder so? Ja, sowas. Nicht lustig, eklig. So ein, wenn Böhmermann so einen Stellvertreter hätte, so wie Hess damals, dann wäre der das. Ich habe auch nicht verstanden, was der so Mundschuh an ihm gefressen hat. Keine Ahnung. Vielleicht will er Futter nicht umdrehen oder so. Ja, so Mundschuh hat ja auch Wackelkontakt, also. Ja, okay. Geht ja auch genug Quatsch. Ja, hier habe ich jetzt noch mal einen kleinen Ausschnitt rausgenommen, der jetzt auch bei Twitter rumging, den ich ganz lustig fand. Und das war von einer Kontradame, die nicht für ein AfD-Verbot war, das da eingeladen hatten. Den wollte ich jetzt mal kurz herstellen. Denken. Anna, ganz kurz, ich will mal kurz Anna mit reinholen, weil wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, Queerfeindlichkeit, rein statistisch gesehen, steigt an, Antisemitismus steigt an, rechtsextremistische Straftaten steigen massiv an. Du magst. Und das ist der Grund von der AfD, ne? Ja, von der AfD, die eine lesbische Spitzenkandidatin hat. Von der ist es garantiert. Queerfeindliche Straftaten steigen an. Wüsste ich auch ehrlich gesagt nicht. Da gab es doch so eine europäische Zahl vor einer Weile, die war ziemlich niedrig und die war auch nicht stark gestiegen. Ich weiß nicht, 5 oder 8 oder so. Tja, kann es vielleicht sein, dass der Anteil der Bevölkerung, der was gegen Homosexuelle hat, irgendwie gestiegen ist in letzter Zeit? Aber es liegt bestimmt nur an der AfD, ja. Ja, klar. Magst du das anders sehen, aber die Statistik sagt das natürlich so. Dann ist doch die Frage. Die sagt auch, dass dieser Zusammenhang besteht, natürlich, ne? Ja. Ganz bestimmt. Sag doch mal die Zahlen von den Statistiken. Frage an dich: Wärst du denn wenigstens mit einer Prüfung eines Verbotes einverstanden, dass du sagst, na okay, wir prüfen das und wenn ihr danach recht habt, ich glaube es nicht, aber wenn ihr danach recht habt, dann können wir neu denken? Anna, also ich bin jetzt erstmal eine Entscheidung. Würde ich sagen. Von vorne bis nach hinten. Also. Bisschen geschockt von dem Ganzen. Also wo sind wir denn hier? Ihr seid alle dafür, dass man die AfD, eigentlich sind alle dafür, dass man die AfD verbietet. Prüfung und die meisten tun schon auch das eine Meinung. Vielleicht nicht genau dieselbe, aber alle sind eigentlich quasi irgendwie so, muss man auf jeden Fall machen. Remigration ist Remigration, bedeutet auch nicht Deportation. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich vielleicht bin von dem vielleicht mit der Antwort auf meine Frage. Meine Antwort auf die, also vielleicht beantwortest du die Frage. Nein, ich beantworte die Frage jetzt erstmal nicht, weil, warum nicht? Weil einfach ganz viele komische Sachen einfach in den Raum geworfen werden, ohne dass man darauf irgendwie antworten kann. Okay, aber darf ich trotzdem die Frage stellen? Plus Psy, was soll das überhaupt alles bedeuten? Ist es, wenn ich das jetzt als komisches Wort empfinde, ist es dann schon Queerfeindlichkeit oder wie? Ich hoffe, darauf können wir uns einigen. Unter anderem queerfeindliche Straftaten, also zum Beispiel gegen Homosexuelle. Wenn ich was komisch finde, wenn ich ein Wort komisch finde, müssen wir uns schon darauf einigen können, dass ich queerfeindlich bin. Ja. Ist schon klar. Ich hoffe, darauf können wir uns einigen. Oh mein Gott. Ein Beispiel davon, antisemitische Straftaten, rechtsextremistische Straftaten, die steigen an. Und zwar relativ deutlich. Und das seit vielen Jahren. Sind wir uns da einig? Aber was ist mit Alice Weidel? Ist ja auch selber homosexuell. Was macht sie dann? Nee, die Frage war, sind wir uns da einig, dass die Statistik ansteigt? Wir müssen so ein bisschen Common Ground finden, weißt du, Anna? Ich will mich gerade nicht einig. Gar nicht das Gefühl geben, dass du irgendwie rausgedrängt wirst oder nichts mehr sagen darfst. Wir brauchen nur ein bisschen Common Ground. So. Ja, aber das ist doch das immer. Jeder schmeißt sich dann die Statistiken an den Kopf. Dann kann man doch auch sagen, Ausländer sind kriminell. Die muss man... Wenn die Statistik das hergibt, kann man darüber sprechen. Aber es gibt doch das Bundeskriminalamt. Gibt doch Statistik. Ja, aber wir reden jetzt gerade über rechtsextremistische... Er windet sich wie der Wurm am Angelhaken, ey. Großartig. Gute Szene, ja. Warum heißt dann immer nur, wir reden jetzt gerade über? Weil die Sendung heißt, sollen wir die AfD verbieten, ja oder nein? Und ich versuche, deinen Standpunkt herauszufinden. Nein, wir sollten sie nicht verbieten, gar nicht. Wir sollten sie nicht verbieten. Das ist mir klar, das war klar. Bist du dafür? Das war die zweite Frage in der allerersten Frage, die ich gestellt habe. Wenigstens ein Verbot zu prüfen, damit wir mal darüber reden können. Ja, aber wer prüft es denn dann? Der Verfassungsschutz? Ein juristisches Gremium. Wenn der Verfassungsschutz es alleine prüft, dann wäre ich auch nicht dafür, nein. Okay, das heißt, du vertraust dem Verfassungsschutz. Wann wärst du denn dafür? Wann? Das heißt, du verteufelst den Verfassungsschutz, oder was hat er da gesagt? Nein, juristisches Gremium, hat er nur gesagt. Ja. Bevor er das ausgemacht hat, hat er irgendwas geantwortet. Zweite Frage in der allerersten Frage, die ich gestellt habe, wenigstens ein Verbot zu prüfen, damit wir mal darüber reden können. Ja, aber wer prüft es denn dann? Der Verfassungsschutz? Ein juristisches Gremium. Wenn der Verfassungsschutz es alleine prüft, dann wäre ich auch nicht dafür, nein. Okay, das heißt, du vertraust dem Verfassungsschutz. Wann wärst du denn dafür? Wann? Du vertraust dem Verfassungsschutz nicht, ja, hat er gesagt. Ja. Ja, aber ich meine, ein juristisches Gremium prüft das dann. Ja, was machen die denn? Die berufen sich doch auch auf die Experten. Also. Sind die weisungsgebunden zum Beispiel? Naja, wenn's, das macht ja, also ein Parteiverbotsverfahren wird ja dann vor das Bundesverfassungsgericht kommen. Ein anderes Gremium gibt es da ja nicht. Also für Parteiverbote. Ja, die sind nicht weisungsgebunden, aber die halten sich trotzdem dran. Wo genau sind solche Frauen in der Politik? Wo sind die? Ja. Die nicht nur von 12 bis mittags denken können, sondern die offensichtlich rhetorisch fit sind, irgendwie argumentieren können. Wo sind die? Warum sehe ich tausende Ricardas und Emilias und nicht so Leute wie sie? Ich war sofort schockverliebt. Ja, die ist... großartig. Ich sage ja, intelligente Frauen ist das Attraktivste, was es gibt. Umwerfend. Wann würde eine Prüfung deiner Meinung nach, sagen wir mal, valide sein? Egal ob wenn AfD jetzt, oder linksextremistische jetzt, oder islamistische Partei. Wann ist eine Parteienverbotsprüfung valide in deinen Augen? Wer müsste das machen? Ja, das ist die Frage. Genau, das ist die Frage. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Stell dir vor, Gedankenspiel, ich versuche es einmal auf die einzugehen. Wir hätten es mit Da muss man jetzt aber fairerweise sagen, ich bin ja jetzt nicht hier so versiert darin, wer das noch prüfen könnte. Der Verfassungsschutz wäre dafür zuständig und dem vertraue ich nicht. Sagen wir es so. Nein, am Ende des Tages wäre natürlich ein Bundesverfassungsgericht dafür zuständig. Ja. So. Ja. Bei allen Parteien. Außerdem? Was habe ich denn? Vertrauen. Ja, Frau Bär. Ich sage nur Frau Bär. Also ich glaube, die ist nicht mehr aktiv, aber allein, dass solche Leute in dem Gremium sitzen können, macht mir Angst, wenn es um die Demokratie geht. Ja, die Susanne Bär, muss man dazu noch sagen. Ne? Gibt ja so ein paar mehr Bärs irgendwo. Ja. Vertraust du dem Bundesverfassungsgericht? Wem vertraust du bei dieser Entscheidung? Versteht jetzt was sie abgeht? Die Leute vertrauen nicht mehr. Ja. Die vertrauen nicht mehr den Behörden. Ja. Und sie Ja, wem vertraust du, wem vertraust du, wem vertraust du? Ja, wem vertraut ihr denn alle? Also, den Rattenfänger von Hameln. Den Verfassungsdingsschützern und dem der Partei. Und der hat so eine schöne Flöte. Und auf dem der Spiel, Tagesschaumann und so. Genau. Ja, und Ilna und Will und Mioska und Römermann. Ja, ich meine, vertrau doch einfach dem Friedrich Merz, dass er will, dass an den Grenzen zurückgewiesen wird, dass es uns dann besser geht. Vertrau dem doch mal. Warum vertraust du dem denn nicht? Also das kannst du doch zu irgendwelchen Sachen, die, ne? Die sind doch von früh bis später beschäftigt. Die haben doch ihren Riesenkatalog von Leuten, die alle nicht gehen. Ihre ganzen Umstrittenen und so. Also, wie vertraust du dem Bundesverfassungsgericht? Ey, wenn die irgendwas entscheiden, was euch nicht in Kram passt, dann seid ihr auch auf 180 und schickt eure Gesellschaft für Freiheitsrechte los. Ja, und macht neue Gesetze. Vertrauen dem ja auch nicht. Der Großteil dieser Leute vertraut dem Verfassungsgericht ja auch nicht. Weil wir kennen ja dieses Verfassungsgerichtsurteil, nachdem halt alles, was sie als Fake News und Desinformation bezeichnen, von der Meinungsfreiheit in unserem Land gedeckt ist. Da gibt es ja ein ganz klares Urteil zu. Aber sie versuchen weiter, die Meinungsfreiheit zu torpedieren und zu untergraben und zu verkleinern. Obwohl sie doch dem Verfassungsgericht vertrauen, so wie sie da stehen, Schießbuben. Ja, oder es gibt ja auch noch ein Beispiel, was ja genau das gleiche Beispiel im Endeffekt ist, wo es ums Parteiverbot geht, nämlich das NPD-Verbot. Da würden die jetzt auch nicht sagen, die NPD ist eine super tolle demokratische Partei, obwohl sie nicht verboten wurde. Hat das Gericht geprüft, wurde nicht verboten. Würden die auch nicht sagen. Da würden die dann sagen, was ja auch stimmt, dass sie quasi ja gesagt haben, naja, die Partei ist ja eh auch aussichtslos, von daher braucht man die nicht verbieten aktuell. Das war ja quasi viel zu viele Verfassungsschutzmitarbeiter. Ja, das war ja davor. Das war ja beim ersten Versuch und beim zweiten Versuch hieß es ja dann quasi, ja, die machen zwar irgendwelche Sachen, die gegen die Demokratie gerichtet sind, aber weil die halt, ja, das haben die wirklich so entschieden, weil die ja im Endeffekt halt das aussichtslos ist, was sie tun, deren Bestrebungen, braucht man es auch nicht verbieten. Ja, wir haben ja mal irgendwann geguckt, irgendwie 4.800 Mitglieder in ganz Deutschland oder ja, so. Wieso das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also. Wieso haben sie sich denn dann umbenannt, wenn die nicht verboten wurden? Wurden die nicht verboten und haben sich jetzt naja, umbenannt? Naja, wenn die verboten so? Worden weil wären, dann hätten sie sich auch nicht umbenennen können. Das Umbenennen so, geht nicht. Ja, okay. Ja, also da sind auch, das ist extra so festgehalten, dass auch diese ganzen Folge und Nachfolge und wie auch immer Organisationen direkt mitverboten werden. Also, okay. Ja. Herr Lord Toranagasama malt den Teufel an die Wand. Experten wie Andreas Kemper prüfen Freiverbot. Oh mein Gott. Ja. Genau. Wir erinnern uns noch an das tolle Gutachten zum Parteitag der AfD in Essen oder wo das war. Wo ja, in Essen, die ja. Die sind rechts, die sind ganz schrecklich rechts. Bitte lasst die nicht rein. Ja, und ich meine, er hat ja hier auch gerade mit diesen Argumenten, wenn wir sie mal nennen wollen, ja wunderbar demonstriert, wie super das ablaufen würde. Ich habe ja mal ein bisschen Kaffeesatz gelesen und guck mal, irgendwelche Statistiken verändern sich. Und da kann ja dann hier nur die dunkle Wolke der AfD, die unser Qi irgendwie stört, dahinter stecken. Andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Die AfD steht mit dem Rücken zum Eingang, deswegen ist das Feng Shui durch den Wind. Du vertraust nicht mehr den Medien, du vertraust mir. Ja, ist doch so schön, dann, dass du da bist, dann können wir dich doch fragen. Da brauchen wir doch nicht über die Leute reden, dann können wir dich doch fragen. Vertraust du dem Bundesverfassungsgericht in so einer Entscheidung, ja oder nein? Jetzt gerade, wie es so hochgepusht wurde mit den ganzen Demos gegen rechts und Millionen, Milliarden gehen auf die Straße gegen Rechtsextremismus, nein, würde ich nicht vertrauen, nein. Also ich finde es ein hervorragendes Beispiel eigentlich für genau das, was die AfD ja macht und weshalb wir sie verbieten sollten, weshalb wir ihnen diese Riesenplattform, die sie aufgrund der Parteistruktur haben, aus der Hand nehmen sollten. Weil genau das macht die AfD. Du bist hier in etwa so repräsentiert prozentual wie die AfD aktuell im Bundestag. Also trotzdem schaffst du es, dich in eine Rolle rein zu inszenieren, in der irgendwie alle nur auf dich rumhacken, weil ja die Mehrheit der Leute generell gegen die AfD ist. Darum ging es aber nicht. Ja, ja jetzt sagst du ja, so. Dass wir alle eine Meinung haben. Ja, habt ihr die nicht oder wie? Gerade ist eine, die auf der Kontraseite stand, nach vorne gegangen. Zu diesem Punkt. Also, sorry, das war auch gerade das beste Beispiel. Du redest hier und die eine, die auf der Kontraseite stand, also eigentlich auf deiner Gegenseite, die geht erstmal einen Schritt nach vorne. Und ich meine, das Ganze, wir haben jetzt am Anfang natürlich nicht geguckt davon, aber sie hat ja gerade angefangen zu sagen, so, ja, okay, jetzt habe ich auch mal das Wort, da muss ich gleich erstmal ein paar Sachen richtig stellen. Na, also. Ja. Wie kommt denn die weiße privilegierte Frau dazu, der schwarzen, mehrfach diskriminierten, ihre Erfahrungen abzusprechen? Das möchte ich wissen. So. Wie funktioniert denn das? Ist sie jetzt nicht mehr auf dem Privilegienpodest durch ihre Hautfarbe, weil sie die falsche Meinung hat? Oder wie genau? Boah. Tja, wer ist sie denn hier? Gardinia, Leonie Löwenherz, Influencerin und Historikerin. Ja, das ist wahrscheinlich die. Oder die sie Blonde. Ist Lehrerin und TikTokerin. Ich weiß das ist die Blonde wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Gardinia. Ah ne, das ist die Lehrerin und TikTokerin ist sie dann. Hier, oder was? Gardinia. Keine Lehrerin und TikTokerin ist, glaube ich, die Kleine dann, oder? Nee, das ist die Vernünftige. Die Vernünftige ist, glaube ich, nur TikTokerin, oder? Ach ja, die heißt Anna. Ja, okay, da ist sie das doch. Und die macht auch TikToks, also das passt schon. Ach so. Lehrerin, okay, cool. Das sind ein paar Kinder, die was lernen, glaube ich. Jo, könnte passieren. Auf dem Schulhof geht es ja auch. Aber das Falsche. Das so, Sören Malte, ich muss gleich mal sagen, ja, also, das war nicht okay. Glaubt nicht, was in den Geschichtsbüchern steht, ruft Björn Höcke und Cottbus. Ja, hier war der Herr Schindler. Das Bild schon wieder. Ja. Dieses Bild schon wieder, ey. Ja, aber hier gibt es auch noch andere Bilder. Es werden alle Register gezogen, ja, das habe ich auch gesehen. Ich meine, da muss man schon ziemlich blöd sein, ja, wenn man mitten im Wahlkampf so Dummheiten macht. Oder man findet das gut, ich weiß es bei ihm nicht. Ja, also mir ist das eigentlich ziemlich klar, dass er das gut findet. Also. Ja, der Höcke ist ein bisschen wenig zurückhaltend in der Beziehung, finde ich auch. Also das muss er ja wohl gesehen haben. Ja. Das ist ja jetzt nicht gerade, ein Code oder so. Ja, also wir sehen diese schwarze Sonne, steht da Blitzkrieg auf dem T-Shirt und da hat er ja auch noch so ein eisernes Kreuz hier irgendwie im Hals. Und ein Seitenscheitel. Wie es das gehört. Ja, das auch. Ich bin deutscher Jung. Meine Güte. Mit dem er sich hier fotografieren lässt. Also, ja. Schwarze Sonne ist bekannt. Genau. Ja, da gab es natürlich alle möglichen hier mit diesen schwarz-weiß-roten Geschichten auch. Ja, die haben schon diese Tendenz. Das ist ja nicht. Ja, also toll ist es nicht, auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann singen die L'amour toujours Lied. Und dann gibt es noch irgendwelche Jahresbericht, wo der Vorsitzende hier von Brandenburg ist, das glaube ich dieser Typ hier. Spitzenkandidat. Dem haben sie irgendwie gestellt. Ach, dieser Herr Bernd oder was, ne? Herr Bernd. Ja, auch noch. Das ist ein Herr Bernd oder Herr Höcke. Habt ihr das oben in dem Absatz drüber gelesen? Die Leute haben vor der Bühne zur Melodie von L'amour toujours die Silben döp, dö, dö, döp gerufen. Aber wie geil. Also die Leute singen noch nicht mal das, was all die Presseschergen gerne schreiben würden, aber sie schreiben es nochmal drunter. Sie wiederholen diesen Satz nochmal, Leuchtstand entfeuchten Rauchmelder aus, damit ihn auch jeder nochmal gelesen hat, obwohl die den da gar nicht gesungen haben, damit wir den Zusammenhang herstellen können, sonst würden die das vielleicht nicht verstehen, sie hätten noch Sylt dazu schreiben können. Ja, aber die wollen natürlich auch diesen Zusammenhang herstellen. Also an der Stelle natürlich schon. Das sind ja jetzt keine Leute, die einfach irgendwo Party machen sind oder so. Nein, aber ich finde es halt, die sind so schlau, das halt nicht zu machen. Aber die Presse in ihrer Geilheit muss es dann nochmal in voller Gra- Sonst heißt es doch immer, man soll sowas nicht wiederholen. Man soll das N-Wort nicht vorlesen, auch wenn das in Tom Sawyer steht. Aber hier wird dieser Leuchtstand entfeuchten, Rauchmelder aus, nochmal komplett da dem Leser präsentiert. Eine Neonazi-Parole das ist das. Ja. Ist aber vom freien Meinungsäußerung gedeckt. Das haben wir jetzt schon bei mehreren Verfahren gesehen, die nach Sylt angestrengt worden sind. Niemand ist wegen diesen Sachen, wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Bisher, soweit ich das mitgeschnitten habe. Sondern die Sachen sind immer, es ist immer gesagt worden, ja, ist nicht schön, aber ja. Ja, aber ich finde es trotzdem wichtig, das zu erwähnen. Das hat ja vielleicht auch nicht jeder mitbekommen. Es gibt ja nicht alle Leute, die diese Memes irgendwie mitbekommen und so. Also insofern kann man das hier auch nochmal reinschreiben, finde ich schon. Ja, aber dann finde ich, hätte auch die Formulierung gereicht, ein Song, zu dem im Sommer oft eine Neonazi-Parole gesungen würde oder irgend sowas. Aber ich hätte es nicht nochmal komplett darunter geschrieben. Es hat schon eine leichte Färbung, das da steht nochmal, finde ich auch. Wir halten an der Nation fest, weil uns bewusst ist, dass wir die Erben einer langen Generationenfolge sind, sagt Bernd dann. Deutschland sei immer wieder zerstört worden und immer wieder Schauplatz von Kriegen in Europa gewesen, immer wieder in Trümmer gelegt. Und immer wieder haben unsere Vorfahren das Land aufgebaut und es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dieses Erbe zu achten und zu ehren, ruft Bernd. Dass Deutschland mit dem begonnenen Raub- und Vernichtungskrieg im Osteuropa für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich war, sagt er nicht. Er hat 12 Kriege aufgezählt, um ein Muster zu zeigen. Und auch im 30-jährigen Krieg waren Deutsche am Ausbruch beteiligt und so weiter und so fort. Ich meine, hassten wir die Franzosen wegen der napoleonischen Kriege genauso wie die Menschen immer noch die Deutschen hassen wegen des Zweiten Weltkriegs? Hassten die Franzosen sich selber immer noch so sehr, wie es die Deutschen tun? Ich glaube nicht. Drumherum gar nicht, das ist doch nur intern hier bei uns. Am Ende seiner Rede behauptet er, dass es sich bei wem Landesjugendring um einen linksextremen Verein handelt. Ja, ich meine, so muss es doch einem AfDler auch vorkommen. Wenn gleichgeschaltet alle Vereine, Gewerkschaften, Kirchen, was weiß ich. Pfadfinderverband, das ist doch auch hier so ein linkes Ding. Ja, die DGB-Jugend, natürlich ist es ein linker Verein. Ja. Was hast du gedacht? Tja. Rolle rückwärts DDR. Rolle rückwärts DDR, genau. Jetzt am Dienstag erschienen ein neues Buch von der Katja Adler. Katja Adler kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Die habe ich ja schon so gefühlt irgendwie jede Woche einen Tweet irgendwie von ihr untergebracht, um wenigstens zu zeigen, dass nicht alle Leute in der FDP den Verstand verloren haben. Okay. Weil sie eigentlich immer gute Sachen sagt. Und ja, also ich habe zumindest bisher von ihr noch nichts gehört, was ich irgendwie falsch fand oder so. Und jetzt hat sie also so ein Buch geschrieben, was wie gesagt jetzt erst erschienen. Ich habe es so bis zur Hälfte gelesen und es geht halt um die DDR und Tendenzen, die wir halt aktuell wieder haben, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Und sie stellt halt gleich am Anfang fest, dass ein Vergleich nicht das gleiche ist wie eine Gleichsetzung. Fand ich ganz gut. Also sie sagt halt eben, dass man einzelne Aspekte von der DDR halt vergleichen kann mit Entwicklungen, die es aktuell gibt, ohne jetzt zu sagen, dass jetzt unser Land so ist wie die DDR oder irgendwie sowas halt, ne? Ja, ich glaube zum Beispiel diese subjektive Rechtsauslegung oder subversive Rechtsauslegung, die momentan so ein bisschen Anwendung findet, die ist auch voll DDR-Style. Ja, dass überall irgendwie was reininterpretiert wird, was vielleicht gar nicht drin war und ursprünglich auch nicht gemeint war. Aber es steht halt auch nicht, dass es das nicht meint und so. Also ja, das halte ich für einen Teil davon, genau. Ja, ich habe mir auch was markiert, wenn ich mal was vorlesen. Da ging es auch um das Thema Demokratie. So, weil das ja da auch drin enthalten ist in dem DDR, also in der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, ist auch so eine zurechtgeschwurbelte Demokratie. Die war ja auch nur demokratisch, wenn sie sozialistisch letztendlich war oder so, ne? Die DDR. Und das geht ja bei uns auch langsam los. Genau, und da schreibt sie hier, die DDR war ein einziges Volkseigentum, ganz im Sinne einer kollektivistischen, solidarischen Gemeinschaft, die sich Sozialismus nannte und einer Diktatur des Proletariats folgte. Ganz im Sinne der von Marx und Engels definierten Periode einer revolutionären Umwandlung des Kapitalismus in den Kommunismus mit vollendeter Abschaffung der Klassenherrschaft, was die voll entfaltete wahre Demokratie darstellen sollte. So wurde also das Demokratische im Namen der Deutschen Demokratischen Republik begründet. Die Beschwörung der Gefahr für unsere gemeinsame freiheitliche Demokratie durch das linke und grüne politische Lager möglicherweise auch. Gibt es hier offensichtlich eine Diskrepanz zwischen der westlich-freiheitlichen Definition von Demokratie und der sozialistisch-revolutionären Ansicht, was Herrschaft des Volkes zu sein hat? In der DDR-Verfassung verankert wurden neben den gegenüber dem Staat nicht durchsetzbaren Grundrechten auch ausgeprägte kollektive soziale Rechte, wie zum Beispiel das Recht auf Arbeit, Erholung und Urlaub, Kranken- und Altersversicherung, gerechte Entlohnung und Mitbestimmung in den Betrieben. Dieser Arbeiter- und Bauernstaat nahm damit zwar die soziale Gerechtigkeit in den Fokus, ließ die Grundrechte jedoch ins Leere laufen. Und das ist aus dem Kapitel, wo es quasi um die Beziehung vom Staat zum Bürger geht, was der FDP-Politikerin natürlich wichtig ist. Ja, also bisher fand ich auch ganz gut, dass sie, weil bei vielen von diesen Büchern, die sich jetzt mit aktuellen Gegebenheiten beschäftigen, macht man ja immer ganz gerne so einen Disclaimer und erzählt erstmal, dass natürlich alle möglichen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit und so im Kern ja total toll sind, Black Lives Matter und was so toll, finde ich, weil die alles super sinnvoll und so, ne? Und das hat sie sich hier auf jeden Fall gespart. Das ist hier nicht drin. Was ich aber so ein bisschen schlecht fand, ist das Kapitel, wo es um die Stellung der Frau in Ostdeutschland und in Westdeutschland geht und wo sie im Endeffekt sich darüber beschwert, dass es in Westdeutschland nicht so viel hier Betreuungsmöglichkeiten gibt und dass der Gender Pay Gap vorhanden ist und solche Dinge. Und dann schreibt sie, ein Gender Pay Gap, der bis heute die nachhaltige patriarchale Sozialisierung zumindest der westlichen Gesellschaft verdeutlicht. Ja, in der DDR waren die Frauen Kranführer und Maurer und sowas. Das stimmt schon ein bisschen, ne? Das machen unsere Frauen aber eben nicht. Ja, aber auf der anderen Seite... Das ist ja nicht so, dass sie es nicht könnten, wenn sie wollten. Es war ihre Mutter halt auch, ne? Aber auf der anderen Seite sagt sie natürlich, dass nach der Wende ihre Eltern, ihr Vater war Ingenieur und der hat im Endeffekt nichts besessen. Also verglichen mit Leuten, die was Ähnliches gemacht haben im Westen, durch diese ganze Gleichmacherei, haben diese Leute halt ihr Leben lang gearbeitet und halt nicht viel davon behalten. Und da würde ich halt sagen, ja, liebe Katja Adler, das ist dann halt eben die Sache, ne? Die anderen haben auch gearbeitet und die haben da wahrscheinlich sogar noch mehr behalten von dem weniger, was sie da gearbeitet haben und sich stattdessen selber um ihre Kinder gekümmert und standen immer noch besser da als dieses komische Gleichmacherei-Sozialismus-Ding, was du jetzt hier irgendwie wieder abfeierst, weil es irgendwie die Statistik schön hat oder so. Und auch dieser Begriff Patriarchat, also was hat das mit Patriarchat zu tun? Das ist aus meiner Sicht, das ist einfach nur, dass wenn man den Leuten die Wahl lässt dann und die, weil da gibt es ja auch einen Zusammenhang. Es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Erfolg von den Ländern und dass die Frauen und Männer in ihre Rollenbilder da fallen. Also je wohlhabender die Länder sind, desto weniger Frauen hast du in diesen Tech-Berufen. Das ist wirklich eine Korrelation, die da immer kommt. Und so, das war jetzt richtig praktisch ein Trugschluss von ihr, ja? Ja, aber ich hallo. Verstehe. Ja, okay. Und dann, wenn wir jetzt in der Zombie-Apokalypse wären und ich höre so Sachen wie Patriarchat und so, würde ich sagen, schade, ist gebissen worden. Frau Adler. Tut mir leid. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, Gleichberechtigung und Gleichstellung wird ja auch benutzt und die Emma wird gelobt. Was generell immer eine schlechte Idee ist, Frau Adler. Ja, sie war natürlich auch gegen das Selbstbestimmungsgesetz, aber deswegen ist die Emma noch lange nicht gut. Also Frau Adler und die Emma waren halt gegen das Selbstbestimmungsgesetz und deswegen denkt sich Frau Adler wahrscheinlich, dass das da irgendwie eine gute Sache ist oder so. Also da fand ich sehr schade auf jeden Fall. aus der Feministennummer kommen die Frauen irgendwie nicht raus. Ne? Das ist, ja. Also, dass wenn sie versuchen, also sich ein bisschen innerlich sträuben, so hoffen, lassen sie sich dann doch davon irgendwie einlullen und einfangen. Bei den ganzen Heilsversprechen auch kein Wunder, finde ich, die so drauf haben für die Frauen. Naja, es ist ja im Endeffekt... Gewalt abschaffen und also, so. Ja, so argumentiert sie ja noch nicht mal. Wie gesagt, sie argumentiert eigentlich darüber, dass ja die Frauen in der DDR halt mehr gemacht haben und die Kinder weg waren, so nach dem Motto. Ja. Und sagt aber halt parallel so, ja, meine Eltern, die hatten es halt am schlechtesten, also weil die ja quasi ihr ganzes Leben in der DDR verbracht haben sozusagen, die Mehrheit von ihrer Erwerbstätigkeit und da halt eben hinterher mit so ziemlich nichts da rausgekommen sind, obwohl sie halt ihr ganzes Leben gearbeitet haben. Und da muss einem doch dann eigentlich klar werden, dass halt dieses andere Ding vielleicht einfach nur ein Resultat der Wahlfreiheit ist. Und es trotzdem noch das, was hinten rauskommt, auch noch besser ist. Also sowohl, dass man mehr Zeit halt hat für seine eigene Familie, als auch eine bessere wirtschaftliche Stellung, würde ich eigentlich von einem FDP-Politiker schon irgendwie erwarten. Außerdem schreibt sie auch über Männernetzwerke, die es angeblich gibt, also so das übliche Blabla halt. Ne? Okay. Also ja, fand ich ein bisschen enttäuschend, aber ich habe das Buch ja erst zur Hälfte gelesen. Das war jetzt gerade der Punkt so ziemlich zur Mitte von dem Buch, wo ich erstmal stecken geblieben bin und wollte ich euch aber auch nicht vorenthalten. Und ja, vielleicht, wenn sie mir mal wieder über den Weg läuft, die gute Frau Adler, und da halte ich mich ja nochmal wieder drüber. Weil einmal ist sie mir schon begegnet, auf jeden Fall. beim Bundesparteitag ist sie mir schon mal über den Weg gelaufen. Habe ich aber nicht mit ihr geredet. Ich stand nur daneben, als wer anders sich mit ihr unterhalten hat. Und ich weiß halt von diesem X-Twitter, wie gesagt, da hat sie auf jeden Fall noch nie irgendwas geschrieben, was ich irgendwie falsch oder zu beanstandend fand oder so. Da schreibt sie eigentlich mal vernünftige Dinge. Ich meine, es gibt bestimmt Kumpelnetzwerke, auch mit Parteien, ne? Aber es sind ja dann, also, die bestehen vielleicht auch nur aus es Männern. Es gibt vor allen Dingen Frauennetzwerke, aber die. Frauennetzwerke gibt es sowieso. Die werden ja immer nur gegründet, weil man ja behauptet, dass es auch diese Männernetzwerke gibt. Und aus meiner Sicht ist es einfach Projektion. Mhm. Weil die sich halt bei jedem Scheiß irgendwie immer zusammendingsen und irgendwie meinen, hier unsere Lage, hier wir, die Frau in der Gesellschaft, das Kollektivsubjekt irgendwie, wir sind die Borg. Müssen wir jetzt hier irgendwie einen Handel irgendwie machen, das macht doch kein Mann. Welcher Mann guckt sich dann irgendwelche Statistiken an und denkt sich dann irgendwie, ja, es gibt so und so viele Männer in Führungspositionen, ja geil, dann ist das ja nicht so wichtig, dass ich jetzt hier nicht in Führungspositionen bin oder so. Ja, das auch. Das ist totaler Quatsch, das sind nur Frauen, die das denken, die so kollektiv denken, die da irgendwie Sachen zusammen und aufrechnen und sich dann irgendwie ihr Selbstwertgefühl irgendwie davon abhängig machen, was andere Frauen irgendwie erreichen. Das macht doch kein Mann. Also. Ja, die Frauen kommen da nicht raus. Irgendwie weiß ich auch nicht wieso, ne? So richtig. Vielleicht sind die Statistiken dann zu überzeugend oder so. Ja, Böhmermann war vor Gericht mal wieder. Und diesmal ging es um den Fall mit dem Schönbohm, den Chef vom Bundessicherheitsdienst oder so, ne? In der IT. Wie hieß er denn nochmal? Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. In der IT, ja. Und den haben sie ja praktisch da rausgemobbt mit der Geschichte, die der Böhmermann sich offensichtlich ausgedacht hat, denn das Gericht kann hier die Story nicht bestätigen und sagte im Prinzip erstmal, so geht's auch nicht, jetzt ist da noch nichts passiert wirklich, als Urteilsspruch folgt wohl noch. Nee. Aber es ist im Prinzip, ne, soweit klar. Im jedenfalls November, so, soweit ich weiß erst. Nee, im November kommt die zweite Sache. Ja. Soweit ich weiß. Meine, in dem Artikel, den ich gelesen habe, dazu stand, das Urteil wird für den 28. November erwartet. Ja, das ist ein anderes Urteil, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil der macht jetzt nämlich die große Runde. Das ist jetzt Schritt 1 gegen Böhmermann. Schritt 2 ist, glaube ich, gegen ZDF heute oder so. Auch wieder gegen ZDF. Ja. Und gegen Frau Faeser will er auch noch. Ja, weil der hat das ja schwarz auf weiß von Frau Faeser. Ne? Die haben ihm ja wirklich geschrieben, aufgrund der Veröffentlichung in dem Neo-Magazin Royal ist keine Vertrauensbasis des Bürgers mehr gegeben. Juck. Und das könnte ihnen richtig fett um die Ohren fliegen. Und ich ja, schwere Schnappe für das ZDF und den TV-Moderator Böhmermann bahnt sich an, heißt es. Pressekammer, das Münchner Pressekammer, das Münchner Landgericht hat am Donnerstag in einer vorläufigen Einschätzung der Klage des ehemaligen Präsidenten Okay. des Bundes für Sicherheit in der Informationen. Habe ich das doch vertauscht? Ja, aber im Artikel steht auf jeden Fall auch drin, dass er auch noch gegen irgendein Nachrichtending, und ich meine, das war ZDF heute gewesen, gegen die will er auch noch als nächstes und gegen Faeser will er auch noch. Ja, genau, und wenn er damit fertig ist, dann möchte er gegen seine Disziplinarverfahren noch vorgehen oder sowas, oder das wird dann erst gestartet oder so. Dann glaube ich noch. Dann habe ich jahrelang waren die Werten die disziplinarischen Untersuchungen unter anderem durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ja. Was da ja war, war ja im Endeffekt, dass Böhmermann ihm vorgeworfen hat, dass er irgendwie ein russischer Spion wäre. Hat er wortwörtlich gesagt, dass irgendwie, da gibt es einen riesen Leck oder so im BSI. Und ersetzt haben sie den ja durch irgendeine Frau. Der hohe Minister mailte mit seiner Ablösung das Ziel erreicht. Heißt, der Böhmermann falsch, Slapstick war Mittel zum Zweck. Also wir wollten ihn nicht mehr anders an der Stelle haben. Ich weiß jetzt nicht, wer da sitzt momentan. Irgend so eine Frau. Okay. Ja, und jetzt, das ist doch der Text von Britta Hasselmann und Renate Künast. Putins Krieg im Verborgenen und was jetzt zu tun ist. Und da ging es doch um die, das ist doch diese angebliche Fake- oder Fake-Bot-Armee, die sie aus Russland angeblich aufgedeckt haben. Oder die Lawrence Sazan oder wie sie heißt. Auch eine Rolle spielt und so. Ja, das blasen sie jetzt auf zu einer großen angeblichen Desinformationskampagne, gegen die man unbedingt was tun müsste. Und der Text an sich ist auch schon irgendwie so von Laien geschrieben oder bewusst manipulativ eben. Ich habe den Text nicht gelesen, aber ich würde ihn mir so halt die ganze Zeit so gebrüllt, geschrien, gekreischt vorstellen. Ja, Demokratie ist mehr als eine Bildung, das heute zu machen. Demokratie beginnt, wenn Menschen am Arbeitsplatz via Social Media über den ganzen Tag nicht mehr beim Abend probieren. Ja, das finde ich auch äußerst fragwürdig, zum Beispiel, diese Aussage. Ne? Demokratie fängt damit an. Ja, das sind wir gleich, sind wir direkt wieder bei dem, was wir hier gerade gehört haben, ne? von Frau Adler in dem vernünftigen Teil. mit dem Demokratieverständnis der DDR, ja. Ja, und im Gartenzaun beginnt dann auch das Problem angeblich. Wir erleben eine zunehmende Beeinflussung demokratischer Meinungsbildung durch Hass und gezielte Desinformation. Also Hass, von den Grünen, weiß ich nicht. Ja, genau, machen die auch. Und die gezielte Desinformation machen sie im Prinzip auch. Ne? Die digitale Gewalt. Ja, die digitale Gewalt nimmt zu. Das sind hindert Menschen, insbesondere Frauen. Frauen am meisten betroffen, daran sich überhaupt einzubringen. Ja, ganz bestimmt. Ne? Ja, warum sollte das so sein, ne? Autokratische Staaten arbeiten mit demokratiefeindlichen Akteuren. Haben wir wieder Demokratie. In jedem Satz muss Demokratie einmal. Jo. Fehlt nur noch Bund. Um das Land zu destabilisieren. Ja, das Land kann man auch nur destabilisieren, indem man die Grünen von der Macht abhält. Ne? Das ist der Weg, um das Land zu destabilisieren. Die Grünen von der Macht abhalten. Ja, vor allem, was ist denn passiert? Wenn das eine Bot-Armee war, was ich noch gar nicht so richtig glaube. Ja, doch, also gefakte Artikeln und so weiter, das ist schon klar, ne? Ja, das wurde auch überall ausgespielt. Ich habe diese Tweets ja gekriegt, Mars hat diese Tweets auch gekriegt, alle möglichen Leute haben diese Tweets gekriegt. Ja, der Effekt dieser Beeinflussung ist jedenfalls nicht richtig zu sehen, finde ich. Ja, dafür müsste das ja auch irgendwie jemand überhaupt glaubwürdig finden und so. Ja. Also bei mir kann ich sagen, war der Einfluss genau null, weil man erkennt die und man löscht die und gut ist. Man blockt den Absender und ist gut. Man erkennt ihn nach einer Zeit automatisch. Man denkt so, ach, guck mal wieder einer. Das wäre auch ein geiles Bild hier, was du gerade hochscrollst für Name This Band eigentlich. Nee, das untere. Keine Ahnung, es ist wahrscheinlich so, die hatten wir in den 80ern, haben die voll wegweisenden sind die Pop gemacht, die beiden. Und sind jetzt halt schon ein bisschen älter, das ist jetzt von einem Konzert in 2023, aber Name This Band Chat. Ich weiß es nicht. Those Bitches, würde ich sagen. Kraftwerk. Ja, ich habe auch schon überlegt, was man aus Kraftwerk machen könnte. Kraftwerk, okay. Kampfwerk. Ja, also rechts, das könnte Vince Clark sein, links das hier, wie heißt es? Ich komme scroll weiter. Das kann man sich nicht angucken. Vielleicht sind das ja so, wer weiß. Das ist jetzt auch Hass, wenn wir das so sagen. Alison Moyet, so heißt sie. Ach so, ja. Wir wollen ja groß. Ja, die machen wahrscheinlich eine Kombination aus ihren Namen, nennen sich dann. Apropos Musik, sag mal, habt ihr dieses. Übergewicht oder nicht? Habt ihr dieses Höllen-Crossover mitgeschnitten, was die Woche irgendwie aus dem Nichts kam? Mhm. Es gibt irgendwie jetzt eine Coverversion von Comfortably Numb, von Body Count, also Ice-T. Mhm. mit Gastgitarre von David Gilmour. Und was der da mit der Gitarre im Hintergrund, ich meine, Ice-T rappt sein Ding runter und so, aber was David Gilmour mit der Gitarre in dem fucking Hintergrund von der Nummer macht, das ist, also wer Pink Floyd mag und wer Gilmours Gitarre mag, das ist wirklich ein absolutes Nice. Oh, Hammer. Ja, manchmal kommt da gute Musik noch raus. Hammer. Neue. Ja, ist noch nicht zu Ende, glaube ich. Da geht es noch weiter unter dem Bild. Ja, wir haben auch das noch nicht gelesen. Wenige Wochen vor den US-Wahlen. Ja, das interessiert euch auch ganz stark. Ne? Genau. Und das ist auch das Problem, ne? Irgendwelche Scheiße im Internet. Nicht irgendwelche Schüsse auf einen von den Kandidaten, das ist okay, aber irgendwelche Scheiße im Internet, die gefährdet die US-Wahlen ganz enorm. Ja. Sicher. Und schönen Medienrecherchen, gravierende Versuche der Meinungsmanipulation. Meinungsmanipulation ist auch gut. Und Wahlbeeinflussung durch Desinformation. Das sind Fake-Meinungen auch, ne, die da sind bei den Menschen. Dann. Das sind gar nicht deren wirkliche Meinungen. Die werden alle vom Kreml ersetzt, genau. Putin betreibt längst einen hybriden Krieg um Meinungen und Wahrheiten. Also so wie ihr, ja. Der ja, auf den Kern unserer Demokratie abzielt. Vertrauen in das Funktionieren von Staat, Meinungsfreiheit, Pluralismus und den Wettstreit der Ideen. Und deswegen gegen euch sein, ne, das hilft da am besten gegen Meinungsfreiheit, Pluralismus und den Wettstreit der Ideen. Wenn die Grünen nicht an der Macht sind, dann sind Meinungsfreiheit, Pluralismus und der Wettstreit der Ideen enorm gefährdet. Na, wenn die Grünen nicht an der Macht sind, dann... Alter Schwede. Also ich meine, ich finde halt im Prinzip, dass sowas dazugehört, da muss man mit rechnen. Und so wie ihr auch sagt, da geht man dann mit so um, dass man das erkennt und dann irgendwie rausfiltert oder so, geistig mindestens mal. An ausreichenden Reaktionen. Die halten die Leute eben für blöd. Die halten uns alle für blöd. Keine ausreichenden Reaktionen, Leute. Es mangelt. Zum Beispiel hat das Brexit-Referendum gezeigt, wie aus geopolitischem Interesse Hass und Desinformation eingesetzt werden, um zu manipulieren. Dass auch Deutschland konkret bedroht ist, zeigt sich gerade anhand der aufgedeckten Doppelgängerkampagne, bei der über gefälschte Webseiten anerkannter deutscher Nachrichtenmedien falsche Informationen in Umlauf gebracht wurden. Ja, und falsche Informationen aus nicht gefälschten Nachrichtenmagazinen bringt ihr doch auch in Umlauf. Also, es sind nicht nur autoritäre Regime, die freie Meinungsbildung in Demokratien als Einfallstor nutzen. Auch wir Grünen, auch Rechtsextremisten und Populisten. Das demokratischer Wettstreit um die besten Ideen und Lösungen, die ja die Grünen wollen. Ne? Die stehen ja für den Wettstreit um die besten Ideen und Lösungen. Zum Beispiel, wann man sich dreht, zu welchem Takt im TikTok-Video oder wie. 360 Grad auf jeden Fall. Ihre Strategie, manipulative Einflussnahme, ihre Methode, ja fester. Nee, analog und im immer wichtigen Forum, dem Internet, wird der freie Diskurs massiv durch Desinformation, Einschüchterung und Bedrohung beeinflusst. Was für ein Quatsch. Ne? Einschüchterung und Bedrohung. Also Desinformation beeinflusst den Diskurs, aber Einschüchterung und Bedrohung. Ja, das beeinflusst den Diskurs schon eher, Einschüchterung und Bedrohung. Aber von wem geht denn das aus? Wer wird denn eingeschüchtert und bedroht? Ja, die Leute den Mund aufmachen, ne? Wird gedroht, dass das alles Desinformation und Einschüchterung und Bedrohung ist. Die öffentliche Scheindebatten feinst sich keine. Oftmals klar über der Schwelle der Strafbarkeit. So. Oftmals klar. Und ich mag, könnte auch sein. Die Öffentlichkeit wird mit Scheindebatten, Feindseligkeit und Ausgrenzung beschäftigt. Gendern vielleicht? Hier offenbart sich die LGBT-Debatte, Scheindebatte. Unheilvolle Allianz zwischen Rechtsextremisten, Populisten und autoritären Regimen. Und uns Grünen. Nee, das steht da nicht. Der Kreml hat als Vehikel für die Destabilisierung Deutschlands die AfD auserkoren. Jo, das habe ich aber auch schon mal anders gehört. Da ging es nämlich darum, dass diese ganze grüne Propaganda auch aus Russland kommen sollte. Also. Ja, früher war das so, ne? Ja. Früher auf jeden Fall. Da sind die drauf. Jetzt gebaut. Mittlerweile kommt die ja aus Katar. Die machen ja den LGBT-Kram und so. Oh mein Gott. Die Folgen von Desinformations- und Mobilisierungskampagnen zeigen sich nicht nur im Netz, sondern es kommt mittlerweile auch zu schweren Terrorakten, Sabotage und Gewalttaten von Leuten, die wir ins Land geholt haben. Ach nee. Keine Ahnung, was sie meint. Ja, die meint sie ja nicht. Ich weiß nicht, was sie meint. Terrorakte, Sabotage, Gewalttaten. Ne, weil aus Worten die Kommentarspalten nämlich reale Taten werden. Ja, das sind die Glaubenssätze, die sind falsch, aber sie werden immer wieder erholt und daran wird sich ausgerichtet. Ne? Und die eigenen Balken im Auge sieht man auch nicht. Eine Bedrohung mit sehr realen Auswirkungen, die wir nicht näher nennen, stellen auch Anfeindungen im Netz dar. Angriffe und Hass richten sich besonders gegen Frauen, was wir nicht näher benennen, Menschen mit Migrationshintergrund, was wir nicht näher benennen, sowie gegen queere Menschen, die wir nicht näher benennen. Ja, es besteht die Gefahr, dass sich diese Stimmen zunehmend aus öffentlichen Debatten zurückziehen, um sich selbst zu schützen. Oder zum Beispiel Fahrkarten nicht mehr kontrolliert werden in der Regionalbahn oder so. Ne? Wenn die Perspektive fehlen, schwächt das unsere Demokratie insgesamt. Wir erleben zudem immer häufiger, dass Amts- und Mandatsträger in den Kommunen beleidigt und bedroht werden. Von wem werden die beleidigt und bedroht? Gerade in ländlichen Gegenden sind Engagierte und Beamte oft weniger anonym als in Großstädten. Ihre Wohnadressen sind bekannt. Sie fürchten ganz konkret, dass digitale Gewalt in psychische Gewalt und physische Gewalt und Bedrohung ihrer Familien umschlägt. Ja, so wie bei Kemmerich, ne? Als er alle gesagt hat, dass der Kemmerich ein böser Faschist ist und dann deren seine Familie bedroht wurde. Oder beim Höcke, wo sie eben so ein Kunstwerk da vor der Haustür gebaut haben oder so. Das ist auch ein bisschen belästigend. Und auch Angst kriegen. Also ja, aber da wurde die Familie auf jeden Fall bedroht und da waren die Grünen ja mit dabei. Ja. Damit Menschen sich für das Gemeinwohl engagieren und ihre politischen Ämter kandidieren, müssen wir sie effektiv vor Gewalt schützen, die sich zusammenbraut. Ja, siehe hier der... Warum braut sie sich denn zusammen? Ja, wie kann es dazu kommen? Siehe hier am Freitag in Hannover, wenn der Kra irgendwie im Freizeitheim vorbeischaut. Genau, 20 Polizisten. Verletzt. Ja, und der grüne Bürgermeister ist mit dabei. Ja, genau, weil Bund statt Braun. Ja, die Worte für uns Daten, Britta. Dieser Schutz ist im vorrangigen öffentlichen Interesse. Ja, es geht aber leider gar nicht. Ne? Eins ist klar, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die wir nicht näher definieren, die freie Meinungsäußerung, von der wir nichts halten, Freiheit der Presse, solange wie sie hegemonial ist, ja. Kunst, wenn sie hegemonial ist, Kultur, wenn sie hegemonial ist und Wissenschaft, wenn sie hegemonial ist, Rechtsstaatlichkeit, wenn wir sie, wenn wir geklagt haben und ein selbstbestimmtes Leben sind Errungenschaften. Selbstbestimmtes Leben von den Grünen. Ja, weißt du schon, was gemeint ist, ne? Selbstbestimmung eben. Selbstbestimmungsgesetz. Ja, das vielleicht, ja. Ja. Die sich die breite Mehrheit unserer Gesellschaft nicht mehr nehmen lässt. Und deswegen. Das ist der breiten Gesellschaft auch so wichtig, ne? Ejo. Die breite Gesellschaft, die mit dem Cannabis legalisieren, oder wie? Die immer dicht sind, was, ja. Es braucht politische Entschlossenheit. Beim Kampf gegen Desinformation und Wahlbeeinflussung. Ja, ja, politische Entschlossenheit. Ne? Egal, was die anderen sagen, machen wir das einfach mal. Ne? Das ist politische Entschlossenheit. Immer durch den Kopf durch die Wand. Ne? Wahlbeeinflussung, ja. Deswegen wollen wir auch die AfD verbieten, weil wir gegen Wahlbeeinflussung sind. Ja. Wir fordern deshalb, dass die Bundesregierung und der Bundeskanzler die Abwehr von Desinformation und Manipulation endlich höher priorisiert. Natürlich in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen. Eine ressortübergreifende Strategie gegen den Angriff auf die demokratischen Institutionen und Prozesse ist überfällig. Die Bund-Länder-Gruppe gegen hybride Bedrohungen muss nun Ergebnisse liefern, okay? Es braucht zum Schutz der Demokratie eine Taskforce, in der alle Maßnahmen gebündelt werden. Hybride Bedrohungen. Sind hybride Bedrohungen non-binär? Nee, die sind sowohl elektrisch als auch mit fossilen Brennstoffen. Fossile Brennstoffe. Ausgerechnet diese beiden Trullers sich hier sonst sich hier sowas ausdenken, ist doch ein Lacher. Die sollen jetzt Bescheid wissen, was da das Problem ist. Solange die in ihrem Zimmerchen an den Brief geschrieben haben, haben sie nicht rumgebrüllt. Aber es war kein Geld gefordert. Ja. Die beiden sind die hybride Bedrohung. Ja, hier schon. Wenn es nur eine wäre, wäre es keine hybride Bedrohung. Die linke und die rechte Faust des Teufels. Mhm. Denn notwendig ist schließlich ein ganzes Maßnahmenbündel. Mhm. Ja, klar. Bündel, fasst sie. Genau. Ja, genau. Von der effektiven Plattformregulierung, der Stärkung unabhängiger Aufsichtsstrukturen, samt echter Sanktionsmöglichkeiten. Mhm. Und einer verbesserten Rechtsdurchsetzung. Das ist aber schon einiges, ne? Über Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Und mehr Medienkompetenzvermittlung. Mit anderen Worten, ihr ganzen Dummen, die nicht wisst, was das Problem ist, ihr habt euch hier gefälligst jetzt hinzusetzen und euch hier meinen Teleschirm aufzusetzen und dann zuzuhören. Die Probleme verstanden. Dan weist darauf hin, dass man aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall nicht in Berlin auf hybridisch grüßen soll. Das stimmt, ja. Aber schon viel, ne? Effektive Plattformregulierung, Stärkung unabhängiger Aufsichtsstrukturen. Ja. Bitte effektiv. Leistungsmöglichkeiten, verbesserte Rechtsdurchsetzung ist ja auch nicht ohne. Ne? Ich meine, das kann man doch alles in einem Wort schreiben. Wahrheitsministerium. Ja. Ja. Einfach alles für Grüne, meine ich. Kürzer, prägnanter. Effektives Wahlministerium. Hasselmann, Künast. Ihr verschwendet unsere Zeit. Wirklich wahres, unabhängiges Wahrheitsministerium. Die Verschwendung ist anders von uns. Meine Damen und Herren, ich muss kurz die Sendung für aktuelle Entwicklungen unterbrechen. Wir sind an dem Punkt, den wir uns alle gewünscht haben gerade. Zumindest die unter uns, die noch ganz gerade ticken. Beide Hochrechnungen, ARD und ZDF, und zwar in der ARD die Hochrechnung von 20 Uhr, sind die Grünen bei 4,6%. Ja. Und bei dem ZDF haben wir eine Hochrechnung von 19.21 Uhr, die ebenfalls 4,6% ausweist. Denkt immer dran, das Damoklesschwert des Direktmandats hängt noch über uns, im Zweifelsfall irgendwo in irgendeiner Großstadt, Potsdam oder so. Es gibt auch eine Abgeordnete, eine Grüne, die ganz viel Geld gesteckt bekommen hat für ihren Wahlkampf. Vielleicht macht die das. Naja, Camp Act hat da ja wieder locker ausgeteilt. Ja, genau. Nur mal so, der Abstand zwischen SPD und AfD schmilzt auf beiden Sendern in den Hochrechnungen. Wir haben hier bei der ARD 30,7% für die SPD, AfD 29,6%, also gerade noch 0,8% Unterschied. Die CDU liegt bei der ARD bei 12,1%, Grüne wie gesagt 4,6%, Linke 2,9%, Freie Wähler 2,5%. Und das Bündnis Schnelle Weltherrschaft hat ein bisschen zugelegt auf 13,1%. Gibt offensichtlich einige leichtgläubige da im Land. Und beim ZDF ist der Abstand noch deutlicher. Das ist aber auch eine ältere Hochrechnung, hatte ich ja eben schon gesagt. 31,3% SPD, 29,5% AfD, 11,9% CDU, 4,6% Grüne, 3,5% Linke, 2,7% Freie Wähler, 12,4% Bündnis Schnelle Weltherrschaft. Ja, soweit der aktuelle Einschub. Ja, gut, wird besser. Hier noch der letzte Satz, die Nachrichtendienste warnen immer wieder vor staatlicher Desinformation, da sind die Grünen mit gemeint, oder was? Und so ist es folgerichtig, die Spionageabwehr neu aufzustellen, naja. Also, machen die das, Nachrichtendienst, Spionage? Es geht noch weiter. Um gegen Hass im Netz vorzugehen, haben wir in der EU mit dem Digital Service Act einen ersten wichtigen Baustein geliefert. Achso, ich dachte, das ging um Copyright oder so. Nee, Digital Service Act ist doch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ne? Ja. Wo man eigentlich dagegen war bei FDP und dann angeblich nur wollte, dass es europamäßig kommt. Ja. Deswegen der Thierry Breton doch diesen Brief geschrieben hat und Elon Musk sich kaputt gelacht hat. Der nächste Baustein muss jetzt das Gesetz gegen digitale Gewalt sein, das nun endlich vom Justizministerium kommen muss. Ach du Scheiße. Damit wollen wir die rechtlichen Instrumente gegen digitale Gewalt, wie beispielsweise richterliche Accountsperren, stärken. The daily grind of you're a liar and you suck. Das muss endlich aufhören. Wir können den Leuten nicht eine Plattform bieten, wo sie ihre Abneigung gegen Menschen zum Ausdruck bringen. Das muss aufhören. Abschalten. Außerdem bedarf es massiver Investitionen in die innere Sicherheit. Gib mir und Behörden und Gerichte besser ausstatten zu können. Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Ja. Wir müssen jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Demokratie und die Freiheit zu schützen. Aber nicht mit der Sicherheitsbestrebung. Ist es doof? Ist es nicht hochgradig doof? It's like fucking for virginity. Ja, eben. Also ich meine, wie kann man... Ja, also unglaublich. Das schützt unsere Demokratie und unsere Freiheit, ja. In der DDR. Unser Sicherheitsapparat muss jetzt eine Mauer bauen. Das ist auch so eine DDR-Argumentation hier, finde ich auch, genau. Unser Sicherheitsapparat muss an die neuen Entwicklungen angepasst werden. Demokratieprojekte müssen gefördert und es muss dringend in den Ländern in Bildung investiert werden. Ja, für die Antifa junge Menschen nicht in Hass abgleiten, sondern 5 Minuten Hass von den Grünen. Ja, wenn die dranbleiben, dann ist das wahrscheinlich nicht zu verhindern mit dem Hass bei den jungen Leuten. Ja, und was sagt Hasselmann? Jo, Hasselmann. Du Renate, ich fühle meinen Puls nicht mehr. Was? Ich kann dich nicht sehen. Ich habe die falsche Brille auf. Ich glaube, ich habe zu viel von diesem Jungfrauenblut getrunken bei der letzten, Messe. Da haben sie mir den Kopf angenäht. Nach der Wahl. Ja. Oh, ich glaube, mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Oh Gott. Das sind die Ruler, hier die Rulers of the Pack, of the Land, of the Country. Jedes Land kriegt die Regierung, die es verdient. Ja. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Was habe ich falsch gemacht, ey? Was habe ich bloß falsch gemacht? Ich weiß es, ich habe damals FDP gewählt, um die Rot-Rot-Grün zu verhindern. Ich wusste nicht, dass das Rot-Rot-Grün halt mit der FDP wird. Ja, im Prinzip. Tja. Oh. Könnte Jesus quer gewesen sein. Eigenes in Christus. Okay. Könnten die Dinosaurier quer gewesen sein? Könnten die Sumere alle quer gewesen sein? Nein, sonst hätten sie sich nicht fortgepflanzt. Das sah das nicht aus. Der Jesus hat sich ja nicht vorgepflanzt und deswegen. Das behaupten die. Es ist ja auch ein. Ein Grund, der Mainstream-Archäologen behaupten das. Aber ich weiß. Das aber Anselm Schubert weiß Bescheid hier. Der weiß es besser, glaube ich. Ja, der Josef von Arimathea hat seine Kinder nach Großbritannien gebracht, wo sie dann den Gral geschmiedet haben. Und König Arthur gehört zu ihren Nachkommen. Das kann natürlich auch sein, ja. Wahnsinn. Alles ist möglich. Ich kann doch auch in Jesus sehen, was ich will, oder? Ja, kannst du im Prinzip auch. Hat mir auch schon ein Pastor gesagt, das ist eben so eine Art, wie soll man sagen, so eine Avatar-Person oder so ein beispielhaft, so ein Iconic oder so. Okay, wir können mit den dummen Witzen aufhören. Dewey der Katzenbock, Jesus war nicht nur quer, sondern kreuz und quer. Ja, vielen Dank. Danke, Dewey. Heute seid ihr echt gut unterwegs. Muss man schon anerkennen. Jeder sieht immer auch etwas Eigenes in Christus. Meint ihr, es ist so eine Art eigener, persönlicher Jesus, ja? Ich nehme den Hörer von der Gabel. Ich fange an zu glauben. Ja. Ist Jesus sowas wie ein Rorschach-Test? Ja, das so. Was sehen Sie hier? Jesus. Da war doch auch die Nummer, wo er auf dem Toastbrot erschienen ist. Ja. Erinnert ihr euch? Das ist ja wie so ein Rorschach-Test. Kirchenhistoriker Anselm Schubert erforscht Beschreibungen des Heilands. Heiland. Und dann findet er irgendwo eine Stelle, wo irgendjemand irgendwie einen Fliegendreck falsch interpretiert hat und da steht dann irgendwie seine Brüste oder was. Und dann sagt er, seht ihr? Nur auch der Heiland hatte Brustschmerzen. Oh mein Gott. Ach, guck hier, ich sag's doch schon. Ja, genau. Ja. Jesus mit die Möpse, ja? Alter, was mit den Möpsen wäre der noch nie aus dem Haus gegangen. Was war denn mit dem Maler da los? Der hat sie voll verkackt. Naja, also das war scheinbar so gewollt. Also es ist nicht aus Versehen. Okay. Ja, nun, da gab es ja vielleicht früher die Fetische doch auch schon. Da muss ja nicht bei Jesus gewesen sein. Kann ja bei einem Maler gewesen sein, ne? Also ich fand Jesus 2 auch besser als den ersten Film. Jesus Christ Superstar war am besten. Ne? Ja, und im Endeffekt, genau, so Sachen wie dieses Bild hier werden halt hergenommen und dann heißt es ja, weil der ja nur eine Mutter hatte, kann er ja gar keinen XY gehabt haben, weil. Weil er ein Klon war. Ein Klon von einer Frau, genau. Nee. Und dann wird hier noch irgendwie. Habt ihr völlig außer Betrachtung gelassen, dass es bei den Katholizisten ja so ist, dass das die gleichen Wesen sind, also der Vater, der Sohn, also dass die praktisch, ach Gott. Ja, das geht ja eh auch alles gar nicht. Aber wenn die jetzt auf Biologie rumhacken, ne, oder drauf bestehen, das wäre ja auch ungewöhnlich. Sind ja sonst immer so ein Dorn im Auge. Nee, das ist wie diese Tante, wir haben doch dieses Ding über das Technikmuseum aus der Republika gesehen. Das ist wie diese Tante, die suchen in den Ritzen von den Sofas, wo mal Historiker gesessen haben, suchen die jetzt nach irgendwas, was sie finden können. Und sie sagen können, guck mal, da hat Jesus grüne Haare, der war Vogue. Ja, oder irgend so ein Scheiß. Sie suchen jetzt wirklich in den Krümeln alles so und ziehen halt hier dieses Bild, das sonst wo alle gesagt hätten, Alter, das sieht schreck aus, irgendwie Alien 4 Vibes. Lass mal weg. Ja, ziehen sie raus und sagen, guck hier, da, ein Typ in Italien hat das so gemalt. Ist doch völlig klar. Ja. Guck mal, da hinten, der ist rotbackige Engel. Ja, oder Spanier, was weiß ich. Hauptsache Jesus kann Barcelona. Einfach alles sein, wenn er will. Das ist das. Er kann einfach sein, was er will. Ja, wie in der 1-Szene in Jesus 3, wo er sich in den Tiger verwandelt. Das fand ich auch saugeil. Ich weiß nur, in Israel gab es auf jeden Fall so ein Kloster, das war da hingen wirklich sehr viele verschiedene Bilder. Also waren alles Porträts von Jesus, aber sie waren alle sehr verschieden. Also dunkle und schwarze Neger und was weiß ich. Also alles, an die ganze Dingens, aber an Trans kann ich mich nicht erinnern. Das ist wie mit dem Gral halt. Da standen ja auch ganz viele mit Edelsteinen besetzte goldene Pokale und ja. Alles Mögliche, aber es war aber der bescheidene Becher eines Zimmermanns. Also. Ja, gut. You chose wisely. Der Zimmermann. Damals, als Filme noch gut waren. Und in diesem Artikel wird noch behauptet, dass die Trennung der Geschlechter, dass man also meint, dass mit Männern bestimmte Dinge verbunden sind, mit Frauen bestimmte Dinge verbunden sind, das wäre im 19. Jahrhundert entstanden. Ich meine, der Max Mustermann bringt mich drauf. Jesus. Jesus. Ja? Wir hatten da jetzt noch ein Argument von euch, Patriarchen. Jesus, der würde doch anders heißen, wenn er ein Mann gewesen wäre. Sie. Entschuldigung. Ja, die Beine, das stimmt, Hanna Heimann. Die Beine, ich weiß nicht, wie der gelaufen ist, ganz ehrlich. Der Unterkörper, was genau dem passiert ist. Vielleicht ist er irgendwie unter eine Dampfwalze geraten oder irgendwas. Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Mit den kleinen Füßen hätte jeder Wünsche. Du guck mal, die Füße gegenüber den Händen. Ey. Das ist völlig irre, das Bild. Und er so, ja, also dadurch, dass hier da wie Titten aussieht, würde ich jetzt sagen, Jesus war queer. Dass der viel zu kleine Füße hat, viel zu lange Beine, dass der Beckenbereich komplett utopisch aussieht. Und egal. Dann wird hier noch darüber spekuliert, ob er vielleicht ein Kastrator. Gottchen. Weil die ja so eine Art drittes Geschlecht angeblich gewesen wären, was natürlich vollkommener Quatsch ist. Ja, ist auch perspektivisch falsch, die Person da. Ne? Eigentlich sind die Füße ja näher dran, aber sie müssen ja noch größer sein. Aber nein. Der Künstler hat es nicht so mit zweidimensional. Also ich bin jetzt wirklich fast zu, der Künstler hat es nicht so drauf. Ja, kann man sagen. Also Menschen, ich meine, die anderen sehen ja alle ganz okay aus, aber das sind so Standardposen. Ne? Ich meine, die Maria kriegt einen Buckel irgendwann, wenn die weiter so da steht. Ja, aber hat jemand mal auf die Finger geguckt, ob es vielleicht KI-Kunst ist? Ja, Strohhalme halt. Ja. Ja, so eine Mischung aus allen möglichen Jesus oder so, vielleicht ist es wirklich KI, wer weiß. Das wird schon ein Originalbild sein, aber sie klammern sich halt hier an Sachen. Ja, ja. Die halt völlig, ja. Der gesamte andere Kanon sagt, das ist so, und du sagst dann, nee, guck mal auf diesem Bild da in Barcelona. Er war einfach besoffen, der Maler. Guck mal, die auch alle gleich aussehen, die Figuren da. Jesus. Haben einige Kirchengemeinden in Deutschland begonnen, Gott und Jesus geschlechtsneutral mit Gendersternchen zu schreiben. Wie finden Sie das? Zum Kotzen. Ich bin ja nicht mal Christ. Ich sehe das aus dem kulturellen Winkel. Das ist krank. Das ist Entkernung, das ist wie mit Videospielen, wenn man in den Gamergate-Vergleich zieht. Entkernung einer kompletten Sache, auffüllen mit wokem Dreck und dann als das Alte verkaufen wollen. Ja, wir wollten doch nur Gott anbeten. Ja, was er dann Christen sagt, sind das vorbei, komisch. Christen müssen nicht dein Publikum sein. Tja. Er findet es witzig, dass man ursprünglich im konservativen orthodoxen Judentum begann, den Gott mit einem fehlenden Buchstaben zu schreiben. Das ist aber Blödsinn. Im ursprünglichen Hebräischen gibt es keine Laute. Und kein O und U. Bei uns zum Beispiel schreibt man auch nur MM und ich glaube sogar noch ein drittes M und ein N. Also sind keine Umlaute drin. Die gibt es dann eben nicht. Genau. Und der Jude bzw. der Hebräer weiß dann eben aber, dass es ein Mammon ist. Ja, Shalom ist auch mit O. Ja, der Chat im Hebräisch auch geschrieben wird, weißt du nicht. Der Chat in Form von Tales and Rails sagt, fragt auch schon die richtige Frage. Ja. Nächstes Thema, war Mohammed schwul? Ja, aber das traut sich dann wieder keiner aus irgendwelchen Gründen. Ja, gute Frage. Weil da könnte man ja genauso mal nachgucken. Gibt es denn da nicht irgendwie, oder so, dass Leute da in dem Glaubenskonstrukt vielleicht queer waren? Jetzt kommt auf jeden Fall die nächste Frage. Wie kann man damit Gerechtigkeit schaffen? Mhm. Und er sagt, es geht darum, ob wir anerkennen, dass bestimmte Menschen und Gruppen ein Bedürfnis danach haben, sich mit Christus auf ihre eigene Weise zu identifizieren. Jeder und jeder sucht und sieht immer auch etwas Eigenes in Christus. Das sieht man beim zölibatären Jesus, den die katholische Kirche braucht, damit ihr priesterliches Lebensmodell funktioniert. Das lässt sich auch bei der feministischen Theologie beobachten, die dem männlichen Christusbild ein weibliches entgegensetzen wollte, oder am queeren Jesus, der heute in Teilen der anglikanischen Kirche hochgehalten wird, um verschiedene geschlechtliche Identitäten in Christus zu begründen. Ja, also. Alter, nur weil die Evangelisten nicht aufgeschrieben haben, dass der massenweise Groupies weggeflankt hat nach seiner Bergpredigt. Aber er kann sich ja auch nicht wehren, er ist ja tot, ne? Er kann nichts mehr dagegen sagen. Nee, das weiß doch jeder. So. Er ist doch nicht tot, Mama, der ist doch auferstanden. Ach so, ja, okay. Ja, dann fragen wir ihn halt. Ich glaube, der macht immer so eine Call-In-Show, ne? Tja. Ja, darf jeder machen mit Jesus jedenfalls. Darf jeder missbrauchen, wenn er lustig ist. Gott. Apropos unsere Heiligen. Die Staatskanzlei. Ich bin ja mal auf einem Konzert gewesen, ich gebe es zu, aber es war die Alex-Tour und das Album hat mir damals echt ganz gut gefallen. Und ich glaube, ich war auch noch auf dem von der nächsten Tour. Kreuzzug ins Glück. Ja, das ist aber dann war auch Schluss, glücklicherweise für mich mit denen. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja, finde ich auch, war nicht so die tolle Band. Aber jetzt kriegen, was kriegen Sie einen Preis? Staatspreis, jawohl. Der Staatspreis 2024, der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen. So sehr wie ein Staatspreis. Geht an die Toten Hosen. Seit über 40 Jahren prägen sie die deutsche Rockszene und setzen sich mit klarer Haltung gegen Hass und Hetze und für Menschen in Not ein. Ich will nicht ins Paradies. Und klar, Fortuna-Fans und Karnevalisten sind die Düsseldorfer auch. Herzlichen Glückwunsch. Und dann steht plötzlich dieses Virus, dieses Ding vor meiner Tür und sagt, ich bin der Campino, ich habe einen Staatspreis gewonnen. Und dann sage ich, geh weg, schau weg, red leise, wenn dich einer hört im Treppenhaus. Oh Gott. Ja, Fortuna-Fans, was ist mit der DEG? Alles okay? Düsseldorf? Abtrünnige. Das waren so ziemlich meine ersten Sporterfahrungen, die DEG an der Bremenstraße. Ja. In meinem Leben. Ist gut, also ist in den Sport. 70ern. Monsieur Thierry Brotte, Commissionnaire für Internal Market, European Commission. Ich kann das nicht lesen. Was wollen die Amerikaner von mir? Ist das nicht Englisch gemeint? Ja, das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten, hier so ein Komitee, hat jetzt einen Brief an Thierry Breton, der jetzt auch nicht mehr der neuen Kommission angehören wird. Aber das war da wohl noch nicht ganz klar. Und deswegen haben sie in diesem Brief geschrieben und ihn quasi darauf hingewiesen, was ihm eigentlich einfällt, ein amerikanisches Unternehmen, nämlich X-Corp und hier den Elon irgendwie so einen komischen Brief zu schreiben. Das ist also quasi eine Antwort. Finde ich ja nicht schlecht. Das ist eine andere Nummer, sich mit dem Elon anzulegen, als mit den amerikanischen Staaten. Ne? Die haben jetzt mal gesagt, dass sie da einspringen oder so, ja? Ja, die haben halt ihr Unverständnis und so geäußert drüber, über den komischen Brief. Ja, war ja auch komisch. Ja, ithardware.pl ist ja eine Webseite, übersetzt auf Englisch. Und bei denen geht es um CD Projekt. Das ist ja eine Firma aus Polen auch und deswegen auch hier die polnische Webseite. Und die haben jetzt nur für Frauen so ein Förderprogramm ins Leben gerufen. Girls in the Game. Ja, ich denke mal, die sind durch so Sachen wie halt den Mega-Erfolg von Witcher 3 und inzwischen nach viel Arbeit auch den großen Erfolg von Cyberpunk und den vielen Investoren, die da im Boot sind, inzwischen halt haben da auch die Schlinge um den Hals, wie viele andere große von diesen DEI-Geschichten. Ich meine, immerhin, Polen ist auch Teil der EU. Wir wissen genau, wie die Förderungen hier aussehen, welche Sachen man erfüllen muss. Das ist alles auf Vogue getrimmt und ich denke, CD Projekt schluckt das halt, weil sie halt die Investoren und auch die staatliche Förderung brauchen. Ich finde es auch super traurig. Aber wir haben ja glücklicherweise gerade mit Space Marine 2 einen absoluten Erfolg, so wie es aussieht, und auch also da gibt es ein bisschen Kontroverse, ob das wirklich der Account von diesem Chef von den Entwicklern ist. Aber dieser Account äußert sich halt auch dazu, dass es einfach Zeit ist, den Spielern halt das zu geben, was sie haben wollen und nicht zu versuchen, ihnen irgendeinen Scheißdreck aufzudrücken. Und ich wünschte, in Europa würde man das auch schon spielen. Wir haben gleich auch noch eine Artikelempfehlung von mir, auch zu dem Thema Peak Wokeness. Sehen wir jetzt wirklich irgendwie den Downfall? Und schon mal als Spoiler, ich bin da auch sehr skeptisch momentan. Gott fucking Scheißdreck. Ich habe darauf geantwortet, naja, also wenn man so Sachen nimmt wie Soylent Green, Fahrenheit 451, 1984 oder Logan's Run, ja, dann ist intersektionaler Feminismus auf jeden Fall Science Fiction, und zwar dystopischer Science Fiction. Ja, das ist ja ein Arte aus der Reihe Flick Flack, feministische Utopien. Ist Feminismus Science Fiction? Und sie reden die ganze Zeit von Science Fiction, aber die Beispiele, die sie bringen, sind alle aus dem Fantasy-Bereich. Also. Das ist ja doof. Die kennen noch nicht mal einen Unterschied zwischen Fantasy und Science Fiction. Geil. Also die können zaubern und so Sachen, ja? Ja, irgendwas mit Herr der Ringe und irgend so ein Zeug. Ja, gibt es da so eine Theorie, nach der wie war das denn nochmal, besonders gute oder besonders tolle Technik oder so ist von Zauberei nicht zu unterscheiden für Leute, die es nicht kennen oder so, ja. Da sieht man es wieder. Ja gut, das ist ja auch eine Trope eigentlich. Ne? Also das gibt ja zum Beispiel die Darkover-Serie von Marion Zimmer Bradley, wo Kolonisatoren auf einem Planeten landen praktisch, dann verlieren sie den Anschluss an die Erde und durch die Zeitverschiebung vergehen da halt Jahrhunderte und die entwickeln dann auf einmal PSI-Kräfte. Und dann kommen die Menschen wieder und wollen den Planeten praktisch zum zweiten Mal kolonisieren und finden dann da halt diese Fantasy-Gesellschaft vor, wo die Leute auf einmal irgendwelche durch die Interaktion mit dem Planeten halt praktisch magische Kräfte bekommen haben. Okay. Also es ist übrigens auch eine der ersten feministischen Topseller gewesen, diese Serie, weil die Frauenfiguren einfach dadurch, wie Zimmer Bradley das konstruiert hat, die Frauenfiguren sehr wichtig waren. Bei ihr ist ja dann auch, aber sie ist ja dann auch am Ende ihres Lebens, wo ist dann rausgekommen, dass sie wohl ihren Mann gedeckt hat bei Sachen mit Minderjährigen und so weiter und so fort. Deswegen ist sie inzwischen, glaube ich, auch verbrannt für die Woken. Okay. Also hier, Ayn Ripley ist auch kurz eingeblendet, wo ich mir da aber wieder denke, ja, was ist das denn jetzt für eine feministische Utopie, wenn ihr davon redet, dass mit Mutterinstinkten und solchen Sachen, das ist ja eher was, wo ihr dagegen seid, ihr feministischen Utopien. Also da würde ich jetzt auch sagen, also klar ist das eine Figur, die an sich sozusagen feministisch ist, dadurch, dass sie Männern halt ebenbürtig ist. Vielleicht sehen sie das so. Aber also der Film ist nicht feministisch und die Figur denkt auch nicht feministisch oder so. Der Effekt ist vielleicht da, der politische, kulturpolitische Effekt. Aber ich sehe hier nicht eine feministische Heldin in dem Sinne. Dann eher Vasquez. Vasquez ist eine feministische Heldin. Ja, also es ist ganz schön an den Haaren herbeigezogen und natürlich will man das Patriarchat ja irgendwie. Ich glaube, eins von den Beispielen, das war schon ein paar Tage her, dass ich es gesehen habe, aber eins von den Beispielen war, glaube ich, auch irgendwie wieder so ein bisschen aus dem männerhassenden Genre. Also wir sind nicht schlau, wir haben irgendwelche Scheiße uns überlegt, wo die Männer irgendwie kacke sind oder so. Cool. Warum sich die wokesten Feministen nicht an Charakteren wie Lara Croft erfreuen, sagt Hannah Heimann. Da habe ich schlechte Nachrichten für dich. Weil es deutet darauf hin, dass sie zumindest jetzt in den nächsten Installments dann auch eher an Frauen interessiert ist als an Männern und so. Und auch in der neuen Trickfilmserie sieht sie halt nicht mehr wie die Lara aus, finde ich, die wir kennen, sondern ist deutlich maskuliner. Ja, man muss erwachsen auch nicht in Ruhe lassen. Ja, natürlich. Hier haben wir was zum Lachen. Wir haben hier einen japanischen Mitarbeiter von Sweet Baby Inc., der mutmaßlich, genau weiß ich das nicht, wohl auch an hier Assassin's Creed beteiligt war, soweit ich das gesehen habe. Und er sagt halt, ja, er hat jetzt Schwierigkeiten, bei manchen Firmen genommen zu werden, weil er halt mit Sweet Baby Inc. zusammengearbeitet hat. Und die Firmen sagen, oh, er sagt dann, die Firmen sagen, werden wir dann Harassment bekommen oder werden wir belästigt oder irgendwas. Aber ich denke, viele Firmen, auch gerade in Japan, wissen inzwischen auch, dass das mit dem Vogue nicht so gut ankommt bei den Spielern und möchten sich vielleicht auch niemanden, der auch nur mit Sweet Baby Inc. Geruch behaftet ist, in ihre Studios holen. Ja. Er behauptet natürlich, sie würden all diese Dinge nicht machen, wie so viel Einfluss hätten sie gar nicht. Sie würden nur helfen und hier und da ein bisschen was verbessern und so. Aber ich halte das alles für ich halte das halt für vorgeschobenen Scheiß. Natürlich packen die da genau die Sachen rein, die sie haben wollen. Und ich habe jetzt in letzter Zeit, da habe ich über Asmongold, hat da eine Reaction drauf gemacht und dann habe ich mir die Originalvideos angeschaut. Die heißt irgendwie, ich weiß es nicht. Ach, das ist immer Drunk Japanese Reacts to Assassin's Creed Trailer. Das ist ein Typ mit seiner japanischen Ehefrau, die beide ein bisschen Ahnung von der Periode haben, die Assassin's Creed Shadows darstellen soll. Und die lachen sich halt scheckig. Die lachen sich scheckig über alles, über die Details, die Rüstungen sind falsch, die Nutzung von Regenschirmen ist falsch, alles so Sachen, die sagen dann halt, ja, das gab es irgendwie zwei Perioden später, 200 Jahre später hatten die Leute Regenschirme, aber zu der Zeit, wären halt nur irgendwie Adlige und solche Leute mit Regenschirmen rumgelaufen und B, wären die dann nicht bemalt gewesen, wie sie hier sind und so. Also die kennen sich richtig gut aus und die lassen kein gutes Haar an dem Spiel. Also nichts, gar nichts. Da bleibt nichts über. Und die Aktie von Ubisoft, sagt der Phil von Doe ganz zu Recht, jemand eine Ubisoft-Aktie, die ist im absoluten Sinkflug. Und ich sag mal, wenn Assassin's Creed Shadows nicht richtig knallt, dann denke ich, wird Ubisoft zerhackt und die guten Franchises werden an jemand anderen gehen und der wird Assassin's Creed dann in Grund und Boden zerstören. Mit DEI und irgendeinem Dreck. Dubier behauptet auch, dass es auf keinen Fall Japaner wären, die sich über das Spiel aufregen. Das seien alles weiße Leute, die irgendwie mit Hilfe von Translation-Programmen ihren Unmut äußern und so zu tun, als Ja, als wären sie Japaner. Also, Hannah Heimann sagt, für mich spucken sie mit dem neuen AC auf die japanische Kultur, ähnlich wie Black Myth Wukong es mit den chinesischen versucht hat. Da ist nur ein Fehler drin in dem Gedankengang, nämlich Black Myth Wukong kommt von einem chinesischen Team. Also wenn da Fehler drin sind und Unklarheiten, dann liegt es nicht daran, dass jemand aus dem Ausland nicht verstanden hat, wie chinesische Kultur tickt. Dann haben die Chinesen den Fehler selber gemacht. Aber hier haben wir ja Kanadier und Franzosen und was weiß ich, die die japanische Kultur irgendwie imitieren wollen und dann ja, Ubisoft. Das wäre schade, weil ich, also, die haben als ganz früher, als kleiner Publisher waren die interessant und dann haben sie eine ganze Zeit lang echt gute Spiele gemacht und ich mag Assassin's Creed immer noch, einfach für die Idee dieser Zeitreise. Aber das wird zu Ende gehen, weil ich glaube, also, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube nicht, dass Assassin's Creed Shadow auch nur annähernd genug verkaufen wird, um Ubisoft zu retten. Die Leute haben es bis hier oben stehen. Und das sehen wir ja gerade bei allen möglichen. Dieses Star Wars Spiel ist, was die da in Geld reingesteckt haben und es zieht nicht. Und die Leute hassen es. Und die Leute machen sich lustig drüber mit Memes und Videos. Ja, das ist eine komische Zeit in der Videospielbranche. Sind die falschen Japaner dann wenigstens echte Schotten? Ei. Genau, und hier haben wir das ist ein Vocus Gaming Studio und die haben hier ihr Game Dev Manifesto und ich fand es so lustig, ich wollte es einfach mitbringen. Kann man das hier nicht übersetzen ins Deutsche? Nee, okay. Ja, wir glauben, dass Diversität und Inklusivität essentiell sind, um gute, großartige Spiele zu machen. Falsch. Weil ich meine, fucking Mario. Noch Fragen? Ich meine, nur Japaner. Japaner, nur Männer, großenteils. Auch Frauen, aber großenteils Männer. Willst du sagen, das ist kein großartiges Spiel? Oder was genau willst du uns erzählen? Also diese scheiß Glaubenssätze. Wir verpflichten uns, einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo jeder sich wertgeschätzt und respektiert fühlt, unabhängig von Race, Gender, sexueller Orientierung oder anderen Identitätsfaktoren. Außer du bist ein weißer Mann, ne? Außer du sagst dann vielleicht auch noch was jemand anders rechts findet, dann ist es völlig in Ordnung, dich kaputt zu machen. Mit allem haben wir in der Gaming-Szene ja noch nie gesehen, dass Leute rausgemobbt werden aus ihrer eigenen Firma von solchen Krähen. Zweitens, wir glauben, dass Spieler ein kraftvolles Werkzeug für sozialen Wandel sein können. Das mag sein, aber dafür sind sie nicht da. Und was ihr damit wollt, dass ich meine, wenn das schon euer zweites Ding ist, ja, wir wollen Einfluss über Leute, wir verpflichten uns, Spiele zu machen, die Stereotypen in Frage stellen und Empathie und Verständnis fördern. Hört sich ungefähr so spannend an wie die Geschichtenstunde im Kindergarten, ganz ehrlich. Ihr habt noch nicht so ganz begriffen, warum Leute Videospiele spielen. Ja, die jungen Leute möchten immer die Welt verändern, aber so einfach ist das nicht. Und so nötig ist es auch nicht. Ja, vor allem, ich meine, du brauchst halt, was sie nicht begreifen, du brauchst ein Publikum, das das auch will. Jo, also, was die, glaube ich, wollen, ist, alles muss so werden wie unser Slop, damit wir halt auch teilhaben können. Wir sehen es ja überall. Das neue Dragon Age sieht aus wie ein fucking Mobile-Spiel von irgendwelchen Woken-Charakteren. Wir sind verpflichtet, Spiele zu machen, die sozial verantwortungsvoll und umweltmäßig nachhaltig sind. Okay. Du weißt schon, dass Videospielen halt somit das Unnachhaltigste ist, was du machen kannst. Du verbrennst Energie. Na, egal. Wir glauben, dass unsere Spieler Spiele verdienen, die fair, inklusiv, schon wieder inklusiv. Habt ihr das nicht schon unter 1 gehabt? Die fair, inklusiv und zugänglich sind. Wir verpflichten uns, Spiele zu schaffen, die frei von Diskriminierung sind und so designt, dass sie von so vielen Menschen wie möglich gespielt werden können. Das heißt, ja, es gibt keinen Schwierigkeitsgrad, es gibt keinen Konflikt, weil das wäre ja schon Discrimination. Fair, inklusiv und accessible. Fünftens, wir glauben, unsere Mitarbeiter verdienen einen fairen und respektvollen Arbeitsplatz. Ja, ja, da können wir sogar d'accord sein. Wir verpflichten uns, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der frei von Harassment, Diskriminierung, oh Gott, Harassment, Diskrimination und unfairer Behandlung ist. Das wird, ja, ruft mich an, wenn ihr es geschafft habt. Ganz ehrlich, weil das ist so, ja, wir machen jetzt das Perpetuum mobile. Machen wir jetzt. Und allein schon, ihr würdet das nicht verstehen, aber wenn dann dieser weiße Mann mit dem Bart reinkommt und sagt, ich würde ja gerne arbeiten, und ihr sagt, nee, deinen Typ bedienen wir hier nicht, da ist das schon nicht mehr free of harassment, discrimination and unfair treatment. Wir glauben daran, an gute Geschäftspraktiken und ethische Geschäftspraktiken. Wir verpflichten uns, unsere Partner, Kunden und Lieferanten mit Ehrlichkeit, Integrität und Respekt zu behandeln. Ja gut, kann man jetzt erstmal nichts sagen. Ja, aber so viel Regeln, das kann dann nur hinten losgehen. Wir glauben, dass kontinuierliches Lernen und Verbesserung essentiell sind, um ethische Spiele zu entwickeln oder ethische Spiele zu entwickeln. Wir verpflichten uns, in die Entwicklung unserer Angestellten zu investieren und immer up-to-date zu sein bei den Best Practices bei Diversity, Inclusivity and Ethics. Und wir, durch das wir diesen Prinzipien folgen, wollen wir Spiele erschaffen, die nicht nur unterhalten, sondern einen positiven Einfluss auf die Welt um uns herum haben. Oh. Ja, also ich glaube, sie werden die Einzigen, die irgendwie empathisch werden müssen, dass sie jetzt irgendwie an die Menschen rantragen. Das ist lächerlich, ne? Wenn die Leute das nicht auch von alleine könnten, also, oder durch was anderes lernen. Was ist das für ein Spiel? Das sagt mir überhaupt nichts. Nee, ich weiß auch gar nicht. Ich habe gar nicht genau, das war, glaube ich, irgendwas mit Tarot oder irgendeinem Kacktrick. Aber ich fand halt diese Liste so geil, weil sie so, ja. Jo. Wie mache ich eine Firma, für die es für die es keine Kundschaft gibt? Also, oder halt nur so viel Kundschaft, dass du hinterher wieder sagen musst, die bösen Patriarchen haben etwas gemacht und unser Spiel ist gefloppt und Hilfe. Aber ich meine, gut, du kannst in den Preisrummel reinkommen, dann kannst du hier mal 1000 Euro da mal auf der Game Developers Conference was abgreifen, du musst nur inklusiv genug sein. Ethik. Im Journalismus brauchen wir die nicht, haben wir in Gamergate gelernt, aber bei der Spieleentwicklung. Genau. Wellness-Revolte, warum der Peak Walk noch lange nicht erreicht ist, hat mich überrascht. Warte mal, meinst du die Spielfirma macht das, um den Fördertöpfen da entgegenzukommen, oder wie? Also alles um diese Seite rum war irgendwie schwedisch. Hm. Da kann schon gut sein, dass sie da wegen Fördertöpfen auch dran arbeiten, EU und so weiter und so fort. Okay. Würde mich nicht wundern. Ja, schlecht. Ja, hohe Barone. Florian Friedmann. Wer meint, mit der Demolierung des Westens durch woke Eiferer habe es bald ein Ende, übersieht ein wesentliches Merkmal dieser Bewegung. Sie nützt den Starken und schadet den Schwachen. Von unserem Gastautor Florian Friedmann. Ich werde jetzt hier nicht den ganzen Artikel vorlesen, weil das würde uns eine ganze Zeit lang beschäftigen. Aber ich würde jedem empfehlen, ihn zu lesen. Aber ich werde ein paar Ausschnitte zum Besten geben. Der Gipfel der Wokeness, glauben inzwischen viele, ist längst erklommen. Peak Woke wird dieser Silberstreif am Horizont in den USA genannt, wo man bereits seit längerem auf ein Abebben von Identitätspolitik, Cancel Culture und moralischem Relativismus hofft. So durchgeknallt gerate mittlerweile, was die Non-Binären der Teddybär-Rucksack-Antifa treiben, dass die Toleranzgrenze des Normalbürgers überschritten sei. Jede Gefolgschaft werde schon bald unter Gelächter verweigert, heißt es, flüsternd dann im Nachtrag, vielleicht kehre sogar wieder Normalität ein. Nun läuft das System, dem das Woke-Denken entspringt, allerdings weiterhin mit maximaler Kapazität. Wahrscheinlicher ist deshalb, dass zwar das Wort Woke aus der Mode kommt, dieselbe Ideologie aber unter neuem Namen fortbesteht und den Westen weiter demoliert. Die Kurve der Ideengeschichte verläuft selten scharfkantig. In der Wokeness kulminiert nicht allein und das sehr unansehnlich der geistige Niedergang des Westens. Es findet auch eine Weltanschauung ihren Ausdruck, die den Erfolg von Ländern in Bruttoinlandsprodukten misst. Für alle, die genauer hinschauen, nämlich auf die Konsequenzen, offenbart sich eine kapitalbefangene Ideologie. Sie sorgt dafür, dass angeblich sozial besonders sensible wie faire Ideen so gut wie immer den Schwächeren zum Nachteil geraten. Nichts deutet darauf hin, dass diese Keimzelle der Wokeness ungeschädlich gemacht worden wäre. Die identitätspolitische Linke ist ein Produkt der Eliten. Wer in diesen TikTok-bekloppten Zeiten noch Restvernunft besitzt, wird einsehen, dass die Pronomen Xier und Dey ihren Ursprung nicht in einem Rostocker Plattenbau haben. Auch ist es unwahrscheinlich, dass wir einem türkischen Friseur aus Duisburg-Marxloh die Idee verdanken, Rassist sei bereits, wer Irokesenschnitt trägt, aber kein Irokese ist. Woke Überzeugungen stammen aus der ober- und gehobenen Mittelschicht und werden schrittweise vom Rest der Mittel- und irgendwann auch von der Unterschicht übernommen. Da ein Leben im Wohlstand aber einen anderen Kontext bietet als die Existenzen weniger begüterter Bürger, drohen dem Proletariat desaströse Folgen, wenn es sich unkritisch Überzeugungen bessergestellter zu eigen macht. Soweit, so gut erstmal. Also man sieht schon, das kommt durchaus auch aus einer kapitalismuskritischen Ecke, aber hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Ja, klingt tatsächlich interessant. Der Clou? Die Adepten der Woken-Doktrin schließen sich einer Wellness-Revolte der Mächtigen an und könnten sich deshalb noch im Kanzleramt feiern lassen. Weil es sich um eine Revolution für und mit dem System handelt, funktioniert das Ganze ohne Risiken. Ob Ayahuasca-Retreat, gegen Rechtsdemo oder Aufsichtsratssitzung, dieser Guerillero-Look besticht immer. Um zu den Gewinnern des Systems zu gehören, muss man es lediglich fertigbringen, seinen Gehorsam als Widerstand auszugeben. Die Ahnungslosen sind hier klar im Vorteil, denn sie müssen sich nicht verstellen. Ihre Performance erweist sich als makellos und zielführend, weil sie von der logischen Möglichkeit Gebrauch machen, absichtlich gegen ein System zu rebellieren und ihm dabei unabsichtlich zu nützen. Er hat dann einen Exkurs über All Cops Are Bastards, dass man dieses Graffiti nicht mal mehr entfernt, obwohl es halt eine absolute Entmenschlichung ist. Er spricht von einer digital atomisierten Gesellschaft. Polizisten Bastarde zu schimpfen, kann ein Mittel sein, das in Aussicht stellt, in einer sozialen Hierarchie aufzusteigen. Der AKAP-Sprayer greift zur Sprühdose, weil ihm an Macht gelegen ist. Er möchte sich wichtig fühlen. Zwar wirft er sich etwas plump gegen die Staatsgewalt selbst in Pose, doch kann er sicher sein, dass seine Geste vom Establishment als radikal-chick gelesen wird. Nicht zuletzt gilt er aber vor sich selbst als ziemlich cool. Radikal schick ist gut. Ja, also das Schweigen der Hofschranzen fand ich auch eine sehr schöne Zwischenüberschrift. Konsensmechanik, der Cargo-Kult, der Spießer. Und wir kommen nochmal zum Finale. Lange nachdem die Revolution gelaufen ist, erklimmen die Aufständigen von der Teddybär-Rucksack-Antifa die Barrikaden und feiern sich für ihren Mut. Markantestes Merkmal der angeblich Empörten: je schriller der Ruf nach Veränderung, desto geringer die Konsequenzen für das eigene Leben. Die Rechnung zahlen am Ende die Proleten. Auf so viel kann sich der Club der Rechtschaffenden immer einigen. Damit die Konsensmechanik reibungslos weiterläuft, braucht es keinen hochbegabten Bösewicht, keinen Weisen der Wokeness, der im Hintergrund sämtliche Fäden in der Hand hält. Eine angemessene Varianz woker Überzeugungen und ein Selektionsdruck, der auf diese einwirkt, reichen aus, um den evolutionären Prozess und damit das System in Gang zu halten. und so dreht sich im dezentralen Machtgefüge alles um sich selbst und irgendwie auch um gar nichts. Mit einer dauerhaften Bedingung: wo die Wokeness siegt, verlieren die sozial Schwachen. Das vielleicht Tragischste daran ist, wie viele sich freiwillig als Kanonenfutter für eine Aristokratie opfern, zu der sie nie gehören werden. Mit Luxusüberzeugungen bewaffnet steuert man gemeinsam am Peak Woke vorbei. Zur Sonne, zur Dividende. Bis das Inkassobüro klingelt. Also, wie gesagt, sprachlich top. Von der Aggression auch wunderbar. Manch einem vielleicht zu links, aber das kann ich hier durchaus nachvollziehen, was er sagt. Marx Affe und so. Meistens Autos in Deutschland gehören Männer. Ne? Von Männerautos umzingelt. Von Männergewalt umzingelt. Von Männerautos umzingelt. Das ist so dumm und so frech und so abgeschmackt und so armselig vom Spiegel. Die meisten Autos gehören Männer. Toxisch. Ich verstehe es nicht. Das dürfte sich doch schneller. Noch krasser ist das Ungleichgewicht der Besitzverhältnisse bei Motorrädern. Da hilft nur noch Quotenmotorrad. Ja? Du hast eine Tochter, wenn die gelost wird, muss die Motorrad fahren. Ja, wenn die nicht will, ist mir egal, die muss das lernen. Für die Gerechtigkeit. Seid ihr eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Also, fuck, ich meine, erstens Familien. Ja, Familien. Da hat der Mann das Auto angemeldet. Oh Gott, ist das patriarchal. Das ist meistens auch der sich drum kümmern muss übrigens. Winterreifen, Sommerreifen, Öldingens, waschen, drauf aufpassen. Und er hat das auch auf seinen Namen angemeldet. Oh mein Gott. Und was soll das aussagen? Was zum Fick soll dieser Artikel sagt mir nicht, was er damit sagen will. Sind die deswegen böse? Ja, oder? Meistens männlich, das ist doch negativ, oder? Ja, und dann haben die Frauen auch noch einen kleineren Hubraum. Dann haben die Frauen auch noch, ich meine, was noch? Ne? Versteht ihr jetzt, wie wir in den Faschismus schlittern? Und bei Motorrädern, ich hätte es nicht gedacht, da fahren mehr Männer Motorrad als Frauen. Da laust mich doch der Affe, hättest du mir gestern das erzählt, hätte ich nicht geglaubt. 86% Männer, die Motorrad fahren. Verrückt. Niemand, niemand hindert Frauen daran, Motorrad zu fahren. Also muss man vielleicht bei dem Niveau vom Spiegel auch nochmal dazu sagen. Genauso wie niemand Frauen daran hindert, ein eigenes Auto anzuschaffen oder einen größeren Hubraum zu nehmen. Niemand. Seid ihr irre, Spiegel? Gesellschaft spalten einfach so. Hack drauf. Und dann haben, aber beim Hubraum bei den Motorrädern ist es nicht so unterschiedlich. Total irre, oder? Das sind Erkenntnisse, die wir gebrauchen. Oh mein Gott, das ist wichtig, aber ehrlich. Das ist ein Hubraum noch dabei, dass sie noch den dabei berechnet haben, im Durchschnitt. Oh mein Gott. Und bei jüngeren Autohalterinnen und Haltern sind die Frauenanteile höher. In der Gruppe 25- bis 29-Jährige findet sich mit gut 42% aktuell der höchste Wert. Also wir sind fast pari. Und ich meine, ist klar, jünger, eher Single, eigenes Auto. Ich meine, what the fuck? Muss man euch alles erklären, Spiegel? Also, für wen war dieser Kindergartenartikel? Und was genau soll er mit uns machen? Ist mir nicht klar. Der soll es vielleicht nur lehren, dass Besitz und Eigentum nicht dasselbe ist. Wenn hier von Besitzverhältnissen die Rede ist, dann würde ich mal sagen, wissen die das gar nicht. Die wissen nur, wessen Eigentum das ist. Was ist, wenn der Mann eigentlich arm war, bevor er geheiratet hat? Und dann hat die Frau den geheiratet mit 32 Millionen in der Tasche und hat gesagt, komm, kauf doch mal ein Auto, damit wir irgendwo hinfahren können. Hier hast du Geld. Und dann meldet der das an und zack, ist er böse. Denn sie hat keins, weil sie nicht mehr Taxi fährt. Autos schlecht, seht, mehr Männer, Autos schlecht. Genau, und dann Häuser gehen. Genau das. Ja, ist eine komische Meldung, ey. Wozu, ne? Spalten. Atomisierte Gesellschaft. Spaltpilze. Du hast ein Auto? Oh! Er hat ein Auto. Und damit haben wir unseren Disclaimer-Artikel für diese Woche. Ja, möglicherweise. Es gibt haben wir schon den Klimawandel gelästert? Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel. Ja, es gibt ein neues Urteil, was Corona angeht, beziehungsweise die Impfpflicht, die ja einrichtungsbezogen dann durchgepeitscht wurde. Anfang 22, März 2022. Und diese Pflegehelferin hat sich da lange vorgedrückt, aber ein Jahr später oder so, dann haben sie dann doch mal für 4 oder 8 Wochen, glaube ich, freigestellt. Und dann hat sie, glaube ich, dagegen geklagt. Und jetzt wegen, unter anderem wegen der neuen Informationen aus den RKI-Files, ja, ist das zurückverwiesen worden, beziehungsweise ist es weitergegeben worden ans Verfassungsgericht erneut, weil die sozusagen gesagt haben, hier an diesem Gericht, dass es, ja, dass sich die Situation geändert hat und dass man das hätte neu entscheiden müssen oder anders entscheiden müssen, zu einem anderen Zeitpunkt einfach. Ne? Deswegen ist das in die, ist der Titel auch in die Verfassungswidrigkeit hineingewachsen. Sei das wegen der Informationen, die dann eben neu waren zu dem Zeitpunkt, eben, dass die Impfung doch nicht so dolle wirkt und so weiter. Ja, und na, wie war das nochmal am Ende? Ja, genau, wie gesagt, das ist zurückverwiesen worden einfach ans Verfassungsgericht. Können wir das nächste Urteil abwarten. Aber erstmal ganz interessant, dass aufgrund der neuen Daten halt auch ein anderes Urteil gefällt wurde. So gehört sich das eigentlich, ne? Finde ich ganz gut. Sollen die Rechtslage neu beurteilen, wenn die Faktenlage sich ändert, ne? Oh. Intel hat ja seine Fabrik in Deutschland abgesagt. Aber Qualcomm, dieser andere Chip- oder Prozessorhersteller, ist wohl drauf und dran, Intel zu kaufen. Genau, der Preis wird mit 90 Milliarden angegeben. Inklusive Schulden sind es irgendwie 115, meine ich. Also nochmal schön 25 Milliarden drauf. Fand ich auch eine krasse Nummer. Also eine ganze Menge Schulden. Lassen sich die Amis sowas aus der Hand nehmen? Das würde mich auch ein bisschen wundern. Qualcomm weiß jetzt gar nicht, wo die herkommen. Ist das Australien oder so? Taiwan, glaube ich, oder? Ja. Da steht auch Computex Taipei. Ich weiß, ich schau mal nach. Ja, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob sie so viel Geld aufbringen wollen, aber es ist wohl auch irgendwie eine Zustimmung dann von Großaktionären erforderlich. Wahrscheinlich so ähnlich wie VW oder ah, okay, so. Okay, nee, ist auch US. Oder so. Ist auch US, okay. San Diego. Achso, ja gut, Inter, gut, innerhalb des Landes, also da wird das wohl gehen, denke ich mal. So. Ja, finde ich ganz interessant. 90 Milliarden, ist so wie, diese Spielefirma, wie teuer war die noch? 72 oder so? Hätte man noch einen schönen Prozessorhersteller dafür kriegen können, fast, ne? So einen großen. Welche war das nochmal, die Spielefirma? Bethesda oder was? 70 Tesla? Milliarden. Keine Spielefirma, ne? Du Bethesda. Meinst Activision Blizzard, oder? Also, ja, genau. Aber die waren die so teuer. 76, 78 Milliarden oder so. Hat das nicht Microsoft ausgegeben? Ja, Intel hat ja auch das Problem, dass bei den Prozessoren der letzten 2 Generationen irgendwie ein Bug drin ist, der dir deinen Prozessor zum Teil schreien kann. Und deswegen kann jetzt Qualcomm auch in die Lage gekommen sein, sie zu kaufen, weil die Qualcomm-Sachen laufen ja gut und die Börsenkurse sind ja abgestürzt von Intel wohl. Und deswegen ist jetzt ein ganz guter Moment im Prinzip. Und Intel hat den KI-Zug verpasst, sagt der Ast Anarch. Das kann ich nicht beurteilen, was mag so sein. Ja, die haben ja versucht, mit Grafikkarten jetzt nachzuziehen. Da steht es sogar in diesem Artikel hier drin. Also in dem Artikel steht auch drin, dass sie ja, dass sie da ja weit hinter den Konkurrenten sind, was diese KI-Geschichte angeht. Also da ist auch ein O-Ton drin von irgendwie dem Verantwortlichen, der gemeint hat, ja, hat uns überrascht, wie schnell das irgendwie ging. Ja, die Grafikkarten sind ja echt so, das ist so ein bisschen Mitleid. So, man kann niemandem empfehlen, sich eine zu kaufen, weil die halt einfach nicht so richtig. Wenn der Intel reinigt, ist das einfach der Prozessor, der das mitmacht. Habe ich doch auch bei mir. Oder hatte ich zumindest. Nee, also so die Onboards ist alles gut, aber die haben halt versucht, auch eigenständige Grafikkarten auf den Markt zu bringen und haben auch ein paar verkauft, aber die haben halt keinen Marktanteil. Jo. Und die haben sich auch extrem gesteigert, aber teilweise dann irgendwie 50%iger Leistungssprung durch den Treiber und so, aber. Autsch. Aber ja, das ist halt, ich weiß nicht, warum sie das überhaupt versucht haben. Ja, wie oft habe ich das schon gelesen? Habeck-Plan am Ende. Wenn es nur mal stimmen würde. Ja, es sind einige Projekte wohl gescheitert. Klimaplan am Ende, oder was ist das? Ja, habe ich dann am Ende Milliardenprojekte. Ja, da sind wieder Sachen gescheitert, wie gesagt, von Intel, die haben ja abgesagt. Für den grünen Wandel fordert Fördertech und der Minister. Oh, ey, scheiß Fokus immer. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Projekt nach dem anderen scheitert, heißt es. Verpufft der Ansatz wirkungslos, was zwei Politiker von CDU und Grünen jetzt ändern würden. Ja, und der Grüne war ganz interessant. Der Spahn wird hier gefragt, unter anderem, und der sagt eben alles Kacke. Warte mal, wo ist der Spahn? Ja, das scheitert offenkundig, genau. Das hat der Spahn gesagt, transformative Angebotspolitik ist das Begriff für eine Irreführung, sagt Spahn. Im Gespräch mit Stablebriefe, sondern es ist tatsächlich ein staatliches Lenken von Ressourcen in Bereiche, die der sogenannten Transformation dienen. Und ja, das scheitert offenkundig, ja. Angebracht hat er eine vernünftige Angebotspolitik. Ja, die Wirtschaft muss erst brummen, bevor man sich sowas leisten kann. Ja, das diese Angebotspolitik ist ja eh immer so interessant, weil normalerweise... Ja. Haben wir ja, also normalerweise geht es ja darum, was braucht man und dann bezahlt man seinen Verbrauch und so. Das haben wir, glaube ich, jetzt bald auch noch in irgendeinem Artikel, dass sie da ja immer wieder von weg wollen. So nach dem Motto, ja, wir stellen jetzt hier einen Mangel her, gibt dann nur noch so viel, wie irgendwie geht. Und das ist dann das Angebot, was wir haben. Unsere Angebotspolitik. Wir sollten verbrauchen, wenn es anfällt. Und das heißt irgendwie in der Mittagszeit. Jetzt kommt das ZDF und macht einen Vorschlag, dass man in der Mittagszeit doch mal Siesta einführen sollte, um nicht so viel Strom zu verbrauchen. Ja, sag mal, wie geht's noch oder was? Aber ich glaube, kommt jetzt Felix Manaschuk für die Grünen im Wirtschafts- und Haushaltsausschuss, zeigt sich hingegen nicht überrascht. Heißt es, dass es einzelne Projekte gibt, die am Ende nicht realisiert werden. Okay, hat dann natürlich auch nicht Unrecht, aber es sind schon große Projekte gewesen, die nicht realisiert werden. Jetzt Intel zum Beispiel ist ja schon ein dickes Ding. Schließlich sagt er, gehe es um eine Transformation, vergleichbar mit der industriellen Revolution. Ja, ist klar, haben wir auch keine 100 Jahre für gebraucht. Ne? So ein Wandel hat es in sich, sagt er, dass damit an manchen Stellen auch Rückschläge verbunden sind. Intel und ThyssenKrupp seien aber Einzelbeispiele. Anderswo, etwa beim Stahlproduzenten Salzgitter, oder dem Hauptleiterprojekt ESMC in Dresden werde gebaut wie geplant. Okay. Aber habe ich transformative Angebotspolitik, sei grundsätzlich der richtige Weg, sagt er wiederum. Denn nur der Staat, der nicht auf kurzfristige Renditen angewiesen ist, könne sinnvoll entscheiden, welche Industrien auch bei hohen Kosten notwendig sind. Also nur der Staat kann das sinnvoll entscheiden, sonst niemand. Ne? Welche Industrien auch bei hohen Kosten notwendig sind. Sollen wir von Kapitalmarktinteressen abhängig machen, ob wir bestimmte Technologien noch brauchen oder nicht? Das heißt, von Kapitalmarktinteressen, die Kapitalmarktinteressen zeigen vor allen Dingen an, wo der Bedarf ist und was die Leute haben wollen. Deswegen ist die Rendite nicht uninteressant, die zeigt eben auch an, was da nachgefragt wird, ganz einfach. Ne? Es ist schon ein bisschen schwach von den Grünen hier so. Ja, es wäre falsch, wegen einzelner Probleme in Fatalismus zu verfallen. Ja, sicher genauso falsch. Das heißt aber auch einfach auf dem eingeschlagenen Weg zu verharren. Mit Problemen muss man umgehen, bla bla bla bla bla, grünes Zeug, ne? Nachgesteuert und so weiter. Ja. So das eben. Das kackt immer mehr ab, so Stück für Stück, ja. Ja. So eben erreichen uns schockierende Nachrichten aus Potsdam-Marquardt. Grünen sind doch drin. Via zweites deutsches Fernsehen. Bei der Wahlparty der ARD in einem Gasthof in Potsdam-Marquardt haben mehrere junge Leute. Jüngere junge AfD-Anhänger lautstark und minutenlang ein aggressives Lied zum Thema Abschiebungen angestimmt. Oh mein Gott. Was zu der Melodie des Songs. Das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Der Band Die Atzen sangen sie, hey, das geht ab. Wir schieben sie alle ab, sie alle ab. Dazu hielten sie auf einer Tafel den Slogan millionenfach abschieben hoch. Wo ist Deutschland hingekommen? Dass sowas möglich ist. Ist das eine Eilmeldung auch? Sowas Schreckliches. Dass sowas Menschenverachtendes ist. Es bricht mir das Herz. Die Hochrechnung aus dem ZDF von 20.54 Uhr wird mich wieder aufmuntern. 30,9% SPD. 29,7% AfD, 11,8% CDU, 4,3% Grüne, 3% Linke, 2,5% Freie Wähler, 12,9% Bündnis Schnelle Weltherrschaft. Und dann schauen wir doch nochmal, wie es bei der ARD aussieht, mit der Hochrechnung von 21.09 Uhr, also blitzschnell. Auch hier ist der Vorsprung der AfD, der SPD auf die AfD ein bisschen geschrumpft. Die SPD aktuell bei 30,7, die AfD bei 29,5, die CDU bei 12,1, die Grünen bei 4,2, Linke bei 3,0, Freie Wähler 2,6, Bündnis Schnelle Weltherrschaft 13,3. Ach so, ja, das war von mir. Letzte Woche hatten wir ja so ein bisschen ein Hin und Her zum Thema THW und dass die angeblich pleite wären oder so. Mhm. Und ein Zuschauer hatte mich dann noch darauf hingewiesen, dass es da irgendwie um Tankkosten gehen würde. Und deswegen habe ich das nochmal nachgegoogelt und bin hier auf diesen Apollo-News-Artikel gestoßen. Also in der Überschrift steht, THW muss ab November Tankkosten selbst zahlen. Im Endeffekt ist es aber so, dass sie einfach irgendwie so einen Pauschalbetrag haben, die ganzen Gliederungen vom THW, und normalerweise sollten sie da diese Tankkosten nicht mit bezahlen, aber jetzt werden sie das irgendwie tun. Also. Okay, also weniger ein Problem von Geldnot als von Regelwut oder so, ja. Ja, das ist halt so ein Pauschalbetrag für halt Decken von allen möglichen Sachen und da schieben sie jetzt diese Tankkosten auch mit rein. Aber ja gut, haben sie vielleicht dieses Budget gleich gehalten und die Inflation übersehen, ist das Geld halt ein bisschen schneller alle, ne? Irgendwie normal. Ja. Ja, und was sie aber auch drin steht, ist, dass wohl die Immobilien, die sie da haben, wohl auch schon ein bisschen älter wären, alle. Und dass da wohl auch ein bisschen Rückstand wäre bei der Sanierung und so. Ja, also mal so eine Wärmepumpe Geld reinstecken kann man dann bestimmt noch ordentlich beim THW, ja, aber genau. Auf der anderen Seite, welche Behörde gibt es schon, die irgendwie sagt, wir brauchen kein Geld mehr? Ja. Also. Was ich nicht verstehe, ist, warum wir das tschechische Hilfswerk fördern müssen. Warum machen das die Tschechen nicht selber? Tja. Nee, das ist doch die technische Honigwabe, oder nicht? Ist das nicht der tschechisch-chinesische? Keine Ahnung. Karussellbremser. Ist weniger Klima, manchmal mehr. Unsere Kolumnistin fragt Aktivisten in den USA, ob das auch eine Chance sein kann, dass Kamala Harris und Donald Trump kaum über das Klima sprechen. Und wer ist unsere Kolumnistin, frage ich euch. Wer ist denn unsere Kolumnistin? Diese Neubauer, alte Hupe. Lieschen. Bill McKim erzählt mir in einer klimatisierten Konferenzhalle, dass man dem Klima gerade einen großen Gefallen tue, indem man nicht darüber redet. Bill ist ein großer Mann mit großer Brille und Augenringen. Vor 15 Jahren startet er die globale Fossil Free Divestment Bewegung. Heute organisiert er Klimakampagnen mit Menschen über 60. In der Nähe von Boston sprechen wir beide auf einer Klimakonferenz, wo Strategien für die Klimabewegung gefunden werden sollen. Alter Schwede, das Deutsch, das macht mich fertig. Wir sind da alle auf einer Klimakonferenz, wo Strategie. Das ist, ja, das ist sowieso die Frage, wie sie da hingekommen ist, wissen wir alle. Sie ist nicht gesegelt, wie damals Gretas großer Auftritt, bevor sie der Hamas beigetreten ist. Die Sprache ist bestimmt Internatserziehung und hätte doch auch schon einen Preis für ihre Art und Weise zu sprechen bekommen, glaube ich. War das nicht was von der evangelischen Kirche oder so? Ja, das war von der Kirche, ja. Das war sogar ein Predigtpreis. Predigtpreis. Genau, stimmt, ja. Stimmt. Dann musst du das Predigtmäßige vorlesen, dass das dann in Österreich kommt oder natürlicher. Nein, mach's nicht. 2 Monate werde ich an der US-Ostküste verbringen. Für euch, nur für euch und das Klima. Auf der Suche nach Visionen für die Klimabewegung. Ja, in manchen Staaten ist das ja auch legal. Ne? Visions. Um besser zu verstehen, wie Demokratien in rechtspopulistischen Wahlkämpfen bestehen können. Mein erster Stopp ist, mach mal Schluss jetzt, Massachusetts. Eine klare Mehrheit wird hier Kamala Harris wählen. Bill und ich sprechen in der Nähe von dem Ort, den man hier Geburtsort der Umweltbewegung nennt. Ich glaube kaum, dass die Amis, let's go to the Geburtsort der Umweltbewegung. Die werden ihn anders nennen, aber gut. Am Ufer des Walden Pond saß Henry David Thoreau im Jahr 1845 in einer Hütte und schrieb Walden, einen Klassiker der US-amerikanischen Umweltliteratur. Naturromantik oder irgend sowas würde ich alles durch, aber das ist doch keine Umweltliteratur. Das schreibt ihr da drauf, weil ihr da drin Ideen entdeckt, die ihr später auch gehabt habt. Aber Thoreau ist ein Schriftsteller erstmal und nicht ein Aktivist. Also, na gut, er hat auch ein Buch über zivilen Ungehorsam geschrieben, aber muss man alles irgendwie in moderne Kategorien einteilen? Und da kann man also hinfahren, $8 kostet das Parken hier. Ohne Bus kommt man gar nicht her. Einen Fahrradweg gibt es nicht, einen Bus schon gar nicht. Ohne Auto kommt man gar nicht her, so rum. Einen Fahrradweg gibt es nicht, einen Bus schon gar nicht. Ja, es ist... Luisa, guck mal, wenn du schaust, wie groß Amerika ist und wie viel Land es da gibt und wie viele Städte und kleine... Ja, du musst an der Eisenbahn hinfahren, dann ist das doch richtig ökologisch. Ja, ist ökologisch. Nicht? Bill spricht energisch, aber leise. Mit Klimathemen erreicht man nur wenige der wichtigen unentschiedenen WählerInnen. Sollte Harris gewinnen, könne man nach der Wahl wieder mehr über Klimafragen sprechen. Eine Klimapräsidentin erwartet er trotzdem nicht. Jüngere AktivistInnen widersprechen. Harris wird unter enormem Druck stehen, die vielen Wahlkampfversprechen einzulösen. Je weniger vor der Wahl über Klimafragen gesprochen wird, desto schwerer wird es sein, das später zu ändern. Sollte Trump gewinnen, werden Klimabewegungen wenig Zeit haben, sich um die Klimakrise zu kümmern. Sie wären dann gefragt, die mögliche Deportation von Millionen Menschen zu verhindern. Die Klimabewegung. Ist dann gefragt. Ist es so wie das tschechische Hilfswerk? Sind die für alles zuständig? Also doch kalkuliert um jede Stimme kämpfen. Im Zweifel auf Kosten des Klimas. Damit es die nächsten 4 Jahre an der Klimafront vorangehen kann, muss es also dort paradoxerweise stiller werden. Am Walden Pond ist es mit der Stille um 18.30 Uhr vorbei. Per Lautsprecher werden die BesucherInnen aufgefordert, aufzubrechen. Der Parkplatz schließt. Uah. So deep. Seid unehrlich. Inspired. Sagt nicht, was ihr machen wollt. Haltet den Mund und sagt das erst hinterher, wenn die Leute das nicht mehr ändern können. Bäh. Bäh. Einfältig. Billig. Armselig. Tja, weil wir brauchen weniger Kinder und weniger Autos, aber wir müssen mit dem Auto mehr Leute in unsere Länder karren. Macht das Sinn, oder? Und Klimaleute sind dafür. Ja, komische Taktik irgendwie politisch gesehen. Ja, so hinterm Berg zu haben in Themen. Nee, das ist einfach Täuschung. Wählertäuschung erstmal. Sonst nichts. Das muss man beim Namen nennen. Frau Neubauer sagt, Wählertäuschung ist eine Möglichkeit. Ja, es ist nichts zu, es ist keine Alternative. Und zwar betrifft das Netzentgelt. Es ist ja schon länger im Gespräch, dass auch die Durchleitungskosten für unseren Strom durch die neue Verkabelung sozusagen steigen wird. Wo ist denn jetzt hier? Da. Ja, und da kommt vor allen Dingen für die Firmen einiges an Kosten auf sie zu. Da hatten die beiden, der Spahn und der andere, auch drüber kurz geredet. Und ja, es hilft nichts. An den Kosten kommen sie nicht vorbei. Und wenn der Strom billiger wird, dann reicht den Firmen das eigentlich noch nicht, hat der Grüne noch gesagt. So, und es ist aber nicht abzusehen, dass das irgendwie sich ändert. Ich weiß nicht, vielleicht hat er noch Ideen. Verheerendes Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. So kommentierte der Wirtschaftsberater der CDU. Die aktuellen Pläne der Bundesnetzagentur, die so sehen, neue Regelungen zu Netzentgelten für Industriekunden vor. Auch aus der Industrie gab es bereits Kritik. Der Chef der Bundesnetzagentur sieht hier noch keine Alternative. Ja. Teurer. Ne? Erst vor einigen Wochen hatte ein Eckpunktpapier verfasst, von der Bundesnetzagentur für Aufsehen gesorgt. Vor dem Hintergrund der Energiewende plant die Behörde eine Modernisierung vorhandener Gesetzgebung. Am 24. Juli lag dann ein Eckpunktpapier vor, das die Regelung zu Netzentgelten für Industriekunden thematisierte. Die Bundesnetzagentur erklärte diesen Schritt wie folgt. Die alten Netzentgeltrabatte entsprechen nicht mehr den Anforderungen eines Stromsystems, das von hohen Anteilen erneuerbarer Stromerzeugung geprägt ist. Ja, sag ich, ja. Das ist eben umbauen. Und ja, unter anderem auch diese Eingriffe, glaube ich, davon bezahlen. Ne? Kurz gesagt, sollten Industrie und Gewerbe Netzentgelte entsprechend ihres Stromverbrauchs zahlen, was im Kern eine Anpassung an einen auf erneuerbaren Energien ausgelegten Stromnetz gleichkommen würde. Aus der Industrie kam postwendend Kritik. Viele Unternehmen hätten ihren Betrieb seit vielen Jahren auf konstanten Stromverbrauch ausgelegt. Dort sind derzeit die meisten Subventionen zu holen. Ja. Je nachdem, was du machst, ne, kriegst du es auch. Bis zu verschiedene Sachen subventioniert und dann sind die noch gegenläufig. Super. Ja, aber das ist halt eben eigentlich das Fleisch, was da dran ist. Dieser eine Absatz, deswegen habe ich dort gleich hingespult. Na, also das ist jetzt das, was sie da ändern wollen. Mhm. Ja. Und das scheint sich wohl nicht so gut zu rechnen. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird mal wieder teurer. Ne, und wo die Industrie dann sich das wiederholt, ist ja auch klar, bei den Kunden, wenn sie kann. Wenn sie irgendwie kann. Ja, oder man ist nicht mehr wettbewerbsfähig und verschwindet vom Markt. Das kann natürlich auch passieren. Wird einfach auch zu produzieren, wie Habeck sagen würde. Ja, gut, wenn die Kunden nicht mehr konsumfähig sind, ne, die Konsumenten, dann ergibt sich das. Ja, auch dieser Plan ist geplatzt. Die Norweger möchten jetzt doch keinen Wasserstoff nach Deutschland liefern. Die wollten diesen sogenannten blauen Wasserstoff liefern, also der aus Erdgas wohl gemacht ist. Und den aber auch noch mit CCS-Abscheidung dann von CO2 eigentlich befreien. Warum der dann blau ist und nicht grün? Ja, wahrscheinlich wegen dem Erdgas. Aber wie gesagt, das platzt jetzt offensichtlich alles. Die Norweger, die haben sich jetzt durchgerechnet und das haut nicht so richtig hin. Mal kurz in den Artikel gucken. Zu teuer. Genau, für die Norweger ist das nämlich auch zu teuer. Die Bundesregierung braucht Wasserstoff, okay. Sind enttäuscht. Eine Absage. Die Bundesregierung hat Milliarden in Wasserstoff gesteckt, bereits unter dem ehemaligen Wirtschaftsminister Altmaier. Blablabla. Der norwegische Energiekonzern Equinor hat aber jetzt das milliardenschwere Projekt mit RWE für eine Offshore-Pipeline nach Deutschland verlassen. Eine bittere Schlappe für Habeck und sein Ministerium. Ach ja, da waren untereinander auch. Ja. Technische Anforderungen ein Problem. Das wäre so, glaube ich, die erste Wasserstoffpipeline überhaupt gewesen, die man da hätte bauen wollen. Als nicht durchführbar hätte sich das erwiesen, meint Equinor. Der H2-Export nach Deutschland ist zu teuer. Ja. Und zur Absichtserklärung haben sie unterzeichnet. Ja, Erdgas, wie ich sage. Weltweit erste Offshore-Wasserstoff-Pipeline sollte zu wasserstofffähigen Gaskraftwerken in Deutschland exportiert werden. Ja, und das fällt alles weg. Ich weiß nicht, wie teuer das für Deutschland geworden wäre oder was es sich hätte kosten lassen. Aber die Kosten sind jetzt schon mal eingespart, die für Intel ja auch. Kann man auch mal positiv sehen. Ne? Equinor erklärte, dass es die Pläne nun aufgeben werde, weil der Export zu teuer sei und die Nachfrage nicht ausreiche, wie ein Sprecher des Energiekonzerns am Freitag der Agentur Reuters sagte, die Wasserstoffpipeline hat sich als nicht durchführbar erwiesen. Das bedeutet auch, dass die Pläne zur Wasserstoffproduktion ebenfalls auf Eis gelegt werden, sagte der Sprecher. Wir haben beschlossen, dieses Projekt in der frühen Phase abzubrechen. Die Pipeline sei nicht das Projekt von RWE, sondern benötigt die Unterstützung sowohl von Norwegen als auch von Deutschland, teilte das deutsche Unternehmen Reuters mit. Also ist man auf die Norweger angewiesen. Die Entscheidung aus Norwegen wurde im Ministerium mit großer Enttäuschung aufgenommen. Ja. Eine mit den Angelegenheiten vertraute Person sagte noch der Zeitung, auch Habeck sei sehr überrascht gewesen. Oh, erst im vergangenen Jahr hatte er mit Norwegens Ministerpräsident eine Erklärung unterzeichnet. Ja, das ist jetzt leider alles hinfällig. Der Fatzer. Ja, das ist es eigentlich schon. Jemand hat also heute gesagt, der Fratzer hätte früher auch mal ganz gute Sachen gesagt, aber seit er so auf Linie sein muss und die so viel Scheiße bauen, kann er eben auch nur noch dummes Zeug erzählen, sozusagen. Also ist diese Überschrift nicht schlimm, sondern gut. Fratzer will energieintensive Branchen ziehen lassen. Man fragt sich halt, was dann noch übrig bleiben soll, so an Produzierendem, weil man muss auch was produzieren. Man kann nicht nur Dönerladen, Shisha-Bar, Wettbüro. Das geht nicht, Marcel, auch wenn du das vielleicht glaubst. Das ist nicht schlimm, wenn die abwandern. Das ist sondern gut, wenn es den Unternehmen ermöglicht, ihre Innovationsfähigkeit, ihre guten Arbeitskräfte in Deutschland zu behalten und so wettbewerbsfähig zu bleiben. Für die Volkswirtschaft sei das ein notwendiger Prozess, weil er einen Aufbruch erzwinge. Wir produzieren dort, wo es am günstigsten ist, importieren die Komponenten, bauen sie hier ein und exportieren die fertigen Produkte in die ganze Welt. So einfach ist es. Wird auch jeder mitspielen, Marcel. Auf jeden Fall. Also, ich weiß überhaupt nicht, was... Präsident, was ist der? Präsident vom Deutschen Institut der Wirtschaft. Dabei notwendig sein, bezahlbare Energien und ausreichend grüner Wasserstoff, fordern sie gemeinsam mit Branchenvertretern. Der Staat steckt Milliarden in die Großanlagen für klimaneutral hergestellten Wasserstoff, mit denen bis 2030 ein Drittel der Produktionskapazität auf klimaneutrale Energie umgestellt werden soll. Tja. Wenn der blaue schon nicht funktioniert, machen wir jetzt den grünen. Hat sich die Bundesregierung zu viel vorgenommen? Macht die Tee und die Berliner Zeitung noch. Boah. Na, eher zu wenig, würde ich sagen. Ja, genau. Wenn längst die Produzenten von Papier, Zement, Keramik und Stahl stehen enorm unter Druck, sagt die DGB-Chefin Fahimi. Die energieintensiven Industrien verlagern schon jetzt Zukunftsinvestitionen und könnten mittelfristig im großen Stil abwandern. Schon allein, weil die Subventionspolitik in den USA und China eine ganz andere ist. Danke, Herr Fratscher. Danke für nix, Ampelkoalition. Für nix. Ja, Fratscher. Tausende. Tausende. Ja, das ZDF schreibt hier die Klimademonstrationen am 20.09. gut, die aber nicht gut besucht waren. In ganz Deutschland sind nicht mehr als 75.000 Teilnehmer zusammengekommen. Und wenn man überlegt, wie sehr das gemacht und so weiter ist, dann ist das schon ganz schön wenig. Also ich glaube, da waren die früher freitags einfach schon, jede Woche freitags schon mehr Leute unterwegs. Ja, und du musst ja auch sehen, das sind die Zahlen von Fridays for Future selber. Ne? Mhm. Wir wissen ja, was die Polizei dann zählt, ungefähr ein Drittel. Kann auch noch sein, ja. Also ich hatte auch den Eindruck, dass es ein bisschen gut geschrieben war. Also sie hatten tatsächlich an einer Stelle mehrere tausend Leute, ja gut. Also würde mich schon fast wundern, wenn das so stimmt. Wir waren es dann doch nur 1000 oder so. Ja, es schläft ein, ne? Also das heißt keinen mehr vom Hocker, es interessiert keinen mehr. Wir haben vielleicht auch zu viele Leute durchschaut, dass es alles nicht so ganz wasserdicht ist, was sie sich so ausmalen. Ne? Also das ist ja schon eine ziemliche AstroTurf-Bewegung, oder? So raus und so. Ja, brauchen wir gar nicht mal ein wenig ins Detail gehen mit dem blöden Artikel. Ja, und da gibt es noch eine Umweltorganisation, die mal wieder die Regierung verklagt, wahrscheinlich wegen ihrer eigenen Gesetze. Das ist ja nochmal so Pflanzenschutzmittel. Ja, sie möchten gerne, dass weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, und zwar irgendwie 40% weniger bis, keine Ahnung, 2035 oder so. Und die EU weigert sich jetzt aber die entsprechenden Regeln dann auch festzuschreiben. Weil sie wohl gemerkt haben, dass es nicht so weit möglich ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der eine Landwirt auch gesagt, dass sie in den letzten 50 Jahren schon irgendwie 50% oder mehr eingespart haben. Und ja, das ist ja schon mal was. Ne? Auf jeden Fall dürfen sie jetzt auch weiter Jude spritzen und so weiter. Trotz politischer Bekenntnisse ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen. Umweltschützer haben nun Klage gegen die Regierung eingereicht, sie fordern verbindliche Maßnahmen. Ja. Und ja, das wird noch nicht mal vernünftig erklärt, wo jetzt das Problem sein soll mit dem Schutzmittel. Der Vorwurf, seit Jahren werde eine EU-Richtlinie zum Pestizidmanagement nicht umgesetzt. Schlimm, ne? Ein weiteres über Pestiziden in Zeiten von Klima- und Biodiversitätskrise schadet Mensch und Natur und auch den Ernteerträgen, heißt es. Und das möchte ich immer schwer in Zweifel ziehen. Das Schutzmittel für Pflanzen, die Erträge in die Knie ziehen. Das ist irgendwie Quatsch, ne? Oder? Wir möchten so eine Klage erreichen, dass das Pestizideinsatz reduziert wird und ökologische Alternativen gefördert werden, ja, die viel teurer und arbeitsintensiver sind. Dazu fordern wir verbindliche Regelungen. Genau. Sie fordern und haben aber keine Ahnung, was da losgeht. Also so läuft das eben. Ja, ich glaube nicht, dass sie mit der Klage Erfolg haben werden. Schauen wir mal, ne, wie das dann ist, wenn das Ergebnis kommt und das Urteil oder so. Aber wie waren noch so Leute, die mal wieder was wie den Staat verklagen, ist auch echt Mode. Ne? In letzter Zeit habe ich den Eindruck, wir waren immer Staat, wenn wir froh waren, dass man da nichts mit zu tun hatte, so gerichtsmäßig mit dem Staat. Verstanden. Ja, Formel 1 News bei den Weltraumaffen. Yay. So habe ich mir schon immer gewünscht, mehr Formel 1 Content machen. Mach doch gerne, klar. Bitte. Aber leider ist ja die Formel 1 nicht mehr wirklich so. So wie sie mal war, keine Grid-Girls mehr, keine schreienden 10 oder 12 Zylinder mehr, dieser ganze Hybrid-Scheiß. Aber es gibt immerhin noch ganz gute Typen. Einer von denen, Max Verstappen, ein absolutes Ausnahmetalent meiner Meinung nach. Und der ist ja schon das ein oder andere Mal dadurch aufgefallen, dass er ja, sich nicht so benommen hat, wie das Leute von ihm wollen. Und weil wir ja immer wieder über die Meinungsfreiheit sprechen, haben wir jetzt hier den Fall. Er hat in einer Pressekonferenz gesagt, sein Auto, jemand habe mit seinem Auto Geschlechtsverkehr gehabt. Also er hat das F-Wort benutzt. My car is fucked. Und hat deshalb jetzt eine Vorladung bekommen von der FIA, von dem ausrichtenden Organisation praktisch, und ist dann in einer Verhandlung praktisch zu irgendwie gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Er soll jetzt also ein erwachsener Mann, weil er ein Schimpfwort benutzt hat, gemeinnützige Arbeit leisten. Er hat das dann gleich auch kommentiert, nämlich bei der nächsten Pressekonferenz hat er sehr, sehr, sehr einsilbige Antworten gegeben. Ja, nein, vielleicht. Man möchte ja nicht in Gefahr kommen, hat er hinzugefügt. Mhm. Hat es also schon ganz nett gemacht. Und es gibt also auch so Parallelen. Der Herr Hamilton ist irgendwann mal angehalten worden, ohne Schmuck zu erscheinen. Und beim nächsten Mal hat er 4 Uhren an, irgendwie 12 Halsketten und 13 Ringe. Ich muss so wissen, wie spät es ist. Der Vettel hatte mal ein Regenbogen-T-Shirt an. Oh, irgendwie Love is Love oder so. Da ist er dann angewiesen worden, sein Overall bei der nächsten Pressekonferenz bis oben hinzuzuknöpfen und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Sachen und es ist, sie haben eins gemeinsam, die ganzen Zurückliegenden, es ist nie wirklich was passiert. Ich bin mal gespannt, ob Verstappen diese Strafe einfach ignoriert oder was passiert. Okay. Euer Kinder, nicht fluchen. Nicht fluchen, während ihr in einer Rennserie fahrt, die in Bahrain und Saudi-Arabien fährt, in also richtig menschenrechtsfeindlichen Ländern. Ja, ich meine, die Verbände haben ja auch in anderen Sportarten ganz schön ihre Daumen immer auf den Veranstaltungen. Also nicht fluchen, wenn ihr mit 340 km/h am Rand des Todes entlang schrammt irgendwo. Nicht fluchen, aber Alkohol saufen auf dem Podium. Nicht fluchen, aber wir machen Werbung mit Glücksspiel, wir machen Werbung mit Alkohol, wir machen Werbung mit allem möglichen Krypto-Scheiß und was weiß ich. Ja, klar, natürlich. Da ist der Fluch von einem Fahrer natürlich wirklich, das muss sanktioniert werden, dass der ganze Laden inzwischen durch und durch an Autokraten hängt, wie Aserbaidschan oder halt eben den Arabischen Emiraten, scheiß drauf. Aber der Holländer darf nicht fluchen, das ist wichtig. Ich freue mich drauf, wenn Leute wie er in Zukunft irgendwann mal vielleicht in einer Langstreckenserie oder irgendeiner coolen Rennserie mit echten Autos landen und nicht mehr mit diesen Elektroautos da fahren. Was ich im Moment super gerne gucke, ach so, und wird die Leute vielleicht verwundern, aber ist F1 Academy. Das ist eine, ja, Mounts, genau, ihr habt richtig gehört. Da hat er gemaunzt und hat an meinen Stuhl seine Krallen geschärft. Was ich gerne gucke, ist F1 Academy. Ist eine Rennserie für Frauen. Die fahren kleine F4-Autos im Endeffekt im Rahmenprogramm. Aber da fahren Leute mit gleichem Material gegeneinander. Und es geht wirklich nur um das Talent der Fahrerin. Und es macht mir super Spaß, das zu gucken. Auch wenn mir aufgefallen ist, da waren ziemlich viele Arschlöcher im Chat. Also da waren wirklich viele so, Frauen sollen kein Auto fahren, warum macht ihr das überhaupt? Das sind doch scheiß Spielzeugautos. Also da waren schon echt auch unangenehme Leute in dem Chat. Oder sind immer wieder, also ich habe jetzt schon ein paar Rennen geguckt, sind immer wieder unangenehme Leute im Chat. Aber mir macht es Spaß, das zu gucken. Macht mir mehr Spaß als Formel 1. Auf jeden Fall. Ist nicht wahr, oder? Doch. Das ist nicht echt, oder? Scheinbar schon. Es sei denn, Porsche hat hier irgendwie was montiert. Das könnte der deutsche Fernsehpreis zu, aber 24. Ja, guck mal, lass dich überwachen, ZDF Unterhaltungsweise, das ist nicht echt. Oder? Das Fernsehen Ehrenfeld. Das ist die Produktionsfirma. Stimmt, lass dich überwachen, ist komisch. Ich guck mal eben. Gibt's den ARD, WDR, Florida Fact. Das gibt es wirklich. Lass dich überwachen. Echt? Na, Mr. Petersen, willst du heute auch mal die Kulturlandschaft? Der Haltungsshow mit Jan Böhmermann. Oh Gott. Warum gibt man dem noch mehr Formate, wo er gerade irgendwie sowieso eigentlich schon fast aus dem Weg raus ist? Wir haben noch genug Texter da wahrscheinlich. Also der Gag ist, dass er da irgendwie sich die Social Media Profile von seinen Zuschauern anguckt und dann damit irgendwas. Nee, ne? Da will ich lieber nicht in der Sendung sein, das geht nicht in den Scheißdreck an. Wenn ich das richtig sehe. Jan Böhmermann, das Team hat wieder die Profile aller Studio-Zuschauer durchleuchtet, ausspioniert, gescannt und daraus eine bunte, lustige und schockierende Show mit verrückten Spielen und tollen Überraschungen gemacht. Gott. Das ist lustig überwachen. Tolle Überraschung. Ja, also was sehen wir hier, bevor du das vorliest, lass uns nochmal schnell das abhandeln. Hier, bestes Infotainment, die 100, was Deutschland bewegt. Und also das, was wir gerade vorhin am Anfang der Sendung gesehen haben, diese Propagandashow da. Und die ist auch von Ansager und Schnipselmann. Und das ist die Produktionsfirma, weiß ich noch, von Hart aber fair früher, also von dem Blasberg. Und beste Information, ja, das ist Hart aber fair jetzt von Florida Factual, was ja das Ding hier von dem Klammrot oder wie heißt es. Beste Unterhaltung, lass dich überwachen, was wir gerade schon gesehen haben, ja. Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld. Und beste Comedy Late Night, Bosetti Late Night. Wo ich gerade gelesen habe, dass sie den Sendeplatz zusammengekürzt haben und sie auf einen späteren Slot geschoben haben. Weil ja, das ist die für geile Einschaltquoten hat. Von Turbo-Kultur. Aber gut, das sind ja Nominierungen. Da gibt es ja nur einen Nominierten pro Kategorie. Also, ich verachte Jan Böhmermann schon einfach dafür, dass er halt für seine Show den Titel von der Show verballhornt, an die er nie rankommen wird. Ja. Rudi Carrell war besser als du. In allem, was er gemacht hat. Jan, du bist nicht mal der Dreck unter seinem Fingernagel, so sehr du dich auch anstrengst. Du bist nicht einer von den Großen. Kannst du vergessen, Jan. Okay, Margot Friedländer, von der haben sie was verfilmt. Ja. Oh mein Gott, Silber und das Buch der Träume, ist das wieder hier unsere, unsere Horror-Hannover-Geschichte? Nee, ist es nicht. Sie freuen uns dann aber nur öffentlich-rechtlich, oder wie? Nee, ich glaube, das ist von da ist doch beste Dramaserie, Disney Gourmand, Video. Netflix. Ufa Fiction, oh. Ich kenne nichts davon. TV. Ich bin so froh. Das ist so geil. Ja. Ich kenne nichts mehr aus dem Mainstream. Ist mir alles scheißegal. Haus, aber soll gut sein, sagen sie hier. Die Welt zwischen uns. Ist mir gerade egal. Ja. Die Zweiflers, und die gehört es auch. Turbokultur ist auch von der Wenn ich das so sehe, das sieht auch alles überhaupt nicht der Wert. Neue Geschichten mit dem Pumuckl. Könnt ihr bitte alle sterben gehen? Oh mein Gott. Beste Comedy-Serie, Legend of Wacken. Die haben nicht wirklich den alten Pumuckl genommen. Doch, haben sie. Und fucking Hans Klarin ist tot. Wer soll das denn sprechen? Der Typ da. Das ist doch völlig lächerlich. Ja, irgendeiner kann das gleich. Ja. Beste Schauspielerin. Nee, aber das ist das. Du kannst, also gerade bei der Figur, ohne Hans Klarin kein Pumuckl. Scheiß drauf. Das ist ja doch mal eine Person of Color. Sonst alles nur Whiteys hier. Nee, sind mindestens zwei, die ist auch. Ja, ja, okay, einigermaßen. Ja, gut. Aber bisher jetzt auch die ersten beiden. Ja, und dann auch noch so olle Fregatten hier, Riemann und Melles und so. Ach, haben die nicht schon 100 Preise bekommen? Ja, 100.000. Bist du 101. Beste Regie. Was ist mit der Tante da? Ist die Muslimin oder was? Welche Tante? Dann wurde das Gesicht nicht. Ja, was genau? Geht hier vor. Bestes Buch Fiktion. Was? Die haben eine KI-Stimme von Klarin gemacht. Oh Gott, ist mir schlecht. Oh. Oh, klar. Oh. Oh. Gut, dass ich noch nicht gegessen habe. Beste Unterhaltungsshow. Ja, sind die anderen Sachen. Let's Dance. Gott fucking das Circus Casino. Das fucking Circus Casino. Von BBC. Sie vergeben sich ja noch Preise dafür. Bratwurst und Baklava war die Show. Was bin ich froh, dass ich kein Fernsehen mehr gucke. Das Bild ist schon so furchtbar, ne? Ja. Ja, die Teddy Titelbrand Show. Ja, ist der Name von dem Typen irgendwie. Ja, schon, ja, mag sein. Dann nennen das noch anders. Warum einen Namen, wo ich drüber stolper? Super Idee. Factual Entertainment. Okay. Endemol Schein. Mit Endemol macht es auch zusammen. Guck mal. Melzer. Hilfe! Beste Unterhaltung. Hilfe, tu die Leute weg! Kaulitz und Kaulitz. Ey, das ist. Nein. Was genau sehen die Menschen in diesen Gestalten? Ich weiß es nicht. Ich meine, da musst du nicht mal die Sonnenbrille aus dem Leben aufsetzen, um zu sehen, was das für welche sind. Aus der Dschungelcamp-Kandidaten sehe ich da auch keine. Alles Kandidaten. Beste Moderation. Laura von auch Preise. Die Frau von Dauer. Auf Ende mal. Und was anderes als Klaas und Joko ist ihnen nicht eingefallen, oder was? Popo und Arsch. Ich kotze. Beste Information hat aber für heute Journal Maischberger. Da könnt ihr euch zwischen unterschreiben. Oh Gott, hier ist MIT. Oh nein. Oh nein, die 100 MIT und Track East hatten wir nicht mit heute in der Sendung. Die anderen beiden schon. Oh Gott. In einer Nachrichtensendung hat aber die Sprecherin diese Woche angekündigt, dass sie Sender streichen wollen. Auch mehrere Radiosender, meine ich. Ja. Spartenkanäle und Radiosender. Wird jetzt aber Zeit, dass er da ein bisschen ausdünnen. Beste Doku. Das ist beste Doku. Ja. Das klingt doch halbwegs möglich, was sind Putins Bären. Ja. Der Martin sagt euch im Chat, wie ihr es nicht macht. Im Zuge davon, dass Stefan Raab jetzt was Neues macht, habe ich mal das neue TV Total angesehen. Warum, Martin? Warum? Das lohnt nicht. Ich habe da, glaube ich, auch mal reingeschaut. Echt? Du bist ja verrückt. Ja, es war nicht so schlimm, wie vieles, was bei Öffentlich-Rechtlichen ist, aber ich will es mir auch nicht länger ansehen. Das ist so unerträgliche Unsympathen. Einzeltäter. Leider Fernsehspiel. Wahnsinn. Das ist die Moderation dann schon, wenn ich dann schon den Typen mit dem Stahlhelm aufsehe. Da. Alter. Ja, Ruck. Inszenierung über alles. Ja, viele Preise, ne? Hauen sie bestimmt auch gut Geld raus bei. Das ist aber alles gedeckt vom Rundfunkbeitrag, glaube ich. Der Typ von Echt kriegt einen Preis dafür, dass er seine Jugend verfilmt. Ja, großartig. Du willst das auch. Das wird nicht nur öffentlich-rechtlich bezahlt. Jetzt von ausgehen, weil das ja auch die anderen ja auch Preise kriegen. Also. Beste Sportsendung. Beste Sportsendung. Ich denke mal, die geben alle ihr Geld damit rein, die man hier unten sieht. Ja, deswegen sind die auch nominiert. Ich wollte nur ein bisschen lästern. So. Warum ist die olympische Eröffnungsfeier von Paris nicht als beste Sportsendung? Ja, weil wir die ja nicht in Deutschland gedreht haben. Die wurde ja nur ausgestrahlt. Aber sie hätte auch bei uns passieren können. Ich traue das unseren Kulturschaffenden zu. Es ist einmal geschehen, es könnte wieder geschehen. Versteck nie wieder. Mann, Mann. Ganz schön viele Kategorien. Ja, so viel. So viel zum sehr deutschen Fernsehpreis. Genau. Und der Onkel Mars hatte gute Nachrichten versprochen. Ich erinnere mich noch, als wäre es eben erst gewesen. Ja, die Grünen haben kaum noch Chancen auf einen Wiedereinzug in den Brandenburgischen Landtag. Die Grünen-Politikerin Marie Schäfer verliert ihr Direktmandat im Wahlkreis Potsdam 1 und unterliegt der SPD-Politikerin Manja Schüle. Die Grünen haben vor allem deswegen auf das Direktmandat gehofft, weil es ihnen auch bei einem Verfehlen der 5% oder einen Einzug ins Parlament mit ihrem landesweiten Wahlergebnis ermöglicht hätte. Oder um Nelson Manns zu zitieren. Genau. Ja, und auch in den Hochrechnungen sieht es nicht gut aus für unsere kleinen grünen Freunde. Und damit meine ich nicht die Frösche. Ohne denen Unrecht tun zu wollen. Hochrechnung 21.45 Uhr ARD. 30,7% SPD, 29,4% AfD, 12,1% CDU. 4,2% Grüne, 3% Linke, 2,6% Freie Wähler, 13,4% BSW. Und das ZDF sagt das ZDF was Neues? Ja, eine Hochrechnung von 21.45 Uhr, da sagt das ZDF folgendes: SPD 30,9, AfD 29,4, CDU 12,0, Grüne 4,1, Linke 3, Freie Wähler 2,6. Sind weniger geworden. Bündnis Schnelle Weltherrschaft 13,4. Sonst waren die Grünen noch immer mit den späten Stimmen noch haben die noch zugelegt. Diesmal nicht mehr, ne? Sieht gerade nicht so aus, vor allem wenn Potsdam schon ausgezählt ist und so. Wir haben Verluste bei den Grünen von fast 7%, bei den Linken von über 8, von fast 8%. Jo. Keine Gewinne bei der AfD von 6%. Bei der SPD von fast 5%. CDU hat 3,6% verloren in Brandenburg. Aber wie gesagt, das muss man immer mit dem Geschmäckle nehmen, dass die ja halt zum Stimmen für die SPD aufgerufen haben. Und so traurig mich das macht, die wahrscheinlichste Konstellation wird dann natürlich eine Koalition aus SPD und BSW sein, die Brandenburg weiter auf irgendeinem Irrweg in die Hölle führen wird. Können Sie denn da mit einer Mehrheit hin, stabil oder wie ist das? Ja, du hättest nach jetziger Sitzverteilung 46 Sitze für eine SPD-BSW-Koalition gegen 42 Sitze für eine AfD-CDU-Opposition. Ich frage mich immer, wer da überhaupt dann, also wie kriegen die überhaupt ihre Sitze gefüllt? Da ist doch kein Mensch Mitglied in dieser Partei. Naja, auf jeden Fall hat man das sehr eisern organisiert, wer da hingekommen ist. Da werden wahrscheinlich lange Weggefährden und so belohnt, könnte ich mir vorstellen. Die Nibelungentreue geschworen haben zu Sarah. Wer hat keine Mitglieder? Ja, BSW. BSW. Achso, ja stimmt, die lassen ja auch nicht viele rein oder so, ne? Brandenburg. Mach die Sarah alles alleine. Mach die Sarah das ganz alleine. Wenn ihr mal was über Brandenburg lernen wollt, hört das Lied von Reinhard Grebe, Brandenburg. Das erklärt euch alles, was ihr wissen wollt. Brandenburg. Ja. Ist wieder jede einer in die Allee gegangen. Genau, jede Woche einer vom Baum gekratzt oder so. Ne? Motorrad fahren. Tja. Ich glaube, ich war da auch schon mal. In Brandenburg. Ich noch nicht. Ich war nur in Berlin. Da war ich so ein schöner See. Ein schöner See, oder? Glaube ich. Ich sagte immer nichts. War irgendwann in den 90er Jahren mal in Neubrandenburg. Wo ist das denn? Das ist auch in Brandenburg. Das ist eine Stadt in Brandenburg. Okay. Also, so wie Mexiko City. Brandywein-Fluss. Da muss man mit der Fähre rüber. Und ja, da bin ich irgendwie durch die Gegend gelaufen, beim Hauptbahnhof da irgendwie. Und hab da über bestimmt 15 Minuten oder so keine Menschenseele getroffen am helllichten Tag. Okay. Ja, ja. Genau, das ist das, was man so hört von Brandenburg. War wie ausgestorben. Der Uli merkt an, dass mit SPD und BSW natürlich echt schon ein fieser Wiedergänger von der SED ansteht. Also. Ja, die SPD ist halt sehr kompatibel in alle Richtungen. Ne? Hat ihr bei der Bundestagswahl auch schon geholfen. Ich finde das ätzend, aber gut. So sind sie. Immer gesprächsbereit, verhandlungsbereit. Jetzt fühlt der Scholz fühlt sich jetzt gestärkt. Seht da, die mögen mich. Seht da, die haben doch SPD gewählt, seht da. Die mögen mich. Ich bin doch nicht Elmar Fatt, genau. Ich habe gelesen, der Habeck arbeitet schon an seinem Programm fürs Kanzleramt. Ich frage mich echt, was den Leuten im Hat Hirn der nichts geht. Besseres zu tun, oder was? Anscheinend. Ah. So in den Finger von der Kanzlerschaft lassen, das braucht nicht mehr. Okay, der Chat sagt schon, Neubrandenburg liegt in Mecklenburg-Vorpommern, okay. Der hat versucht, mich zu verarschen, danke, Chat. Aber ich glaube, ich war auch schon mal in Chemnitz. Community-Note. Warst du in Chemnitz oder warst du in Karl-Marx-Stadt? In Chemnitz. Das ist eine chronische Frage. Ach nee, das ist in Sachsen. Ah. Nee, wie heißt denn dieses Ding? Nicht Chemnitz, Quatsch. Cottbus, das meine ich. Chronologisch. Das ist doch auch in Brandenburg, oder? Cottbus? Ja, das ist in Brandenburg, ja. Geografie und ich, ey. Cottbus ist in Brandenburg, ja. Ja, da ist sogar das Brandenburgische Landesmuseum für Watte. Sag mir doch, was das ist. Für moderne Kunst. Das ist schon eine große Stadt, oder? Verhältnismäßig. 10.000, nee, 100.000. Okay. Großstadt. 100.000 ist die Großstadt. Ähnlich wie bei mir hier. Ja. Die haben lustige Namen. Schmellwitz. Ja, das auch. Und Spremberger Fortschritt. Die haben lustige Namen. Kiekebusch. Witz ja, und Leben, ne? So. Dissenchen. Kiekebusch. Die haben so lustige Namen im Osten. Ja, Witz und Leben ist auch ganz viel mit Leben am Ende. Hm. Ja, Preußen, ne? Das ist auch fürs Pückler-Museum. Ja, alles. Ja. Gott, das war schick, das fürs Pückler. Mit dieser Demonstration von Unkenntnis von uns kriegen wir dann doch keinen Fernsehpreis in der Kategorie beste Information. Beste Desinformation. Ja. Das ist leicht, ja. Ja, was Sie alles an lustigen Interpretationen haben, das könnte ich gar nicht so rausholen. Solche Desinformationen. Hannover, beste Stadt, ihr habt alle keine Ahnung. Nun ja. Geht in den Wald oder in die Dünen. Ist ja auch eine gute Alternative. Kann ich sehr empfehlen. Lest Knicklicht, Miete pro Kopf, selbst.net, Amon Magazin, ihr kennt die ganze Leier. Preis, wo bist du? Wir werden ernsthaft sauer. Der guckt noch nicht mehr meinen Kanal. Ich bin enttäuscht. Das ist der Preis, sich nicht meldet, daran ist der Kulturmarxismus schuld. Bin ich sicher. Vielleicht. Oder Gramsci. Der Neoliberalismus. Im Kern Gramsci immer. Ja. Ich hatte letzte Tage wieder ein paar Kollegen da, denen ich es erklären durfte. Gramsci. Ich kann mir voll wissen, wo. Ja. Wollen wir bei Mammon vorbeigehen? Oh nee. Er fängt wieder von Gramsci an. Ja, so ungefähr. Ja. Und dann muss ich mir was anhören. Ist das schon mit Politik?